Moin moin und hallo zum zweiten Teil des Rennspiel-Plauschangriffs. Ich bin der Gregor und ich möchte euch in Abwesenheit von Kollege Trant hier zum, ja, wie schon gesagt, zweiten Teil des Rennspiel-Podcasts begrüßen. Wer uns beim ersten Teil schon zugehört hat, da haben der Trant und ich schon sehr ausführlich über die Rennspiele vergangener Tage, vom Atari 2600 über 16- und 8-Bit-Generation, F-Zero, Gran Turismo und so weiter, ziemlich ausführlich gequatscht. Wir sind bis in die 32- und 64-Bit-Ära reingekommen. Im zweiten Teil des Podcasts wollen wir uns nun primär der der Renngeneration der letzten vergangenen Jahre widmen, also alles, was auf PS2, Xbox One und GameCube gekommen ist, und von dort aus auch weitergehen zur aktuellen Generation, was da an Rennspielen kommt und gekommen ist, was uns da im Gedächtnis hängen geblieben ist. Wir haben zwei Serien noch ein bisschen länger bequatscht, das werdet ihr gleich am Anfang merken mit Ridge Racer, und später haben wir noch ein ziemlich großes und ausführliches Segment über Burnout, worauf ich dann speziell bestanden habe als wohl der Resident Burnout-Fan in der Redaktion. Und ganz am Ende haben wir noch ein kleines Schmankerl, wo wir uns dann ja für den ganz zum Schluss aufgespart haben, wo wir quasi unsere Nachzügler besprechen. Also alles, was wir am Anfang des Podcasts vergessen haben an tollen Titeln, die wir unbedingt erwähnen mussten, haben wir am Ende nochmal kurz mit reinbekommen und besprochen. Also jeder, der wissen will, was wir speziell über Virtual Racing 32X denken, ja, viel Spaß damit. Also, und bevor ich jetzt lange weiterquatsche, ich entlasse euch aus dem Intro und lasse euch damit in den Anfang des zweiten Teils des Rennspiel-Podcasts. Wir fangen gleich mit Ridge Racer an. Also, viel Spaß damit. Was bei Ridge Racer 5, glaube ich, hart war, das hatte krasse Säge. Also das hat krass geflimmert. Ja, genau. Mehr als viele andere Spiele. Also es hatte alle Kinderkrankheiten der ersten PS2, und es war das erste PS2-Spiel. Ja. Ne? Die Grafik war hochauflösend, hatte aber sehr, sehr stark geflimmert. Du hattest super starke Sägezahnkanten überall. Ja, also ich glaube, es gab damals gab es da schon einen äquivalenten Rennspiel-Äquivalent für den Dreamcast. Da müsste ja schon Metropolis Street Racer oder sowas da gewesen sein. Sega Rally war ja eher unter ferner Liefen wegen diesem Geruckel und Daytona Championship oder das Daytona für den Dreamcast war grafisch auch nicht so dolle. Schwer zu sagen, weiß ich gar nicht. Aber es war ja natürlich was anderes, wenn du dann auf der PS2 erstmal Ridge Racer hattest, was eigentlich cool aussah. Also ich fand es grafisch, eigentlich beeindruckend. Ich das war auch, schnell. Das ist komisch. Ich habe da auch intern mit mir so ein bisschen gehadert, weißt du, weil einerseits hat es mir sehr gut gefallen vom Stil und technisch, aber andererseits konnte ich auch jetzt die Nachteile nicht wegreden. Ich habe zum Beispiel immer gern geschaut, so, sind das jetzt richtige Spiegelungen auf dem Lack oder sind die gefaked? Dann irgendwann habe ich gemerkt, die sind gefaked. Ach, scheißegal, sieht trotzdem geil aus. Oder dann auch, was ich auch toll fand, wie ich mich immer angestrengt habe zu erkennen, ob da jetzt drin ein Fahrer sitzt, weißt du? Oh, und man konnte auch die Armaturen sehen. Das hat mich immer begeistert. Die Scheiben waren so hart getönt, dass man nicht erkennen konnte, ob da wirklich ein Fahrer drin sitzt. Aber trotzdem habe ich gedacht, so, boah, cool, da sitzt ja sogar ein Fahrer drin. Geil. Ja, genau. Ridge Racer war natürlich auf eine ähnliche Art wertig wie Gran Turismo. Gran Turismo hat es natürlich schon sehr auf die Spitze getrieben. Mhm. Aber da Ridge Racer ja aus der Arcade kam, ne, die haben sich eben auf besondere Details versteift, ne, wie, dass du dort einen Fahrer erkennen kannst oder dass die Autos und Strecken natürlich alle komplett erfunden dort. Aber dann waren es auch eben teilweise echt coole Autos, die du fahren konntest. Also schon ein bisschen, der einzige Ausfall in den Sachen Autos war Ridge Racer, was wir von den Karren her. Es ist eigentlich immer noch mein Lieblings-Ridge Racer, Teil Ridge Racer vom Fahren und von den Strecken her, aber die Autos waren scheiße damals. Bei Ridge Racer 4 und 5 sind die wieder eigentlich ganz cool geworden, trotz ganz bunten. Die hatten ja alle Namen von alten Arcade-Games, so der Xavius Racer und Bosconian und. Das stand drauf, aber eigentlich war die Automarke immer irgendwas. Ich bin immer den Himmel gefahren, das war so ein Porsche-Klon. Ja. Den fand ich ganz geil. Stimmt, die Autos hatten ja noch verschiedene Driftverhalten und so. Exakt. Dann gab es noch diese Kleinwagen. Diese Civic-Verschnitte da. Ich fand die Autos eigentlich echt ziemlich geil in Teil 5. Ich habe da auch ziemlich viel freigespielt, glaube ich. Pac-Man-Auto, was gab es dann noch? Pac-Man war das komplett runde Pac-Man-Auto, meinst du, ne? Wo du dann richtige Pac-Man-Figur hattest. Genau, richtig. Ja? Stimmt, und dann gab es noch natürlich auch den White Angel und den Devil. Oh ja. Oh, ich glaube, es waren auch nur zwei schwarze Autos. Scheiße, ich weiß nicht mehr. Aber die waren auch ziemlich... ziemlich geil, wenn man es erstmal raus hatte, so. Es war auf jeden Fall wieder coole Autos. Es war ein anderer Schritt gewesen verglichen mit Ridge Racer Type 4, was ja konzeptmäßig ja, ich glaube, dass es fast schon eigenständig gewesen ist. Bitte? Stimmt, jetzt fällt es mir gerade ein, wie die sich gefahren haben. Der Devil in Ridge Racer 5, der ist sofort ganz hart ausgebrochen beim Driften und der White Angel war verdammt schnell und der hatte überhaupt keinen Drift, sondern da musstest du in der Kurve vom Gas gehen und der ist dann wie auf Schienen da drumherum gefahren. Der konnte gar nicht driften. Ja. So war das, glaube ich. Ja, es ist aber eine gute Idee, einfach diese Extreme dort mit reinzunehmen, wie du dann dementsprechend umgehen kannst. Ridge Racer 5 war ein bisschen, es war anders vom Aufbau her. Ridge Racer Type 4 war ja sehr mit diesem Story-Management-Rennmodus, wo du dann noch wirklich deine Boxen-Crew hattest und irgendwelche Story-Textdetails dort, also nicht richtig Story, aber dort ist Dialoge mit deiner Boxen-Crew und deinem Rennchef und so weiter, was dort passiert ist. Das gab es ja, glaube ich, nicht mehr in der Form bei Ridge Racer 5. Ne? Nö, das war Back to the Roots, kann man sagen. Oder? Genau. Also quasi wieder am Anfang, die Konsole kommt raus, ein Rennspiel kommt dafür raus, ein Prügelspiel kommt dafür raus mit Tekken Tag Tournament, die beiden Namco-Sachen eben, also wo viele auch heute noch sagen, Tekken Tag Tournament ist das beste Tekken. Ja, ne? Das fand ich damals schon nicht gut, aber anderes Thema. Ja, warte mal, wenn der Podcast kommt, nee, da ist die neue Folge schon gelaufen, da ist ja Tekken auch nochmal mit drin, kurz in der Sendung, in Form eines Coming Soons. Das ist übrigens, ich war da ein bisschen skeptisch, aber ich find's lustig. Fand's lustig? Ja, ich hab gelacht, als ich gesehen habe. Danke sehr. Vor allem auch wegen dem Hall dann so. Ja, natürlich. Ja, wir haben das eingesprochen oben mit Jakob. Ist gut. Und dann noch Effekte drüber getan und so weiter. Aber das, was ich auf jeden Fall mal ins Fernsehen bringen wollte, abgesehen von der Top 4 der Pac-Man-Geister, ne? Jetzt, wenn das ausgestrahlt wird, bin ich zufrieden. Eine Verarschung von Tekken, muss ich jetzt aber auch gerade nochmal sagen, hat ja RTL Samstag Nacht schon mal gemacht. Haben sie schon mal gemacht? Ja, aber da haben sie gesagt, so Tischtekken. Ah, okay, stimmt, Tischtekken ist auch und super. EA spazieren gehen 2000. Ach, das war hier für arbeitslos oder sowas. Genau, Freitag Nacht News. Genau, Tischtekken fand ich auch super. Tischtekken ist auch gut, da muss man auch machen. Du hast da hier noch stehen, R-Racing Evolution. Da weiß ich aber auch nicht, was das ist. Okay, R-Racing Evolution war eigentlich das Ridge Racer für den GameCube, nennen wir es mal so. Ach so, also war das dann auch das, wo das lustige Pac-Man dabei lag? Genau, wo du Pac-Man, also ist speziell eben eins für GameCube gemacht, ein Ridge Racer Teil, der aber nicht wirklich Ridge Racer entsprach, sondern mehr in die Simulationsschiene gehen wollte. Ich habe es nicht allzu lange gespielt. Ein Kumpel von mir hat es gekauft und ich habe kurz bei ihm zugeguckt und es hat mich eben null angemacht, weil es nicht wirklich Ridge Racer war. Deshalb auch dieser komische Name R-Racing Evolution. Das war also so auch mit so ein bisschen Story-Driven mit so zwei Rennmädels, ne, so japanische Mädels, ja, die da Rennfahrerinnen waren und Rivalinnen. Also ganz komisch, es lag eine Pac-Man-Version bei, die man mit dem Game Boy Advance... Aber das Pac-Man-Ding können wir eigentlich gerade nochmal ansprechen, weil es dazu passt. Das war lustig. Ja. Man konnte mit dem Kabel drei GBAs mit dem GameCube verbinden. Exakt, ja. Jeder, der ein GBA in der Hand hatte, hat die Geister gesteuert. Mhm. Und nur einer hatte das GameCube-Pad und der hat auf dem GameCube, also auf dem großen Bildschirm, den Pac-Man gesteuert. So. Jetzt gab's doch aber nochmal eine Besonderheit, wer was sehen konnte. Ich bin mir nicht sicher. Also entweder konnte der Pac-Man-Spieler die Geister sehen und die Geister konnten den Pac-Man nicht sehen? Oder? Nee, die Geister hatten, glaube ich, einen kleineren Bildausschnitt. Der den Pac-Man auf dem GameCube gespielt hat, hat das ganze Spielfeld gesehen und die Geister hatten nur so ein kleines Spielfeld und mussten dann halt Zutritt den Pac-Man jagen. Exakt, es wäre ja sonst auch saulustig. Ja, es wäre ja auch sonst ein bisschen gemein gewesen, sodass sich die Leute dann absprechen können, wenn sie komplett sind. Okay, wir drücken den Pac-Man in die Ecke, fertig, aus. Das war ein ziemlich gutes Spiel. Wieso haben sie diesen Modus nicht umgesetzt jetzt hier bei den Online Pac-Man Championship Edition, alles was gekommen ist? Da gibt es ja dieses coole Pac-Man für Xbox Live Arcade, das neue. Ist es da nicht... Es müsste ja Sinn machen, dass es dort drin ist. Ich habe es nicht gespielt. Aber ich glaube, das funktioniert ja auch nur, wenn man dann... Wenn man lokal mit dabei ist. Nee, wenn man jetzt drei Handhelds hat, aber geht das vielleicht auch anders? Ja, ich weiß nicht. Die können es ja immer noch für die Wii dann machen, ne? Da kannst du ja den DS verbinden mit der Wii, ne? Und dann hast du auf dem DS dann den Part. Oder ein Pac-Man auf dem DS mit dem ganzen Ausschnitt. Ich glaube aber auch jetzt bei dem Pac-Man, was dem R-Racing beilag, da haben wir es immer so gespielt, dass diejenigen, die auf den GBA die Geister gespielt haben, dass die sich umdrehen mussten und durften nicht auf den Monitor gucken. Das würde ja jetzt irgendwie ohne Handheld gar nicht gehen. Ja. Okay, das stimmt, das stimmt. Na, wie bei bestimmten Shootern, die dann viergeteilt waren im Splitscreen, wo man dann sich entweder so eine Pappe hingepackt hat, damit niemand gucken kann, auf keinen Fall auf dem Fernseher. R-Racing Evolution, ich glaube, in den anderen Ridge Racer-Teil gab es in der Ära nicht, in der Form, nö. Der nicht gekommen ist. Lass uns mal durch die Liste hier nochmal durchgehen. Automodelista hast du dort stehen. Ja, von Automodelista, Capcom, da wusste ich aber auch nicht, was war denn da die Besonderheit? Die Besonderheit war die Grafik eigentlich. Ja. Ne? Es war ein bisschen, also Automodelista. Da war noch irgendwas mit Online. Es kann sein, aber ich glaube, damals habe ich mit der PS2, da musst du ja auch ein Modem kaufen zusätzlich. Ne? Ja. Da bin ich mit der PS2 nur selten online bis überhaupt gar nicht gegangen. Und das hat mich beim Rennspiel da auch nicht wirklich interessiert hier. Automodelista, das Besondere war eben die Cell-Shading-Optik. Dieser Comic-Look, den gab es ja bei einem Rennspiel eher selten. Da gab es auf dem Dreamcast dieses Cell-Damage am Anfang mal. Falls du dich daran erinnern kannst. Das gilt ja als das erste Cell-Shading-Spiel überhaupt. Nee, echt? Ja, ja. Nicht Jet Set Radio? Nee, es war vor Jet Set Radio einige Zeiten. Also Jet Set Radio das erste Gute. Ja. Cell-Damage das erste, was diesen Stil etabliert hat. Wenn du ganz knallhart bist, könntest du noch sagen, hier Fear Factor auf der PS1, ein überschätztes Grützespiel im Resident Evil Style mit so Cell-Shading-mäßiger Optik. Rennspielmäßig war außer diesem Cell-Damage fällt mir und Automodelista fällt mir eigentlich kein richtiges ein, was diesen Comic-Grafik-Stil eben auf ein Rennspiel übersetzt hat. Okay, ich kenne jetzt noch Wacky Racers von Infogrames. Das war auch so. Aber deswegen fand ich Cell-Shading-Grafik irgendwann mal billig, weil viele Billigspiele eben diesen Grafikstil benutzt haben und deswegen war ich da auch nie so ein Fan von. Ja, die Problematik bei Cell-Shading-Grafik ist eben, dass viele das benutzen, weil es angeblich so aussieht wie Comic, ne, weil eben die Outlines noch gemalt werden und sowas, aber was viele nicht bedenken, eben, dass sie trotzdem Aufwand da reintun müssen. Wenn du so richtig geile Cell-Shading-Spiele hast, wie ein Okami zum Beispiel, was unglaublich gut ausschaut, selbst für ein PS2 und ein Wii-Spiel, was es mittlerweile ist, was, als ich es damals für die Sendung hier angeguckt habe, habe ich gesagt, es schaut nicht schlechter aus als ein Xbox 360 oder PS3-Spiel, einfach weil es so homogen aufgebaut war von dem Look her, aber da ist auch sehr viel Aufwand reingeflossen. Wenn der Aufwand nicht da ist, kann es super billig und nach Massenware aussehen. Automodelista sah ganz gut aus mit der Cell-Shading-Optik. Ich fand da immer dieser Comic-Stil, der kam da schon ganz gut rüber, also die Intention, die da war, mit zum Beispiel den Luftlinien, die dann hinter dir hergezogen sind. Wenn du aber trotzdem war es auch manns realistische Autos mit richtigen Proportionen. Also so ein Nissan GT-R oder so war da drin, aber eben in Comic-Grafik. Exakt. Es war nicht gegenständlich, dass die Comic-Grafik auch das Spielprinzip dann umbaut, dass es ein absolut cool, so abgedrehter Racer ist mit so lustigen Fun-Autos. Das war eher Motorzoom GP auf der PS1. Mhm. Da hat ja beides zusammengepasst, Look und Spielbarkeit. Das war ein bisschen realistischer aufgebaut, hat ziemlich coole Musik gehabt. War so ein netter Racer für zwischendurch eigentlich. Also Capcom hat ja auch sonst nicht viele Racer gemacht, außer dem jetzt hier. Ne? Stichwort Musik, spiel's mal ein. Sagen, wenn ich, oder du schneidest das ja dann raus, wenn ich irgendwie sag Musik und wenn du dann keine Ahnung hast, wo du das Lied herkriegen sollst, naja. Ach so. Nein, die Leute, die es jetzt eh mithören, ihr werdet eh ohne Ende Musik gehört haben, weil Rennspiele hat geile Musik. Ja. Ne? Also alleine den Daytona-Jiggle, den ich bestimmt vorhin bei eingespielt habe. Bei Wipeout sind wir schon vorbei, oder? Wipeout sind wir schon vorbei, aber da baue ich ein bisschen Musik ein. Ich will da jetzt nicht den Namen direkt nennen, ich weiß nicht, wie das. Ja, wobei bei Wipeout fand ich ja auch, wie hieß nochmal der PS2-Teil, Wipeout wo wir Fusion. Gerade hier sind? Genau, bei Fusion, das fand ich auch, das war ein ziemlich geiler Soundtrack. Mhm. Wipeout allgemein immer die, also ich bin gar kein Techno-Fan. Ich auch nicht. Techno kann ich nicht wirklich viel was anfangen, aber bei den Wipeout-Spielen, wenn da Techno mit dabei war, der hat eben wirklich dazu gepasst, zu dem treibenden Zeug. Bei Wipeout Fusion auch ein sehr guter Soundtrack mit bei gewesen. Und da war es ja auch jetzt nicht Techno, sondern so ein anderer, also nicht Breakbeats, irgendwas, ja doch schon so ein bisschen. Ja, schon, aber passend so auf Elektronika, jeden Fall. So ein bisschen Prodigy-Gedöns. War bei Fusion schon dieser Modus, die Welt ins Licht getaucht hat und dann quasi, wo du mit dem Beat gefahren bist, was jetzt bei den, no? Nee. Oder welchen mal? Ich hab gedacht, Fusion, du meinst den Zone-Modus, weißt du? Den meine ich. Achso, ne? Doch, ja, den gab's da schon, ja. Ja, der Zone-Modus, wo du eben immer schneller wirst, ja. Ne? Wird ja das Ganze in anderen Farben getaucht, die Welt. Achso. Und mit der Musik, die geht ja auf die Beats sozusagen. Das hat ja ein bisschen wie Raz dann ausgesehen, fand ich. Ne? Wo das siehst du auch beim aktuellen Vipeout HD, eben, dass da die Musik, wenn der Beat so da ist, da verändert sich die Strecke ein bisschen, pulsiert immer ein bisschen dabei, es wird schneller, du hast abgedrehte Farben, das Auto wird fixer. Ne? Das ist so auch immer für mich das Ausschlaggebende an Wipeout gewesen, wo das war nochmal so ein cooles Feature für eine Serie, wo es schon 3-4 Teile gab damals. Ne? Ich glaube, der vierte müsste es gewesen sein, Wipeout Fusion. War es auch, ja. 2090 und Y3 Out, ne? Bei Wipeout 3 war ja die 3 in den Titel eingegangen, PS1. Gab es nochmal als XL dann? Genau, Wipeout XL dann noch in der Update-Version. Aber da hatten sie den Zone-Modus, glaube ich, zum ersten Mal eingebaut. Ich fand es cool als Wipeout-Fan eben, dass da doch noch ein bisschen Innovation in der Serie sein kann, ne? Und die auch gut funktioniert. Du hast ja auch bei Serien, dass sie sich einfach auf das Altbewährte verlassen oder eben so viel dran verändern, dass es nicht mehr sich anfühlt wie ein klassisches Spiel. Die Wipeout-Serie ist ja auch nicht bei allen Rennspielen so, dass man irgendwann, je länger man das Rennspiel spielt, dass man dann so mit dem Spiel verschmilzt. So. Exakt. Wenn man halt irgendwann mal alle Kniffe raus hat und man kommt aus dem Adrenalinschub gar nicht mehr raus und schwebt da so durch wie ein junger Gott und macht alles richtig und wird dadurch noch aufmerksamer und fährt dadurch noch besser. Exakt. Ja eigentlich die Verkörperung von dem Gefühl, war ja eigentlich der Zone-Modus so. Exakt, ja. Genau, das ist es. Also speziell bei Wipeout kannst du dieses Gefühl echt gut haben. Wenn du das auf zum Beispiel aufs Joggen oder aufs Laufen dann umsetzt, es gibt ja das sogenannte Runner's High. Das bedeutet dann, wenn du läufst, das ist eigentlich anstrengend. Ich komme ja aus der Jogging-Ecke, das mache ich ja gelegentlich, leider jetzt bei dem Wetter nicht mehr so oft, weil es kalt ist draußen. Ja, und weil ich habe gerade vorhin wieder eine Frau gesehen, die sich abgelegt hat. Oh. Entschuldigung. Aber sie ist wieder aufgestanden, sie hat sich nicht wehgetan. War alles gut. Das sah so geil aus, der Länge nach Bam. Mitten aufs Gesicht. Ja, so, die ist irgendwie durch den Wald gelaufen, so ein Abhang, also was heißt Wald, standen ein paar Bäume und da war es ein bisschen abschüssig und schön weggerutscht, naja. Ja. Mich hat es aber auch schon hingehauen, von daher darf ich lachen. Mich hat es am Dienstag hingehauen, so plomp und auf einmal kam der Boden näher. Ja. Das Runner's High, was ich meine, normalerweise ist es anstrengend, während du läufst, du musst dich konzentrieren, bist nicht gut drauf oder sowas. Aber du manchmal reißt du als Läufer dann eben diese Stufe, wo es passt. Ja, wo man auch sich nicht konzentrieren muss, wie man atmet, sondern man macht's halt. Man rollt. Deine Atmung passt, deine Herzfrequenz passt, es ist nicht mehr anstrengend wirklich. Im Besten funktioniert es auch noch, deshalb nehme ich immer schön einen iPod mit Musik. Wenn dann ein Lied kommt, was dich in diesem Runners High dann unterstützt und auf einmal ist es das beste Gefühl ever. Ja, aber aufwärts rennen oder so, gehst du gerne hoch und runter oder lieber gerade? Du meinst beim Laufen oder beim... Ja. Nee, beim Laufen jetzt mal auch rein aus Interesse, weil Steigungen und Senken fand ich immer scheiße beim Joggen. Dreimal, wo ich es gemacht habe. Naja, wenn ich laufe, ich mache keine Rundkurse. Ne? Also ich gehe jetzt nicht an die Alster und laufe dann drumherum, weil ich finde, das alles ist ein bisschen dröge, wenn man immer das Gleiche sieht. Ich bin so ein Stadtläufer, ja. Ich fange irgendwo an und ende dann irgendwo. So, ich bin Need for Speed-Läufer, sagen wir es mal dann so. Dann fährst du mit dem Bus zurück? Nee, ich mache das dann so, zum Beispiel, ich wohne jetzt hier in Altona, ja, aber ich habe ein bisschen weiter außerhalb gewohnt in Hamburg hier, aber da wohnt noch, meine Geschwister wohnen noch dort. Das heißt zum Beispiel, ich fange hier an und laufe dort, wo sie jetzt wohnen, das sind so knapp 12 Kilometer, und kann dort duschen und dann mit der Bahn zurückfahren. Okay. Ne? Was eigentlich ganz praktisch ist. Oder ich mache dann, ich laufe bei mir zu Hause los und sage dann, okay, ich bin jetzt in Altona jetzt hier, ich laufe mal in Richtung hier Planten und Blumen, dort einmal um die Ecke, dann dort vielleicht laufe ich da hinten am Kiez vorbei und dann dort um die Ecke. Also ich suche mir immer dann neue Wege raus, je nachdem, wie viel ich laufen will und so weiter. Ne? Und da sind meistens Steigungen und Abhänge dann quasi mit dabei. Und ich kann mich mental schon mal drauf einrichten. Ne? Naja. Ab und zu mal, Steigungen läuft man nie gerne. Ne? Aber es ist gut, wenn sie drin sind. Du hast das Gefühl, wenn du dann oben angekommen bist, je nachdem, wie hoch die Steigung gewesen ist, natürlich extra cool, ne? In der Form. Ja, passt ja auch zum Thema Rennspiele, genau, ne? Rennspiel im wahrsten Sinne. Schön abgeschwiffen. Oh, ja, nein. Aber ich habe das ja echt so betrieben lange Zeit lang, als richtig mit Zahlen und so weiter. Es gibt ja für Läufer, gibt es ja von Nike, das heißt ja, Nike Plus heißt das Ding. Das ist so ein Sensor, den du dir an die Schuhe ranbindest. Es gibt spezielle Schuhe, wo du den Sensor einbauen kannst. Und der belohnt dich mit Experience Points und Level-Ups? Fast. Nein, er belohnt mich mit Statistiken. Ne? Alter, weil geil das wäre. Das wäre geil. Das gibt's doch bestimmt schon, oder? Keine Ahnung, wo man durch körperliche also eben jetzt angenommen Nike Plus würde, du könntest dir da Erfahrungspunkte für einen Mass Effect Charakter erspielen. Das wäre geil, ne? Ich glaube, ich würde öfter mal rausgehen. Achievement unlocked. Okay, ja? Gleich 100, mal aufschreiben, neue Geschäftsidee. Ja, super, ne? Da verdienen wir Milliarden damit. Mhm. Nee, das Nike Plus misst deine Schrittfrequenz, die Dauer, die Geschwindigkeit, die Strecke, die du zurückgelegt hast und trägt es automatisch im Internet auf deiner Seite ein und gibt dir dann so eine Tabelle, wie weit du gelaufen bist. Kannst du mit Freunden vergleichen und so. Genau, was der schnellste Kilometer und so weiter gewesen ist. Und das spornt nochmal ein bisschen mehr an. Ne? Ich hatte so die Hochzeit, wo ich richtig dann stark gelaufen bin, vor, ich glaube, 2 Jahren im Sommer war das noch, wo ich richtig mich dann darauf konzentrieren konnte, habe ich innerhalb von einer Woche so 140 Kilometer geschafft. Ja, boah. Was schon, also so 120 bis 140, was so jeden Tag an Richtung 20 Kilometer hin. Danach konnte ich aber auch nicht mehr. Das hat gut. Wahrscheinlich übertreibe ich jetzt auch und es war an die 100 dran und nicht 140. Weil ich zwischendurch mich nochmal ausruhen musste. Dann aber auch nicht jetzt so turboschnell alles, ne? Muss man sich ja ein bisschen pacen, damit das funktioniert. Aber die Masse hätte ich nicht geschafft, wenn ich da nicht noch sehen würde, okay, lass mich doch nochmal ein bisschen mehr und nochmal ein bisschen schneller machen hier. Scheiße, der letzte Kilometer war 6 Minuten nicht, der schaffe ich bestimmt auch in 5:30. Ne? Das spornt an. Ja. Ne? Und das, ja, exakt. Es kommt wahrscheinlich eben, weil ich so scheiße immer auf die Zeiten geachtet habe bei den Rennspielen. Ja. Ja? Da kann ich nochmal ein paar Hundertstel wegmachen. Da geht das nochmal. Scheiße. Das ist dementsprechend passiert. Ja, zurück zu den Rennspielen. Zurück zu den Rennspielen. Wo sind wir denn? Also R-Racing Evolution Automobilista haben wir dementsprechend abgehalten. Komische Spiele. Genau. Forza. Also ist jetzt hier in der Reihenfolge drin? Ist hier in der Reihenfolge. Ich glaube, wir können über Forza reden, weil Forza ist ja mehr so eine Xbox 360 aktuelle Generation-Sache. Ja. Ne? Dann werden wir nochmal ein bisschen vorgreifen auf den Teil jetzt hier. XGA, Extreme G-Racing. Steht haben auch wir, nur so der Vollständigkeit. Haben wir dementsprechend drüber gequatscht. Rally Sports Challenge. Rally Sports Challenge war das für die Xbox 1 war es doch gewesen, ne? Das war auch kein Spiel, was mich von Anfang an begeistert hat. Und ich glaube, ich habe auch erst den zweiten Teil gespielt und habe dann gemerkt, boah, Hammer. Das haben auch Rallye-Spiele haben wir jetzt gar nicht angerissen. Sega Rally haben wir ja. Stimmt. Aber jetzt, und Colin McRae und... Ja, okay, hast recht. Und V-Rally und... Weil ich hier jetzt gerade noch ein paar Namen entdecke. Aber gut, Rally Sports Challenge, ja, was war denn da gut? Ich weiß nur, es war ein ziemlich geiles Action-Rennspiel. Es ging ziemlich die Post ab, hatte schöne Strecken gehabt. Mhm. Ja, es war... So ein bisschen würde ich es jetzt mit dem Need for Speed Shift vergleichen, was auch nicht wirklich unrealistisch ist, aber eben noch so einen wilden Arcade-Charakter hat. Und so war auch Rally Sport Challenge damals im Rally-Sektor, glaube ich. Mhm. Ja, es hat auf jeden Fall, also Rally Sport Challenge habe ich kurz nur gespielt damals. Ja. Ich weiß, das ist ein Titel, der heute noch, wo die Leute danach schreien, dass er auf der Xbox 360 emulierbar ist. Hätte ich auch nichts dagegen. Weil es so zusammen mit Oddworld, Stranger's Wrath und so weiter, so die Sachen, die man, oder Panzer Dragoon Orta, was immer abstürzt im dritten Level, wo die Leute danach schreien, weil es gibt kein Äquivalent für dieses Spiel später auf 360 und so weiter. Und eben niemand möchte sich nur wegen dem Spiel eine alte Xbox noch dort behalten. Rally Sports Challenge 2 jetzt. Also da muss irgendwas die Leute einfach daran gehuckt haben. Ja. Ne? Was da auch cool war die Disziplin der Hillclimb Racers, glaube ich. Da ist man mit so einem, da gab es so ganz krasse Autos, so ein Suzuki, was weiß ich, mit einer riesen Heckschwinge oder eben der Urquattro mit 1000 PS oder so, und dann gab es dann halt Berghochrennen, Hillclimbing-Rennen halt. Waren die gut? Ich weiß es nicht. Ja doch, da gab es aber schon ganz geile Momente. Das war eigentlich echt auch so ein Alleinstellungsmerkmal von dem Spiel. Tja, okay, dann sehe ich jetzt wir haben noch mehr Rallye-Spiele. Also Richard Burns Rallye, ja, das war ziemlich geil. Fällt mir jetzt, glaube ich, auch nicht mehr viel dazu ein. Ich weiß nur, dass ich das nach anfänglicher Skepsis und schlechten Tests habe ich das dann trotzdem an die Xbox reingeschmissen und war echt begeistert davon, weil das auch so ein Spiel war, wo man schnell gemerkt hat, wenn die Reifen blockieren zum Beispiel, da konnte man nicht wie bei Colin McRae in der Kurve noch bremsen und alles hat funktioniert, sondern da musste man schon aufpassen, man musste die Bremspunkte kennen, man musste vor einem Absprung über einer Kuppe auch das Auto eigentlich austarieren, sodass es im Sprung sich nicht dreht und du schief aufkommst, sondern das war ein ziemliches Gefrickel, das Auto auf der Strecke zu halten. Und es waren noch sehr enge Strecken und man musste wirklich auf den guten Ansager hören, dass man jetzt die Kurven gut kriegt. Das war ein ziemlich hartes, aber auch forderndes und spannendes Rennspiel. Also Rallye-Spiel, meine ich. Grafik war auch ganz geil, Sound hat gepasst. Also es war ein bisschen trocken. Es ist jetzt nichts, was einen sofort irgendwie anmacht, sondern man muss sich da erst nochmal kurz überwinden, das zu spielen. Und wenn man sich dann darauf einlässt, dann wird man auch belohnt mit einem richtig geilen Spielgefühl. Das ist gut, wenn man dann dementsprechend die Stufe mal schafft. Ja, das war auch so eins von den wenigen Spielen, wo ich dann immer die Replays abgewartet habe und habe die gespeichert, weil mir die richtig Spaß gemacht haben, nochmal anzuschauen, wenn ich gut gefahren bin. Da ist es genau. Danach, ich glaube, ist es das, wonach ich gesucht habe? Ich habe ein Spiel auf der Xbox, ein Rallye-Spiel, wo du dann nicht nur normale Autos und Buggys und auch solche Sachen fahren konntest, was ziemlich geil war. Ich weiß aber nicht mehr, ob es jetzt Rallye Fusion oder welches auch immer es gewesen ist. Habe ich auf jeden Fall sehr, sehr lang gespielt. Ich kann mich an den Namen nicht mehr erinnern, leider. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es Rallye Fusion gewesen ist oder nicht. Vielleicht fällt mir das danach dementsprechend noch ein. Ich werde mir das nochmal angucken. Es gab aber auch viel. Das fand ich sehr schön an der Xbox 1. Die hatte eigentlich also speziell mit dem S-Pad, mit dem zweiten, das war ein echt gutes Driving-Pad. Ne? Das hatte den Analogstick an der richtigen Stelle. Das hatte echt gute, die quasi vom Dreamcast weiterentwickelt wurden, die Schultertasten, die sich auch gut angefühlt haben. Genau, weil die waren ja beim Dreamcast noch nicht so toll, die Trigger. Ich erinnere mich noch da, wo die aufgehängt waren, das Scharnier oben. Genau, und du konntest. Da hat manchmal die Lücke, die dann beim Drücken entstand, und wenn dein Finger dann da reingerutscht ist, das hat immer so ein bisschen gepetzt. Ja, das ist nicht gut gewesen. Ja. Und während der Ära eben PS2, Xbox und Cube, ist es das beste Rennspiel-Pad gewesen, weil PS2 keine richtigen analogen Schultertasten. Nee. Die vom Cube waren eher okay, aber nicht wirklich brauchbar. Xbox hatte die richtig guten Gas- und Brems-Schultertasten und hatte eben eine Serie an Spielen, die nicht unbedingt überall es gegeben hat, wie das Rally Sport Challenge, wie Rally Fusion und andere Geschichten, die dann dabei gewesen sind. Also als Rennspieler hast du, glaube ich, echt ein gutes Los gezogen mit der alten Xbox, mit der Xbox 1. Ne, dass du da echt viel machen konntest. Stimmt, jetzt wo wir gerade bei Rallye-Spielen sind, fällt mir noch die WRC-Serie ein, die es exklusiv für die PS2 gab. World Rally Championship. Ja. Viel X-Fachteile ohne Ende, glaube ich, haben die immer wieder welche rausgebracht. Bei dem ersten Teil weiß ich damals noch, das hat mich begeistert, dass die da nicht nur so einen Schlauch programmiert haben. Also was heißt Schlauch? Die haben die Strecken jetzt nicht als Schlauch designt, wie das jetzt zum Beispiel ganz deutlich bei V-Rally 2 auf dem Dreamcast wurde, wenn du die Strecken selbst gebaut hast, was ich übrigens nur gemacht habe. Ja. Das war ja einfach nur ein Schlauch. Und bei WRC haben sie dann erstmals irgendwie eine ganze Landschaft versucht zu modellieren und habe ich mich damals auch schon gefragt, wie macht ihr das denn? Wie geht das denn? Ich meine, wo holen die Leute dann immer noch die Hardware-Power raus, um sowas Unnötiges dann zu machen? Aber das war für die Replays eben ganz vorteilhaft, weil die Kamera dann auch mal in die Helikopterperspektive gehen konnte, weißt du? Das geht ja sonst nicht. Das war ziemlich geil. Das Spiel selber war, glaube ich, okay. Ich weiß, glaube ich, noch beim ersten und zweiten Teil von WRC, da war die analoge Abfrage bei der Lenkung gar nicht gegeben. Nee, man konnte zwar mit dem Stick lenken, aber die Abfrage war trotzdem digital, wenn ich jetzt keinen Scheiß erzähle. Vielleicht war es auch nur beim zweiten das, so. Das typische war immer aber noch, dumm. Das typische Manko, was immer noch, glaube ich, bei International Super... Nee, wie heißt es nochmal? das von Konami, das Fußballspiel, nicht International Superstar Soccer, Pro Evolution Soccer. Was immer noch nicht vernünftig analog abgefragt wird, glaube ich. Wegen teilweise. 8 Wege? Ja, irgendwie. Nee. Naja, genau. Also bei dem Rennspiel finde ich das natürlich umso unverzeihlicher eigentlich, ne? Ja. Dass du dort nicht analog vernünftig alles abfragen kannst, sondern nur digital auf den Stick umgesetzt. Das ist doch Bullshit. Bin ich mir jetzt aber, wie gesagt, nicht sicher, ob das so war. Also es sah gut aus. Physik war so lala. Jetzt, das war weder Colin McRae noch Richard Burns, sondern es war irgendwas mittendrin. Sicher mir vorbeigegangen. Racing Evolution war eins wieder auf der Xbox 1, ne? Weißt du, auf den ganzen Ferrari, Lamborghini Aspekt irgendwie, glaube ich, dann abgezielt hat, ne? So edle Karren aus Italien mehr. Das hat mich geärgert, dass ich das nie gespielt habe, weil als das frisch war, haben viele Leute gesagt, das sieht so geil aus, das muss man unbedingt spielen, und dann haben sich im gleichen Zug auch alle drüber beschwert wegen diesem krassen Gummibandeffekt. Ist jetzt nur Hörensagen, ich habe es nicht gespielt, ärgert mich aber ein bisschen, dass ich es verpasst habe. Die haben übrigens auch, das kommt von einem italienischen Entwickler namens Milestone, und die haben dann auch Squadra Corse Alfa Romeo haben die entwickelt, was auch ein Spiel ist, was kein Schwein kennt. Aber was ich da mal sagen will, das Squadra Corse Alfa Romeo war eben ein Rennspiel nur mit Tourenwagen von Alfa Romeo und glaube ich noch ein bisschen was anderes drin. Sah nett aus, konnte man auch spielen, aber die Besonderheit war, dass es da schon ein Rückspul-Feature gab. Oh, ja. Das was ist ja jetzt gerade nochmal aktuell. Bei den Grids und Genau, Grid hat es nochmal neu aufgefasst. Dort natürlich jetzt auch im zweiten Teil und eben auch Forza, da gibt es ja auch ein Rückspul-Feature. Ist irgendwie ein bisschen unpopulär gewesen, aber jetzt mittlerweile wird es wieder aufgegriffen, weil es doch keine schlechte Sache ist. Und bei Squadra Corse Alfa Romeo, weil du auch vorhin, Racing Lagoon angesprochen hast, das war auch ein Rennspiel mit Rollenspiel-Elementen. Auch richtig mit, jetzt kommt der Konkurrent und dann müsst ihr... Nee. Einfach nur jetzt bezogen auf die Werte. Man konnte halt Levels aufsteigen und Punkte für den Fahrer sammeln. Und ich glaube, dieses Rückspul-Feature haben sie dann Tiger Blick genannt, ganz bescheuert. So hieß die Fähigkeit. Aber es gab verschiedene Fähigkeiten, jetzt auch was deine Driving Skills anging, die du eben durch Erfahrungspunkte aufleveln konntest. Was das genau war, weiß ich gar nicht mehr. Ja, wenn man das auf Sachen des Fahrers dann bezieht. Effektiv sind ja viele Rennspiele, kannst du ja schon als RPG-Elemente bezeichnen, wenn du ein Tuning-Feature drin hast. Ja. Weil das ist ja eigentlich wirklich, neue Ausrüstung kaufen, an den Federn drehen. Ja, genau, eigentlich schon. Und hier kommt eben der Fahrer nochmal in die Rechnung mit rein, ne? Wie er und, gut reagiert. Auch Grinden ist in Rennspielen drin. Grinden? Ja, also speziell in Gran Turismo, weißt du, da muss man viel grinden. Echt, genau. Ah, schade, ich muss aufleveln wieder, ein paar billigen Ford Cars hier abziehen. Genau. Wie so eine Art Auto-MMO, wo da einfach Ford Cars in der Gruppe rumlaufen, die reihenweise schlachten muss. Ich würde Burnout gerne ans Ende packen von dem Segment, weil da würde ich gerne ein bisschen länger drüber quatschen. Enthusiast Professional Racing. Der Name sagt mir noch was, aber ich weiß gar nichts mehr über Spiel. Ich bin mir jetzt auch gar nicht sicher, ob das nicht gleichzeitig mit dem Driving Emotion Type S kam. Ja, das hätte ich auch nochmal reingeworfen. Driving Emotion Type S. Aber das war so die Zeit, wo viele halt eben auch auf den Gran Turismo-Zug aufspringen wollten. Und ich glaube, Driving Emotion Type S hatte... Was? Lass uns erstmal dazu gehen. Hast du dazu was zu sagen? Bisschen was, auf jeden Fall. Also Driving Emotion Type S ist ein... ich habe ein bisschen drauf gehofft, dass es gut wird, ne? Weil Driving Emotion Type S war von Squaresoft wieder. Ja. Ne? Und die hatten ja Racing Lagoon gemacht, was ein okayes Spiel war. Mhm. Ne? Haben sich jetzt dann am Anfang der PS2, da haben sie ja viele Titel schon mal quasi in Arbeit gegeben, wo du sagst, Squaresoft jetzt, die machen so geile Spiele auf der PS1, wenn die jetzt die PS2-Power haben, mal sehen, was dabei rauskommt. Ja. Effektiv rausgekommen sind Driving Emotion Type S und The Bouncer. Ja? Oh Mann. Ja, ich weiß von dem Driving Emotion nur noch, dass die Steuerung richtig kacke war. Das kann man, glaube ich, so stehen lassen. Also ich hatte das Glück gehabt, dass ich einmal Probe spielen konnte, weil ich hätte es mir eigentlich blind gekauft. Mhm. Ne? So Squaresoft und Rennspiel und Racing Lagoon im Hintergrund und eigentlich mal sehen, was sie dann... Ich habe es kurz ausprobiert und dann nie wieder anfassen wollen. Ne? Also, ich weiß nicht mehr, wie das war. Ich habe eine Runde mal gefahren und habe gedacht, das kann nicht dein Ernst sein, weil sich das so unglaublich sauschlecht, wie ich es gar nicht anders gesehen habe, hat steuern lassen. Also ja, ist das Einzige, was ich davon noch behalten habe. Ich habe keine Details mehr im Kopf, was mich daran so abgefuckt hat. Ich weiß nur, dass ich total enttäuscht war und das sofort habe liegen lassen danach. Eben, The Bounce ist, glaube ich, ein ähnlicher Effekt bei vielen gewesen. Mhm. Das so als propagiertes, super teures, geiles, Hardcore, super Grafik-Prügelspiel. Hatte ich mir damals auch was von erwartet. Ja, 40 Minuten durchgespielt dann oder so, ne? War es nicht so? Für hunderte Mark importiert. Ja. Gut, danke Squaresoft. Da hatte ich ja auch bei Bayonetta Angst, als da Gerüchte im Netz auftauchten, das wäre nur 4 bis 5 Stunden lang. Ja, aber Bayonetta hast du ja sehr viel, wo du dann noch viel rein... Ich habe es jetzt noch nicht richtig angefangen, ich habe leider nur die PS3 aber so generell, wenn es heißt, ein Spiel ist nicht lang, das ist schon mal so eine ganz krasse Hiobsbotschaft, auch bei einem Titel, auf den du eigentlich wartest. Und bei The Bouncer war das eigentlich... The Bouncer ist ein extrem Beispiel. Ich habe nichts gegen Spiele, die dann relativ kurz sind. Also für so ein Bayonetta, so 4-5 Stunden kann ich eigentlich vereinbaren, weil ich weiß, ich werde das noch öfter spielen und 4-5 Stunden ist so der Idealfall. Gar nicht stimmt. Also du kannst bei dem Spiel, das spielst du eigentlich beim ersten Mal so in 10-12 Stunden durch. Naja, 10 eher vielleicht oder 8. Na, eher 8. Also ist lang genug, aber es gibt so viel zu tun, dass... Ja, und länger muss nicht, nicht in den falschen Hals kriegen, länger muss nicht unbedingt besser sein. Ja. Habe ich bei Resident Evil 5 gemerkt, was doch ziemliche Längen gehabt hat. In dem Aspekt jetzt, Resident Evil 4 hat 20 Stunden gedauert, die fand ich aber waren perfekt gepaced. Das stimmt. Ja, ich habe jeden Part dort sehr gerne gespielt. Ja, ich auch. Resident Evil 5 kam mir zu lang vor, ne, zum Beispiel. Einfach, obwohl es auf eine ähnliche Länge hinausgegangen ist. Es wäre ein richtig gutes 8-10-Stunden-Spiel gewesen maximal, aber ich saß trotzdem 14 oder 15 dran. Das stimmt schon. Gerade gegen Ende sind da nicht mehr so schöne Momente drin. Eben, ne, und ein Bayonetta, selbst wenn Bayonetta 4-5 geile Stunden gehabt hätte, und die hat es ja anscheinend nicht, das ist ja länger, du hast es ja schon wirklich ausführlich gespielt und mehrfach und auf allen Schwierigkeitsgraden. Nein. Selbst wenn es ein kohärentes 5-Stunden-Erlebnis gewesen wäre, wäre es okay gewesen. Ja. Ne? Wenn es The Bouncer war einfach zu kurz, selbst wenn es geil gewesen wäre, das sind fucking 40 Minuten, ne, die du zum Durchspielen brauchst. Und da gebe ich keine 200 plus Mark dafür aus, als Japan-Import mit der PS3, die ich mir für tausende Mark mitgebracht habe. Ich glaube, der Simon ist ja dort gewesen für den PS2-Launch, ne? Ja, ich auch. Du warst auch dort. Ich war mit ihm da, ja. Ihr wart gemeinsam, habt dort in der Schlange gewartet. Was wird uns erwarten? Wir werden all diesen schwarzen Monolithen dann dort haben. Ey, ohne Scheiß, wie ich mich dann gefühlt habe, als ich das im Hotel angeschlossen habe, mal Bridge Racer gespielt. Das war so ein... Das würde ich gerne mal wieder erleben, so. Ja. Es war ein geiles Abenteuer, Sich auf die Straße zu setzen unter 1000 Fremden, die aber trotzdem alle nett sind. Und genau, und keiner weiß so richtig, er weiß, da kommt was Geiles. Durchleiden für so einen Blödsinn, es war geil. Ja, es gibt, also ich habe diese Feelings auch nicht mehr wirklich in Sachen Computerspielen und sowas, aber wenn du mal eine neue Konsole mit nach Hause bringst, ne, das ist so wieder so ein bisschen... auspacken, sich angucken, vielleicht vorher noch nicht gesehen haben. Ne? Boah, das war aber früher noch viel krasser, ey. Ich habe mir die Konsolen halt echt neben das Bett... Oh, nee. Man muss nicht alles auspacken. Man muss nicht alles auspacken, nur die Konsolen. Komm, wir gehen rüber zu Enthusia, Professional Racing. Also du meintest ein bisschen zeitgleich mit Driving Emotion Type S. Ja, und das ordne ich deswegen in dieselbe Sparte ein, weil es auch von jemandem kam, der eigentlich sonst mit Rennspielen nichts am Hut hatte, nämlich Konami. Tja, was war Enthusia? Doch, ein bisschen was hatten die, aber da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Konami Crazy Races auf dem GBA, ein Mario Kart Klon, der ziemlich cool war. Genau. Aber so viel, ansonsten haben die eigentlich nicht viel in Rennspielen gemacht, die waren mehr die Action-Typen natürlich. Ja. Wie Capcom. Ja, Enthusia braucht man auch nicht viel zu verlieren, es war halt ein Gran Turismo Klon, wo sie dann, um sich abzuheben, ganz viele komische Features reingepackt haben, die hat kein Schwein gerafft. Einerseits war die Steuerung ein bisschen zwiespältig, das ging so, es gab aber auch viele heckgetriebene Autos, wo die konntest du einfach nicht auf der Strecke halten. Würden sich Autos in echt auch so fahren lassen, heckgetriebene, dann würde die keiner kaufen. Also ganz unrealistisch. Und es gab auch ein ganz seltsames Punkteverteilungssystem. Es gab zig Punkte, die du sammeln konntest. Es gab einen Rennkalender, wo du jede Woche ein Rennen bestreiten musstest und hast dann irgendwie am Rennstart eine gewisse Leiste an sogenannten Enthu-Points, die dann abnehmen, je mehr Scheiße du baust im Rennspiel, im Rennen, wenn du jetzt zum Beispiel gegen die Planke fährst oder kollidierst mit einem Gegner oder verlässt einfach nur die Strecke und fährst über die Curbs zu weit, dann hast du N2-Points verloren, die dann, wenn du das Rennen beendet hast, wenn die auf Null waren, dann durftest du eine Woche aussetzen, was sich dann im Ranking wieder negativ ausgewirkt hat. Also es war ein ganz komischer Druck auf dem Spiel. Mhm. Ja, so, wir lohnt sich eigentlich gar nicht, so viele Wörter drüber zu verlieren, aber es ist ein ganz komisches System. Es war nicht schlecht, aber es war auch jetzt nicht wirklich spannend und war sehr langweilig auch. Ja, das einfach nach dem Motto, wir müssen was Neues machen und egal, ob es gut ist oder nicht, Hauptsache was Neues. So, jetzt bin ich mal sehr gespannt, ob wir das vernünftig über die Lippen bekommen. Hesselgel. Das habe ich nur wegen dem Namen aufgeschrieben. Da war vorher schon mal ein Rennspiel, wo ich gedacht habe, was ist das denn für ein bescheuerter Name? Aber also wir sind jetzt bei Rüsselgrüvel. Ja, wir buchstabieren einmal. H-R-E-S-V-E-L-G-R. Ja. Irgendwo fehlen da ein paar Vokale, ich bin mir hundertprozentig sicher. Ich glaube, es bedeutet auch irgendwas in der Sprache, Hreswelger. Also ich habe gelesen, es wird Phrasewelk ausgesprochen, bin mir nicht sicher. Phrasewelk. Keine Ahnung. Und das scheint auch wirklich ein Wort zu sein, ja. Google's mal. Ich google's mal, es gibt ja auch bestimmt... Hreswelger für Ancient Mythology, da. In the extreme north of Asgard dwelt the giant Hreswelger. The motion of his huge wings caused the wind and tempest. Mm. Also anscheinend ein riesiger Vogel, dessen Flügel den Sturm haben. Das ist ja wieder ein cooles Wort. Dabei habe ich mich so viele Jahre da schön drüber lustig gemacht. Ja, es war ja Hreswelger. Hreswelger. War ja als Spiel. So ein futuristisches Ding mehr. Ja. Ne? Sehr schlecht. Konntest du dort fliegen mit den Karren oder war es so ein Wipeout-mäßig? Ich bin jetzt gerade mal am Überlegen, also es war auf jeden Fall ein sehr schlechtes Spiel und das hieß aber, glaube ich, in Europa auch anders. Ja, stimmt. Warte mal, wir müssen es mal. Irgendwas mit G, glaube ich. GeForce, auf jeden Fall, stimmt, es hieß anders. Ich kann mich noch erinnern, dass ich im Regal gesehen habe, bei Karstadt und so weiter. Ace Combat Zero, The Belcombe War, Hreswelger. Oh, es gibt bei Ace Combat auch anscheinend einen Gegner, der Hreswelger heißt. Das, und bei Boktai 3 ist auch ein Gegner, der Hreswelger heißt. Da gibt es schon einen dritten Teil von. Ey, und bei Tales of the Abyss gibt es auch einen Boss, der Hreswelger heißt. Boktai 3 gibt es, ja, kann ich dir gerne mal geben. Lunar Knights auf dem DS. Wir werden es anscheinend jetzt nicht finden. Ja gut, es war ein schlechtes Gleiterspiel. Hat auch noch geruckelt, obwohl es total hässlich war. Hreswelg. It's pronounced Hreswelg. Wahrscheinlich aber auch nur bei den Amis. Ja, anscheinend. Ja, irgendwie cool um des Coolseins wegen mit dem Namen jetzt hier. Ne? Ich mach mal ein Video kurz an hier. Von das Menü. Okay. Das ist aber, glaube ich, nur das Developed Menü. Developed by Gust. Oh, Gust. Gust ist ein japanischer RPG-Entwickler. Mhm. Die machen normalerweise relativ 1 von 10. Ja, Reader Review. Game Rankings Average 3,5 von 10. Das war ganz scheiße. Einer fand sehr geil mit 10 von 10 Punkten. Nee, aber Gust macht eigentlich Rollenspiele, die Atelier-Serie, wer die Dinger kennt. Es gibt Atelier Iris und Atelier, wie die auch immer sonst heißen. Das sind Rollenspiele eigentlich, die viel mit dem Kreationsaspekt dann zusammen zu tun haben. Also du baust Elemente zusammen, du baust Waffen zusammen, du musst Sachen einsammeln und kreierst irgendwie neue Elemente und Items und Waffen. Und das verpackt mit so 2D-Anime-Grafik. Gibt's ohne Ende Zeug dafür. Aus der gleichen Ecke kommt dann Mana Chemia, was in der Schule stattfindet, in der Alchemie-Schule. Ja, klar. Ja, also so Alchemie-RPGs machen die sozusagen mit sehr viel Japano-Touch. Was du jetzt hier wieder für Sachen auspackst. Nie gehört. Jet INGP? Ja, richtig, das war's. So hieß das hier bei uns. Das ist natürlich ein wesentlich standardmäßigerer Name ist. Auch in der gleichen Liga hat G-Surfers gespielt, auch ein PS2-Gleiterspiel. So, gucken wir mal. Kacke. Es waren richtige Jets, ne? Die man dort hier, Item Selections. Ist natürlich ein besonderer, also ich finde es nicht schlecht, wenn man ein Spiel einen anderen Einsatz hat, ne, für ein Rennspiel. Es muss nicht immer dann Auto mit Reifen auf Straße. Oh, Alter, ruckelt. Wie das ruckelt. Ja, hier gerade so 15 Frames, wenn es hochkommt. Genau. Nicht mal. Also das sieht nicht aus wie ein Rennspiel. Und das Beste ist, unten die Anzeige ist gerade auf 2000. Ey, und wie kacke ist es aus? Also und die Grafik, das geht überhaupt nicht. Also, da kommt überhaupt kein Geschmack. Das ist eine Dia-Show. Ich verlinke dieses Video übrigens jetzt gleich, ja. Hreswelger. Also, sieht so aus wie eine Mischung eben aus einem Pilot Wings eben und einem Rennspiel, ne, dass du dann drumherum fliegst durch deine Canyons, durch Location. Ja. Und an sich finde ich es ja geil von der Idee her, dass du, guck mal, hier fliegst du dann jetzt einen Berg hinunter und hast richtig Neigungen, Steigungen, die dann drin sind. Das hast du normalerweise nicht. in dem Spiel und dadurch, dass du fliegst, ist es noch ein bisschen anders als ein Wipeout, woran es natürlich sehr stark erinnern soll. Aber guck mal, die Geschwindigkeitsunterschiede, er schwankt zwischen 1200 und 1600 km/h und du siehst davon nichts, nicht mal ansatzweise, sieht aus wie 20. Alter. Guck mal, als Vergleich bei dem F-Zero hast du gesehen, dass du auf 1000 km/h warst, ja? Hier haben sie die Kommazahl, glaube ich, zu weit nach hinten verschoben. So machen wir das aus hier. Jet INGP. Alter, was für ein Hammer. Kein Rennspiel, sondern ein Humpelspiel. Ich schmeiß den Namen jetzt auch nochmal kurz mit rein. Quantum Redshift, das du jetzt hier nicht aufgeschrieben hast. Das war das Wipeout-Äquivalent für die Xbox One. Also wie dann andere Äquivalente gab für die jeweiligen Konsolen. Das Wipeout war von Microsoft gepublished, Quantum Redshift. Future Racer, der dort war, der war okay, der sah ganz gut aus. Aber Quantum Redshift war das Spiel, was man schon sehr schnell zusammen mit dem Brute Force zum Beispiel, ne, wenn du dich daran erinnern kannst, was so als das große Highlight propagiert wurde, was sofort in der Grabbelkiste gelandet ist. Und deshalb habe ich Quantum Redshift immer Quantum Rotstift genannt, weil die Preise alle rot überschrieben waren mit 5 Mark. Also so sehr man irgendwie Microsoft auch dafür loben muss, dass sie sich da so reingehängt haben in das Videospiel-Business und auch auf die Fanstimmen gehört haben, aber die Spiele am Anfang waren meistens echt voll Bullshit. Ich weiß nicht, wo sie ausgekommen sind. Außer in einem Halo irgendwie haben die leider nicht wirklich was gerissen. So, also hier, Quantum Redshift war ein nettes Brute Spiel. Brute Force, Alter, wenn ich an das Cover denke. Ey, Brute Force war schlimm. Ja, Quantum Redshift war ganz gut an sich. Ja. Ne, also jetzt nicht so highlightmäßig, dass es sich mir richtig ins Hirn reingebrannt hat. Aber wenn du so einen Future Racer-Klon brauchst. Das Cover alleine schon, so weißt du, das lässt jeden Style vermissen. Alter, das ist VCS-Niveau, wie das Cover aussieht. Schau dir mal die dicken Hupen von der Tussi her an. Die hat keine Brustwarze. Ey, was da Sterne drauf. Ich mein, das, ja, Stars. Ey, ist das Bodypainting vielleicht? Das sieht ja nicht aus wie ein Hemd. Also oder? Die kannst du auch nochmal Quantum Redshift Quantum und Brute Force Cover auch verlinken, weil das ist auch nochmal eine Quantum Redshift ganz andere Cover. Liga. Ey, ja, ich pack die Links einfach direkt in die Namen rein in der Auflistung. What were they thinking, ey? Was für ein Hammer, Brute Force. Also du hast noch Splashdown habe ich nicht gespielt. Das hatten wir schon abgehakt. Lass mich hier nochmal gucken, ob ich was aus der Ära hier habe. Natürlich, das kommt aus der Ära dort. Ich glaube, das war fast schon N64 noch gewesen damals. Kurz nochmal mit reinzuschmeißen, Star Wars Episode 1 Podracer. Der einzig gute Teil an Episode 1, das Podrennen in dem einzig guten Episode 1 Spiel, was damals auf PC und N64, glaube ich, auch sah richtig gut aus und hat auch Spaß gemacht. Einfach nochmal kurz hier mit reingeschmissen, wenn jemand sowas dann dementsprechend braucht. Redline Racer, ein Motorradrennspiel für den PC, habe ich zu einer ähnlichen Zeit gespielt mit Toka 2 ein bisschen später. Gilt als eines, glaube ich, was so die Grafikkarten damals gepusht hat. Ne? Du brauchst eine gute Grafikkarte mit 3D-Beschleunigung, damit du Redline Racer spielen kannst. Ein Motorradracer mit cooler Optik und so weiter, braucht man nicht so viel dazu sagen. Das war so einer der Titel, ich glaube, da kriegen PC-Leute nochmal ein bisschen glasige Augen, wenn sie dann hören. Okay, weiter von der Ära, glaube ich, habe ich hier nicht wirklich was. Stuntman? Nur, ich hätte jetzt fast, weil du Redline Racer genannt hast, würde ich fast gerne mal das MotoGP von Climax für die Xbox ansprechen. Das mittlerweile, die machen es ja mittlerweile für Capcom, glaube ich. Ne? Es gibt auch zwei MotoGP. Ja, es gab von Namco und von Capcom macht ja die eine jetzt, ne? Wer hat denn das Climax-Zeug gepublished? Weiß ich nicht mehr. Aber das MotoGP, Climax ist ein, glaube ich, britisches Entwicklungsstudio. Das Logo kennt man auch. Ich weiß gar nicht, was sie sonst gemacht haben. Aber das MotoGP war ziemlich geil. Ich bin ja eigentlich gar kein Fan von Motorradrennspielen. das war aber einerseits von der Steuerung her, von der Physik und von dem Speed her war das ziemlich geil. Es gab zum Beispiel ein Feature, wenn man in der Kurve zweimal Gas getippt hat, dann hast du so einen Wheelspin provoziert und konntest enger um die Kurven rutschen. Wenn du es übertrieben hast, bist du natürlich auf die Fresse gefallen, aber das war eine ganz schöne Taktik, um seine Rundenzeiten noch zu verbessern. Und was natürlich auch ganz geil war der Online-Modus. Das war so das erste Rennspiel, was ich, oder? War es? Ich meine, Gran Turismo ging ja nie online. Das ist das große Feature, was jetzt endlich Rally mal kommen Sports, wird. Ja, doch, ich habe bestimmt vorher schon mal Online-Rennspiele gespielt, aber MotoGP, das ging durch die Online-Fähigkeiten der Xbox, ging es einfach recht reibungslos, auch durch die Lobby und so. Das war so das erste Rennspiel, was man auf der Xbox wirklich gut online spielen konnte und das hat auch verdammt Spaß gemacht. Das war einfach... da hat man sich schön battlen können mit anderen Leuten. Ja, ich fand so Motorradrennspiele so ab und zu mal gerne. Also wie Redline Racer habe ich relativ häufig gespielt. Ich finde es immer ein bisschen, dadurch, es ist natürlich eine komplett andere Physik, wie du mit einem Motorrad fährst. Und so dieses extrem leichte Ausbrechen, was du dann dort hast und was, dass du natürlich auch noch abfliegen kannst. So, es sind ja nicht Rennspiele per se, aber die Grand Theft Auto Teile, das ist ja quasi so Rennspiel Light, wenn es so dann eben ist, wo du dann mit guten Autos, mit simplifizierten Reaktionen und Physik und so weiter dadurch durch die Gassen jagst. Da habe ich zum Beispiel mit dem Motorrad dann am liebsten bin ich dort gefahren, weil du wirklich einen hohen Speed haben konntest und dich wirklich echt gut drumschummeln konntest, aber auch eben dieses super leichte Abfliegen gehabt hast. Ne? Und das ist bei einem realistischen Motorradrennspiel wie einem MotoGP, wenn du da nicht vernünftig fährst, dann fliegst du wieder runter und das kann schon sehr, sehr abfacken, fand ich. Deshalb habe ich mich weniger darauf eingelassen. Ja, also das ist alles so persönliche Präferenz. Ich überlege gerade, wie das jetzt zum Beispiel bei MotoGP war, aber da war es gar nicht so wild. Klar, online, wenn da irgendein Hänger war, der dich ständig umgerempelt hat, da hast du dem auch irgendwie die Pest an den Hals gewünscht, aber das konnte man eigentlich ganz gut vermeiden. Cool war auch, wenn man in die Kurve gefahren ist und ist zu hart rausbeschleunigt, sodass dann der Bock so ein bisschen geschlingert hat, weißt du, weil er hinten keinen Grip mehr hatte und dann, das war auch geil animiert, wie der Fahrer dann da so rumgefackelt ist. Man konnte sich noch fangen. Also das war ziemlich geil. Schade, dass da nichts mehr... Das gab es für die 360 auch nochmal. Da gab es mal eine Demo, die habe ich mir gesaugt und die fand ich ja nicht mehr so toll. Das lief auch nicht ganz flüssig. Hat mich enttäuscht. Schade. Das ist echt schade, ja. Das ganz Aktuelle, was jetzt gekommen war, also von Capcom-Seite aus, das war MotoGP 2010. Ich weiß nicht mehr, ob das auch noch von Climax jetzt gewesen ist, weil die Namensrechte irgendwie, ich meine, MotoGP ist ja quasi die Serie dort, ne? Ja. Von wegen hier 250 Kubikzentimeter Valentino Rossi und so weiter. Ne? Der wollte ja auch mal in der Formel 1, glaube ich, anfangen, der Rossi, ne? Wenn ich mich nicht irre. Ja, das ist ja so ein Multitalent, wie der, da gab es ja auch diesen einen Footballspieler, der auch gleichzeitig Baseball gespielt hat in der Offseason. Ja, dann kann Valentino Jordan nicht auch mal Baseball gespielt? Ja, aber scheiße hat er gespielt. Emmitt Smith, meine ich, glaube ich, der hat bei den Dallas Cowboys Football gespielt und dann nochmal zwischendurch, ich weiß nicht, ob es, keine Ahnung, welches Baseballteam es war, Cardinals oder sowas, hat Baseball gespielt, gut und erfolgreich. Yes. War es Emmitt Smith? Ich hoffe, ich sage jetzt nicht den falschen Namen. Ich check das nochmal nach. Na, da lag ich doch nah dran mit Emmitt Smith. Es war eigentlich sein Kollege Deion Sanders von den Dallas Cowboys Mitte der 90er. Der hat parallel auch noch Baseball gespielt, unter anderem für die Atlanta Braves oder die Cincinnati Reds. So, und jetzt wieder zurück zu den Rennspielen. Aber auf jeden Fall, ja, hier Valentino Rossi und sowas, also mit dem würde ich gerne dort spielen, weil das ist ja einer der Top-Leute dann. Will ich jetzt nur mal anmerken, das ist auch mein Maximalwissen, was ich in Richtung... Den muss man aber erst freispielen. Den Rossi erstmal freispielen. Ja. Ein paar Worte zu Stuntman, kurz einmal. Ich fasse es ganz kurz zusammen. Stuntman ist das digitale Äquivalent von französisch Vokabeln auswendig lernen. Ja, wenn ich das auf einen kurzen Nenner zusammenfassen will. Stuntman, also... Du meinst generell auswendig lernen. Genau. Ja. Stuntman verpackt sich als Rennspiel. Ja. Es ist ja effektiv, du bist ja ein Stuntman, wie der Name es dann schon ausdrückt. Und du musst dann innerhalb eines Filmsets irgendwelche Stunts dann fahren mit explodierenden Boxen. Du musst deine Punkte treffen. Generell schon eine tolle Idee. Generell eine sehr, sehr tolle Idee an sich. Wie es umgesetzt ist, damit es als Spielkontext funktioniert, ich kann mir nicht vorstellen, und vor allem, da wir ja also am Rand als Fernsehleute damit zu tun haben, wie du sowas umsetzt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Dreh so stattfindet, dass du ins Auto reingesetzt wird und dir dann spontan mit Regieanweisungen eine halbe Sekunde vorgesagt, jetzt nach links, rechts und dann kommt das Auto. Setz dich mal, hier, wir drehen hier einen Actionfilm, setz dich mal ins Auto, alles weitere sage ich dir unterwegs. So. Genau. Ne? Pass auf, hier ist ganz nah neben dir, wird jetzt gerade ein Haus in die Luft fliegen, aber du wirst da schon irgendwie ausweichen können. Genau, und wenn der Panzer durch die Wand gebrochen bekommt, versuche an der rechten Seite an der Tür ranzuschrammeln, Ja, damit du noch den Kinderwagen mitnehmen kannst, wo die Dosen drin stecken. Übrigens, wir schießen mit scharfer Munition. Exakt. Genau, genau das ist es. Oh, nee, Das Spiel, coole Idee, aber es war so knallhart, ne, von den Voraussetzungen, die dort gekommen sind. Und du hast nicht wirklich mit fahrerischem Skill das machen können. Du hattest ja die Komponente erstmal, es wird ja zufällig gesagt, aber es ist ja effektiv eigentlich nur dazu da gewesen, Trial and Error zu machen, ja. Du musst auswendig lernen, okay, jetzt kommt von links dieses Auto, weil wenn ich nicht weiß, dass es von links kommt, kann ich das nie im Leben schaffen. Ja, oder dass ich auf dem fahrenden Zug ausspringen muss oder was auch immer dort passiert. Das ist alles vom Timing so knapp gelegt, dass du eben wirklich konzentriert das immer wieder auswendig lernen musst. Und das ist eben wie Vokabeln lernen eigentlich. Ne? Aber am Ende kann ich Französisch oder effektiv diese Strecke fahren, aber es hat nur damit stattgefunden, indem ich immer wieder probiert und gelernt und probiert und gelernt und probiert und gelernt habe. Klingt nicht nach Spaß. Ja, nach Spiel. Also ich hatte damals noch Haare, die habe ich mir wegen diesem Spiel fast alle ausgerissen. Ja? Also Stuntman hatte auch eine ziemlich anspruchsvolle Physik. So. Hatte. Ja, das war ja schon bei Driver so. Und ist ja von denselben Leuten gemacht worden, von Reflections, genau. Die haben da immer gern viel Wert drauf gelegt, dass die Karren halt so schön schwimmen und so ein anspruchsvolles Fahrwerkdesign haben, die waren so weich und schwammig und genau, haben nachgefedert nach einem Sprung, und das hat es dann nochmal schwerer gemacht, eben die Stunts, die erfordert waren, exakt auszuführen. Also vom fahrerischen Verhalten und so weiter, ich fand, es war grafisch beeindruckend, hatte eigentlich coole Settings und so weiter, aber das Spielprinzip, also so, es war natürlich dadurch, dass es so knallhart war, wenn du es mal geschafft hast und es konntest, das war natürlich cool. Ne? Das war so ein kleines Belohnungssystem, aber dann kam die nächste Strecke, die dich noch mehr geknüppelt hat. Immer, ich habe das damals, das hat Kollege Behne damals ausgegraben für die Sendung in Folge 18, und ich habe es damals für ihn mit eingespielt, ne? Weil auch als großer Stuntman-Spieler, ne? Also Fan möchte ich mich nicht bezeichnen wirklich, habe mir Stuntman Edition später auch nochmal geholt, aber nicht wirklich angefangen bis jetzt. Habe ich es viel mit eingespielt, und da kam wieder langsam dieses Gefühl, wo ich habe die Strecke gespielt, die so auch nach James Bond gemacht wurde, wo du so durch die Häuser fahren musst in eine Schneelandschaft und alles und dann einen Abhang runterspringen musst und solche Geschichten. Der Frust war wieder da. Komplett, ne? Also Stuntman Ignition, der Nachfolger, das war ja dann nicht mehr so schlimm. Ja, kann man ruhig nochmal spielen, wenn man jetzt wirklich Bock darauf hat. Wie ist für eine Handvoll Euro auf jeden Fall. Kann man sich mir holen. Mir ist das jetzt nicht wirklich positiv, also besonders positiv in Erinnerung geblieben, weil ich das vom Stil her, das war irgendwie nicht so ganz rund. Also ich glaube, so rein optisch und von der Gestaltung her kam der erste Teil noch ein bisschen runder vor. Aber Stuntman Ignition war trotzdem, glaube ich, das bessere Spiel, weil es irgendwie ein bisschen fairer war, aber trotzdem noch verdammt fordernd. Ja. Da war es genauso, dass man viele Stunts oftmals machen musste, aber du hast nicht das Gefühl gehabt, das Spiel ist unfair designed, sondern ja, okay, jetzt war ich halt leider ein bisschen zu blöd. Ja, ich hatte trotzdem manche Stellen noch, also ich habe den ersten Film noch gespielt, so, ich habe es mir für die PS3 geholt für ein paar Euro. Und so, dass das Verhalten, wie es dann deine Aktion erkennt, okay, ich bin doch jetzt nah dran an dem Teil vorbei. Ich war an der grünen Linie und auf einmal hat es trotzdem nicht registriert, und das sollte ja eigentlich nicht sein, wenn es nicht an mir liegt. Er sollte ein bisschen toleranter sein. Ich glaube, der Vorteil war die knackige Optik dann aber, ne? Also so mit der Lava, die dann ankommt am Anfang und irgendwie im Vulkan explodiert. Das sind so Sachen, die sind gut umsetzbar für einen Actionfilm. Ja. Immer natürlich noch null realistisch, dass dir das während der Fahrt ist alles gesagt wird. Ja, und dass alles am Stück gedreht wird. Genau, vor allem mit richtiger Lava, ja. Stimmt, da gab es eine Szene, da bist du in Stuntman Ignition, bist du mit einem Truck durch ein auf Lava schwimmendem, okay, jetzt raff ich die Grammatik nicht mehr. Also. Aber da ist ein Lavafluss quer über die Straße geschwommen, dann ist auf diesem Lavafluss ein Haus vorbeigeschwommen und du musstest durch das schwimmende Haus durchfahren. Mach das mal in echt. Ja, naja. Take 2 bitte. Well, I'm not the kind to kiss and tell, but I've been seen with Farrah. I've never been with anything less than a man so fine. I've been on fire with Sally Field, gone fast with a girl named Mo, but somehow they just don't end up as mine. It's a death-defying life I lead. I take my chances. I die for living in the movies. But the hardest thing I ever do is watch my leading ladies kiss some other guy while I'm bandaging my knee. I might fall from a tall building, I might roll a brand new car, 'cause I'm the unknown stuntman that made Redford such a star. Was gab's noch? Ja, bevor wir zu Burnout kommen, möchte ich da, du hast Driver gerade angesprochen. Ja. Ne, wir haben über Driver vorhin schon kurz gequatscht. Ja, da willst du bestimmt was zum dritten Teil sagen, ja, oder? Ja, kurz was. Driver 3, eine der größten Enttäuschungen, die ich hatte in meiner Rennspiel-Sonst-was-Karriere. Während der PS2-Ära habe ich mich zum Grand Theft Auto-Fan gemausert. Mhm. Ich fand die alten Teile fand ich scheiße. Das finde ich heute auch noch. Top-Down, ne? Meinst du? Ja, die Top-Down-Dinger. Ich verstehe den Appeal, also Grand Theft Auto meine ich. Okay. Ja. Ah, scheiße. Ja. Ich habe Gran Turismo gesagt. Du hast aber Top-Down gesagt, also hast das Richtige gedacht. Ja? Nee, die alten Grand Theft Auto, die alten alten GTA-Spiele, GTA 1, 2 und London, wo du Top-Down gesehen hast mit den kleinen Karren, sicher gute Spiele, aber die haben mich null angemacht. Ne? Erst als die 3D-Komponente dazugekommen ist, mit dem, ja, was so Extended-Fahr-Games waren, mit Shooting, mit Story und so weiter, GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas, Hammerspiele, die ich alle mehrfach durchgespielt habe. Ja? Ich glaube, mein Bruder und ich haben mindestens 300, 400 Stunden in San Andreas investiert zusammen. Ne? Und von GTA kann man ja quasi als Evolution des alten Driver bezeichnen, ja. Weil Driver war ja quasi, oder GTA war Driver plus, dass du aussteigen und Missionen machen kannst. Ja, das war eine große Stadt, wo du mit dem Auto rumfährst, und Driver war damals schon knallhart gewesen, GTA war ein bisschen, oder GTA 3 zum Beispiel, war ein bisschen verzeihlicher, was das angeht. Ja. Deshalb habe ich mir gedacht, okay, wenn mir schon die Weiterentwicklung, der Hybrid bei GTA so gut gefällt, wenn jetzt das neue Driver kommt, wenn die Meister wieder rankommen, ne? Und Driver 1 ist eben immer noch eins meiner, Driver 1 habe ich wirklich, da habe ich an der letzten Strecke eben 5 Stunden nachts gesessen, bis ich die scheiß letzte mich schon geschafft habe mit dem Präsidenten, wo du von den Secret Service Autos verfolgt wirst. Driver 2 war okay, wo sie auch ein bisschen aussteigen hatten, aber Driver 3 jetzt mit in der coolen Ära, ja, PS2, ja, ja. Xbox und so weiter mit guter Grafik. Das war auch so ein wichtiger Titel damals für Atari. Absolut, absolut. Wie die das versucht haben zu pushen, und naja, es war halt echt kacke. Also ich hab's nicht eine Minute freiwillig angefasst. Ey, ich hab's probiert, das Fahren selber war okay, ja, ne? Was schon mal das Pech war, die haben versucht, auf eine realistische Stadt zu bauen, und da hat GTA schon gezeigt, du kannst dich an einer echten Stadt orientieren, aber du musst, damit die innerhalb dieses Game-Kontextes funktioniert, muss sie trotzdem irgendwie speziell aufgebaut sein. Schöne Strecken, dass du gerade Teile hast, dass du geschnörkelte Teile hast, dass sich die Stadtteile unterscheiden. Und was ist da bei Driver 3 schiefgelaufen? Bei Driver 3 hast du einerseits eine richtig, ich glaube, das war nach dem richtigen, war es Miami? Ich glaube, Miami war es. Es gab mehrere Städte. Es gab mehrere, es fängt in Miami an, und das war richtig. Oder ich hoffe, dass Miami jedenfalls war. Miami kannte man ja schon von Vice City. Und da war es, also Vice City ist meine Lieblingsstadt, was so GTA Open World Sandbox-Spiele angeht. Ne, einfach vom Aufbau, vom Look, vom Feel, von der Abwechslung, die drin ist, die ist eigentlich perfekt als solche Stadt. Aber das, was du dann als Äquivalent in Driver hattest, das war eben mehr an der richtigen orientiert, mit Highways, die dann rausgehen, die langweilig sind, mit drögen Gebäuden und allem drum und dran. Da hat das schon mal nicht Spaß gemacht. Die Aufgaben, die dir gesetzt wurden, die Time-Limits, die du erreichen musst, natürlich wieder eine Story, in der es eingebaut ist, waren knallhart gewählt, ja, dass du selbst wirklich mit der ein bisschen bockigen Physik oder bockigen Lenkung, die du dort hattest, wirklich schwer durchkommen kannst. Und das Ganze war, sobald du aus dem Auto ausgestiegen bist, ich weiß nicht, ja, sowas Schlimmes habe ich noch nie gesehen. Du kannst nicht die Zufußsteuerung, du kannst nicht vernünftig lenken, du kannst nicht vernünftig zielen. Es wird von dir verlangt irgendwie. Du hast sehr deutlich gesehen, dass da Leute an dem Spiel dran saßen, die von dem Rennspiel Ahnung haben, die sowas machen könnten. Ja, aber gleichzeitig gezwungen wurden, die Zufußsequenzen zu machen. Und von dem man auch gar keinen Bock drauf hatten. Ja, wo du da, okay, wir versuchen so cool zu sein wie GTA, da musst du mit dem Hauptcharakter ins Wasser springen und zu einem Boot rausschwimmen und eine Bombe anbringen oder sowas. Aber vorher musst du durch ein Hochhaus hochgehen und dort irgendwie dein Equipment holen und alles. Und das war so langweilig und beschissen und hat sich scheiße gesteuert. Ich glaube, das war auch ziemlich verbuggt, ne? Weil ich erinnere mich da an ein YouTube-Video, was mal irgendein User hochgestellt hatte, er fährt einfach mit dem Auto die Straße lang und schneidet dann eine Kurve und fährt dabei ein bisschen leicht über den Bordstein. Ja, und fliegt dann wie blöde. Also ich glaube, er ist einfach nur hardcore an dem Bordstein hängen geblieben. Stopp, so. Ja, kaputt. Einfach das? Ja, voll dumm. Sehr gut. Wir hatten auch hier, wir haben ja mal ein wie ist es damals, wo wir uns über die Sachen aufgeregt haben in der Sendung? Ein Game One Manifest von wegen Bugs gemacht. Da habe ich Driver 3 nochmal dafür eingespielt und mich wieder aufgeregt. Ja, aber also die Bugs on top eben, dass du auch gemerkt hast, die haben keinen Bock auf die Laufsequenzen gehabt, die haben nicht richtig geschraubt am Spiel, was hier den Schwierigkeitsgrad angeht, und die Bugs eben, die dann oben drauf kamen, das ist ein halbfertiges Spiel, was anscheinend für Atari wichtig war, dass sie es zu dem und dem Zeitpunkt rausbekommen, aber hätte locker nochmal ein Jährchen Arbeit gebraucht, damit da was Vernünftiges draus wird. Ja. Nee, wurde rausgeschoben. bei San Andreas, GTA San Andreas, hat sich ja Rockstar auch nochmal lustig gemacht deswegen über das Spiel. Ja, nicht nur darüber, auch über True Crime. True Crime auch sehr scheiße. Ja. Also, aber True Crime ist ein anderes Fass, das machen wir jetzt hier nicht auf. Nee, habe ich auch nicht gespielt. Nee? Aber Driver, eine ziemlich große Enttäuschung. Es gab später noch ein Driver Parallel Lines, quasi Driver 4, was schon ein bisschen besser war, aber hatte den schlechten Geschmack von Driver 3 nicht rausputzen können. Mhm. Hast du noch was, bevor wir mit Burnout mal anfangen? Oder? Naja, dann gab es noch Tourist Trophy, Moped-Spiel von Polyphony, aber okay. Naja. Ja, so zwischendurch. Wir nehmen es mal also mit. Also ja, wenn wir jetzt hier die Ära mit Burnout abschließen wollen, dann muss ich auf jeden Fall noch Midnight Club nennen. Okay. Ja. Ah, okay. Midnight Club lebt ja heute noch weiter. Wie kann man das denn beschreiben? Ganz komisch. Gekauft hätte ich es mir, glaube ich, nie. Ich habe es aber trotzdem spielen können, den ersten Teil für die PS2. Es war ja einer der ersten Titel, die überhaupt für die PS2 von westlichen Entwicklern kam. Wurde gebracht von Rockstar, gleichzeitig mit Smugglers Run, noch vor GTA. So, und Midnight Club hat schon diesen Open-World-Ansatz irgendwie, es war quasi auch ein GTA ohne Laufen. Natürlich auch viel mehr auf Rennspiel ausgelegt, aber dass GTA 3 eben mit einer komplett dreidimensional gestalteten offenen Welt daherkommt, das gab es dann eben auch schon in Midnight Club, halt in Form eines Rennspiels. In Form nur für Autos, ja. Genau. Und wer es jetzt nicht kennt, der kann sich das von GTA so vorstellen wie diese Checkpoint-Rennen einfach. Es wird in gelben Lichtkegeln der Checkpoint angezeigt und du musst eben selbst zu diesem Checkpoint finden und so werden die Rennen durch diese freie Stadt mit diesem Verkehrsnetz. So werden die eben bestritten. Ja, es steckt ja eigentlich effektiv in GTA viel von Midnight Club drin, von wegen Rockstar und so weiter, dass sie sich gegenseitig befruchtet haben, die dann natürlich in andere Richtungen dann gegangen sind beide, und aber trotzdem einen gewissen gemeinsamen Stamm haben. Midnight Club 1, das sah ganz schön scheiße aus. Das kann man einfach mal so sagen. Ein Vorteil war natürlich, dass es flott und flüssig war, so dass da jetzt das trotz der offenen Stadt hat sich geruckelt und das ist ja bei einem Rennspiel wichtig. Es hat aber Autos gehabt, die so sau unattraktiv waren und eher ausgesehen haben wie Micro Machine Autos, also wirklich ganz hässlich. Gefahren bist du in London, Tokio und ich glaube nur in London und New York. Aber war auch ganz nett umgesetzt. In New York zum Beispiel gab es dann eben den Times Square, den du auch wieder erkennen konntest. Sehr und gut. Da konnte man schon so ein bisschen Sightseeing machen. Die wichtigsten Ecken waren da schon vertreten, genauso wie bei London Trafalgar Square. Das war alles drin. Und es war eben auch sau spannend. Richtig Spaß gemacht hat es auch im Splitscreen-Modus mit einem anderen Kollegen. Wenn der dann halt auch ein bisschen Bock drauf hatte, hat man sich da echt lustige Rennen liefern können, weil durch die freie Kursgestaltung, man darf ja selbst entscheiden, wo man langfährt, Hauptsache man passiert die Checkpoints, ist man sich dann halt auch mal über eine Kreuzung entgegengefahren. Also nicht entgegen, sondern der eine kam von vorne, der andere von rechts und so. Gab es da eine Karambolage auch mit den KI-Fahrern. Das war schon sau lustig und eben auch spannend, wenn man es geschafft hat, die Crashes zu vermeiden. Auch jetzt mit dem KI-Verkehr oder eben mit den Gegnern. War ziemlich wild und abgefahren, und wenn man eben die Stadt irgendwann kennengelernt hatte, hat man da auch den gewünschten Adrenalinschub bekommen, so von wegen, ich kenne jede Abkürzung, ich gewinne das Rennen, weil ich die Stadt so gut drauf habe. So. Eben, ja, das ist ein Faktor, den du nicht bei vielen Spielen hast, eben wenn du so diese Freiheit hast, einfach die wirklich gut zu bestimmen, wo du hin kannst, um das Rennen zu gewinnen. Das war schon richtig geil, schon im ersten Teil. Den zweiten habe ich dann leider nicht mehr gespielt, da habe ich nur irgendwann mal gehört, das wäre ziemlich schlecht ausbalanciert von der KI her. Das war nur eine SMS. Nur eine SMS, okay. Ja. Und dann kam Midnight Club 3 Dub Edition. Damit haben sie ja dann einen Kurs eingeschlagen, der mir so optisch nicht so ganz gefallen hat, weil Dub ist ja dieses große amerikanische Tuner-Magazin, wo die ganzen Hip-Hop- und Sportstars irgendwie ihre Autos mit riesengroßen Lexani-Felgen aufmotzen und sautief legen, und dieser US-Tuning-Trend halt, das hat mir jetzt bei einem Rennspiel nicht so gepasst, weil die Autos sind effektiv nicht auf Rennen getuned, wenn die so aussehen. Ja, klar. Kein richtiger Rennwagen hat irgendwie 24 Zoll große Chromfelgen mit Brillis drin. Geht nicht. Von daher, naja, war aber auch wieder ein geiles Spiel mit einer schönen Stadt. Hat, glaube ich, in L.A. gespielt, oder? War es L.A.? Oder ist jetzt erst mit einer Club L.A. in L.A.? Nee, ich glaube mit einer Club L.A. müsste dann doch. Also ich habe den zweiten dann nicht wirklich. Nee, den dritten meine ich, ja. Ach, der dritte. Du überhaupt nicht aufpasst hier. Ja, warte mal, ich muss. Nein, ich passe hier auf. Ich höre am Rande zu, ich muss hier noch kurz was losschicken. Ja, und der aktuellste Titel ist dann eben Midnight Club Los Angeles, Midnight Club, der auch wieder richtig geil ist. Ich mag die Serie einfach. Damit kann nicht jeder was anfangen, aber diese Open World Checkpoint Races machen super viel Spaß, wenn man. Das ist eben ein ziemlich krasser Thrill, ähnlich wie bei Burnout, zu dem wir jetzt auch noch gleich kommen, aber diese offenen Städte, dass man sich da so in der letzten Sekunde im Bruchteil einer Sekunde sich noch entscheidet, einem Auto auszuweichen oder eben die Abzweigung zu nehmen und am Ende gewinnt man durch die Streckenkenntnis und seine Reflexe eben doch noch das Rennen, fand ich ziemlich geil. Ja, das hat wirklich was gemein mit der Burnout-Serie. Ja. Dann später, ich glaube, da können wir die Überleitung dann auch jetzt hierhin machen. Genau, die hat ja begonnen auf der PS2, ne? Exakt. Sag du mir erstmal, wie stehst du zum Burnout? Ne? Was hast du davon mitbekommen und was hast du gespielt? Jo, Das ist ein SMS nur. Mach du mal stumm, ey. Das ist der schöne Clover. Ich muss ja, okay. Erzähl bitte. Nö, jetzt will ich nicht mehr. Wir warten jetzt so lange, bis Gregor seine SMS fertig geschrieben hat. Nee, ich habe sie jetzt gelesen. Okay. Das ist ja nur die Antwort. Okay. Burnout habe ich echt positiv wahrgenommen damals. Das war auf der PS2, als es rauskam. Das erste Mal. Criterion entwickelt. Die hat dann auch wie hieß denn die Renderware-Grafik-Engine, ne? Ich glaube, das ist auch von denen Renderware. Genau. Ja. Also das Entwicklungsstudio, was Burnout entwickelt hat, hat auch diese Renderware-Engine verkauft, auf der auch jetzt viele PS2-Spiele basierten, nämlich unter anderem auch GTA 3. Auch genau. Also die Grundlage, die Engine wirklich, wo die Leute einfach nur die Programmiergrundlage haben und da on top ihre Grafik und Texturen oder sowas draufsetzen können. Was heute die Unreal Engine ist für die aktuelle Generation. Ja. Also bei Burnout hat mich erstmal begeistert, sauflüssig, 60 Frames, super wild, also es hat leider geflimmert, aber es war trotzdem ein sauschnelles, flüssiges Rennspiel und das hat mich echt beeindruckt. Also bin ich echt ein Fan von. Exakt, speziell wenn du jetzt so Renderware sagst, also das allererste Burnout, damals war ja noch Acclaim, ne? Acclaim hat es gepublished, bevor die dann über den Jordan gegangen sind. Genau, und das war auch einer der wenigen guten Titel, die sie da noch hatten. Exakt, ne? die hatten eigentlich nur irgendwelche Turok-Reste-Verwertungen, die sie dann mit schlechten Sachen abgefeiert waren. Turok Evolution, keine Ahnung, wie das alles hieß. Das erste Burnout war eben besonders einerseits Renderware-Titel, die du sonst auch hattest, die haben natürlich den Fokus auf viele andere Sachen gelegt und sahen nicht so gut aus wie das von Burnout selbst. Ne? Mhm. Burnout hatte Elemente drin von dem Gran Turismo mit Fahrschule und so weiter, die du machen musstest. Ne? Das erste schon? Das erste, glaube ich, hatte schon Fahrschule. Ne? Das zweite auf jeden Fall, aber auf jeden Fall waren Fahrschulelemente mit bei. Das ganz groß Besondere war natürlich die flüssige Grafik und dass du Stadtkurse hattest, ne? Aber Kreuzungen dann dort drin. Ne? Also nicht, also ein bisschen dieses auch Need for Speed noch ein bisschen mit reingemischt, mit richtigen Kursen, wo du da durchfährst, aber als richtiger Arcade-Racer aufgezogen, ne? Dass du zwischendurch wirklich Crashes dann haben kannst. Ja, das war ja auch schon ein Schwerpunkt, ne? Also so ein inszenatorischer Schwerpunkt, dass die Unfälle richtig geil inszeniert haben. Also es mag sich ein bisschen makaber anhören, aber die haben den Unfall zelebriert. Ja, genau. Ne? So, ja. Ne? Weil so das Metall, was sich verbiegt in Zeiten, wo ein Gran Turismo eben komplett noch gar nicht auf ein Schadensmodell hingeht, war Schadensmodell alles bei dem Burnout. Die Autos haben sich verzogen, haben sich zusammengehauen. Du hattest eben auch wirklich, wenn du zu scheiße gefahren bist oder einen richtigen Kollisionskurs, wenn du als Geisterfahrer auf der einen Seite unterwegs gewesen bist, dann gab es eben einen richtigen Crash, wo es auch richtig abgegangen ist. Und du hattest Strecken, wo du wirklich einen hohen Speed gefahren bist, richtige Startstrecken. Genau, wo du ja dann auch wieder in Trance geraten bist. Ich bin hier gerade im Speed. Das ist ein richtiges Trance-Spiel. Vor allem, wenn du dort unterbewusst wahrnimmst, du bist um die Kurve von nicht zu bekommen, muss ich jetzt auf die Gegenfahrbahn, wo dann genau. die Geisterfahrer, oder du, wo du genau weißt, so Alter, ich knall jede Sekunde irgendwo rein. Und du siehst nur einfach, hinten kommt dezent das Licht, ich muss jetzt eine Millisekunde nach links, damit es an dir vorbeizieht dann. So, das war bei Burnout halt richtig krass, dass man, da hat man leider auch den Gegenverkehr schwer erkannt, glaube ich. Aber das war so, du musstest wirklich ganz hinten schon im letzten Fluchtpunkt musstest du gucken, wo kommt da was, auf welcher Straßenseite ist es und dann entsprechend reagieren, weil einen Wimpernschlag später war die Karre schon da. Exakt, es gibt kein Rennspiel, wo du fühlen musst, was dort vorher passiert. Genau. Ne? Du musst einfach diesen Instinkt haben, dass, ey, ich glaube, da ist ein Ansatz dafür, dass da ein Auto sein könnte oder vielleicht ich gehe mal schon vorsichtshalber ein bisschen seitiger, weil ich weiß, von da ist eins gekommen und die werden nicht nahe beieinander sein. Plus eben diese Intersections, die Kreuzungen, das war der einzige Punkt natürlich, die waren immer gleichgelegt, ne? Also die Intersections, du hattest so die Kreuzungen, da hattest du einen gewissen Punkt, wo du durchfahren konntest. Vielleicht links oben in der Ecke oder rechts unten, ne? Und die sind, wenn du in einem Rennen an drei Kreuzungen hattest, ne, dann wusstest du, okay, in der ersten Runde muss ich rechts vorbei, bei der ersten Intersection dann links, dann in der Mitte und so weiter. Das sind so die kleinen Auswendigpunkte, die du dann gelernt hast, wenn du das gefahren bist. Aber natürlich, wenn du das spontan die ersten Male geschafft hast, ne, okay, fuck, da ist die Kreuzung, ich sehe dort die Lücke. Noch mit rein und durchjagen. Ja. Ja, Burnout 1 war knüppelschwer, ne? Ja, also wegen dieser Geschichten, weil ey, einerseits der Speed, eben diese Transit, du musst dich hier richtig drauf einlassen, das ist was viele dann abgefuckt hat, auch wenn die sich, viele sind nicht damit zurechtgekommen, dass du eben diese wirklich Kreuzungen hast, wo du dann dran knallen kannst. Ne? Ja, das wirkt auch erstmal unfair. Genau, es wirkt unfair, es ist eigentlich nur ein kleines Auswendiglernen, das finde ich, in dem kleinen Maße finde ich es okay. Mhm. Ne? Also bei Stuntman ist mir das schon viel zu sehr übertrieben, dass du alles auswendig lernen musst, aber wenn du so einen kleinen Gedankengang hast, ne? Also ist vielleicht unfair, wenn du mit mehreren Leuten gleichzeitig im Multiplayer fährst und du die Kreuzungen kennst und die Kreuzungen nicht kennen, aber eigentlich, wenn du weißt, dort ist die Kreuzung, dann musst du gucken, wie kannst du dich reinzwängen, wenn dein Konkurrent mit dabei fährt auch noch. Ne? Stimmt, ja. Das ist also schon mal, im ersten Teil fand ich schon sehr besonders, ne? Es hat echt viel Spaß gemacht. Burnout 2 hat das nochmal auf die Spitze getrieben. Ne? Also okay, kann sein, dass die Fahrschule dort gewesen ist. Was bei Burnout 2, ich glaube, das war im ersten Teil nicht mehr in der Form drin, war der Crash-Modus, was auch eine der geilsten Ideen ist, die ich absolut finde bei einem Rennspiel. Bedeutet, dass du dort Kreuzungen und Situationen vorgegeben bekommst und du musst mit deinem Auto reincrashen und eine Massenkarambolage auslösen. Das war schon im zweiten so? Das war beim zweiten. Okay. Das war beim, also ich weiß nicht, ob beim ersten das auch drin war, ich habe es beim zweiten sehr präsent im Kopf. Ey, deshalb vom zweiten weiß ich gar nichts mehr, fällt mir gerade ein. Der zweite Burnout Point of Impact hieß der. Okay. Und für was für Plattformen? Für PS2, Xbox und GameCube. Den ersten gab es auch, glaube ich, für die drei. Ja, ja. Ja, okay. Es war das letzte Spiel, was noch für GameCube rausgekommen ist, glaube ich. Also das letzte Burnout, was dafür rausgekommen ist, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, Burnout 3 gab es dann nicht mehr. Takedown, ne? Ja, da komme ich gleich dazu. Ja, okay. Takedown brauche ich ein bisschen mehr Zeit, weil das ist mein Lieblingsrennspiel der letzten Jahre. Burnout 2 Point of Impact hatte diesen Crash-Modus mit drin, wo du die vorgefertigten Kreuzungen hast, da bist du wie eine Flipperkugel reingegangen und dann hat sich dann alles so weitergemacht, die Kamera hat gezoomt und du kriegst Multiplikatoren, Explosionen und am Ende steht da so 17 Millionen Dollar Schaden verursacht. Super geil gemacht. Das tolle Aftertouch-Feature gab es da noch nicht. Aftertouch gab es noch nicht da, also die Features sind nach und nach gekommen und da werde ich auch gleich eben darauf zu sprechen, also Burnout 2 hast du nicht präsent. Für mich das beste Rennspiel der Ära dort und vielleicht das beste Rennspiel auch der letzten Jahre, weil es gibt keins, mit dem ich mich in den letzten Jahren so verbandelt habe, wie mit Burnout 3 Takedown. Ja, Burnout 3 Takedown habe ich auf der Xbox 1 dann gespielt, von wegen Rennspielkonsole und so fort. Einerseits, du kannst deinen eigenen Soundtrack endlich reintun mit der Festplatte. Da habe ich eben dort aktuelle Alben, die ich gehört habe. Und dafür muss man auch nochmal die Xbox loben, wie gerne ich da immer meine eigene Musik bei jedem Rennspiel reingemacht habe. Ja, absolut, absolut. Ne? Und bei Burnout 3 auch wieder um dieses Drivers oder Runner's High zu besprechen. Ne? Wenn ich dann die coole Musik im Kopfhörer habe und dann laufe, ich habe die coole Musik und bin dann gefahren. Und es ist das Äquivalent bei Burnout zu fahren, wie dieses Runner's High eben, wie diese Trance, diese Zone, in die du dann gerätst und dann alles instinktiv versuchst zu machen. Ja. Noch zu retten. Burnout 3 Takedown hatte super Grafik, ja, also echt coole Strecken, die dort aufgebaut und das ganze, das Adrenalin-typische, was du vorher kennst, der Crash-Modus wurde ausgebaut mit vielen neuen Strecken und es hatte das beste Feature in Rennspielen, was in den letzten Jahren gekommen ist, der Takedown-Modus, ja. Es war auf online aufgebaut, das Spiel. Ich habe das Spiel nicht online gespielt damals, weil ich keinen Xbox Live-Account oder irgendwie sowas hatte. Takedown-Modus, wer es nicht kennt, du konntest Autos in die Bande jagen, ne? Und dann sind die Autos. Ah, okay, genau. Ja? Jetzt weiß also ich auch, du wenn du geraced bist gegen andere Leute, wenn du gefahren bist, du hast ja sechs Autos ins Maximal und zwischendurch ist ja der Stadtverkehr und ihr macht eure Rundkurse und was auch immer dort ist. Und du konntest deine Konkurrenten in die Bande drücken oder sie schubsen, dass sie in andere Autos reinfahren und dann einen Crash verursachen. Und während das passiert ist, ist die Kamera dann kurz zu denen rübergeschwenkt, in Zeitlupe und dann wieder zu dir zurück, dass du fahren kannst. Ja, ja, okay. Diesen Kameraschwung kannst du abschalten. Das habe ich nachher auch gemacht, weil es irritiert ein bisschen, wenn du wieder zurückkommst und dann wieder greifen willst. Du kannst auch manchmal dich von der Karambolage retten, ne? Wenn du einen anderen crashen lässt und es wieder bei dir zurückgeht. Auf einmal das Auto, was bei dir vorher war, ist dann weg. Ja, okay. Ne? Weil sonst, dass das Flüssige irgendwie erhalten wird. Es war nicht nur eben das Geile dieser Effekte, der dort passierte, sondern einfach dieser Konkurrenzkampf, der dann darunter entstanden ist. Du hast deine, die Leute, die gecrashed sind, bei dir konnte ja genau das Gleiche passieren. Ne? Die konnten dich ja auch dann crashen. Mhm. Und du bist dann so richtig gecrashed mit einer dicken Karambolage und warst eine Sekunde später wieder auf dem Feld, aber natürlich weiter nach hinten gesetzt, weil du gecrashed wurdest. Ne? Und das hat so viel Spaß gemacht, die anderen wirklich in andere Autos reinzujagen oder einfach diese Situation, was wir vorhin gesprochen haben, du bist auf der Zielgeraden oder sowas, ne, und dann alle so Haube an Haube, racest du mit dem anderen Typen und du bist, sagen wir mal, unter einer Bahn, U-Bahn-Trasse, ne, und da sind die ganzen Fehler an der Seite, ne, und ich weiß, okay, wenn ich das richtig time, ich tippe ihn kurz links an, ja, er muss ausbrechen automatisch, ja, und knallt in die Trasse dort rein und ich jag über die Zielgerade, ja, okay. Ne. Es gibt einen Statistik-Counter dort drin, ja. Ich habe nachher drauf geschaut nach ein paar Monaten. Ich habe alleine offline, ne? Online habe ich es nicht gespielt, da würde es wahrscheinlich noch viel, viel mehr Spaß gemacht haben. Das habe ich bei Burnout 5 danach gesehen, das ist echt wirklich dann bockt, was leider ein bisschen auch ein anderer Schnack ist. Schon Burnout 5? Burnout Paradise ist 5. Ach so. Es gibt schon Burnout 4? Ja, da komme ich auch gleich darauf noch zu sprechen. Habe ich eins nicht vergessen wohl. Ich habe innerhalb von ein paar Monaten 2.500 Takedowns auf der Liste gehabt, ja? Und es gibt Songs, ne, die ich dann gehört habe, die haben sich bei mir dann eingebrannt, die ich dann dort gespielt habe. Wenn ich es jetzt sagen würde, würde mich eher alle auslachen, aber egal. Brian Adams? Ja, Brian Adams, ja. Okay. Album Room Service von 2004. Okay. Na gut. Gab's ein paar, also... sehr gutes Album, das kann ich nichts gegen sagen. Nee, das habe ich dann, weil es neu war, eben reingepackt und da, das waren so meine Songs, wo ich weiß, okay, immer mit dem Takt oder dem Beat haue ich den in die Kurve oder einfach zum Beispiel nicht nur hauen oder irgendwie so antippen, sondern die kannst du auch irgendwie so reiben lassen, ne? Du quetschst den ein an der Bande und dann hast du, oder den hebst du unten hoch zum Beispiel, wenn du Auto hast und so ganz, ganz geile Sachen. Ich hab lustig. Jetzt, wo du es gerade sagst, das ist mir auch schon bei Need for Speed Shift passiert, dass ich unter einem Auto durchgefahren bin. Ja, das aber ist dann... was ich noch wissen wollte, da gab es doch irgendwann mal bei Burnout, da wollten sie doch den Gegenverkehrfrust abschalten und haben es dann so gemacht, dass man Autos, die mit dir in deiner Fahrtrichtung fahren, besser wegschubsen kann. Genau. Das ist der Vierer ist es dann gewesen. So, ja? Wie hieß der? Der Vierer war Burnout, warte mal, wie hieß er denn nochmal? Das war völlig an mir vorbeigegangen. Ich habe Paradise ist. Der Vierer war hat auch so einen komischen Namen gehabt. Da kann ich auch gleich auch nicht was dazu erzählen. Also im dritten Teil war es so, ich hoffe, ich kriege das jetzt nicht durcheinander. Der dritte Teil war noch klassisch, ne? Wenn du auf deiner eigenen Fahrbahn in ein Auto hinten reingecrashed bist, dann hast du es noch gecrashed, ne? Hat es wehgetan. Das war natürlich schwer, ne? Burnout Legends. Nicht Burnout Lava Legends. Revenge, Burnout Geht's Revenge. Noch? Was sind denn hier für Spiele alles? Ah ja, genau. Burnout Revenge. Ah, Dominator gibt's ja auch noch. Stimmt. Was soll das sein? Nee, da habe ich das Review gemacht für die Sendung hier, Folge 26, glaube ich. Aha, war eine Neuauflage von? Burnout, das war so ein Zwischenteil, der noch auf der PS2 gekommen ist. So eine Resteverwertung, die eher schlecht war leider. Okay. Nach Burnout Revenge. Also Burnout Takedown hatte das Feature eben, wie die alten Burnouts, wenn du auf deiner eigenen Fahrbahn hinten in ein Auto reingefahren bist mit dem entsprechenden Speed, gab's einen Crash. Okay. Ist ja logisch. Ne? Was... Burnout Takedown war auch noch das erste Spiel, was für EA rausgekommen ist. Ne? Also war es noch nicht so sehr EA-fiziert, habe ich den Eindruck. Danach gab es Burnout Revenge für PS2 und Xbox. Hat ein Kumpel von mir auch dann gekauft und hat es auf der PS2 online gespielt gegen andere Leute, hat mich da aber auch nicht so sehr gefetzt. Mhm. Burnout Revenge hatte einige Sachen, die es nicht so gut gemacht hat. Ne? Burnout Revenge hat einerseits dieses eingeführt, wenn du hinten auf ein Auto drauf crasht, auf deiner eigenen Linie, schubst du es weg, egal wie schnell du bist. Ne? Nur Crashes können nur passieren, wenn du auf der Gegenfahrbahn bist und die dann, also richtige Frontal-Crashes und so weiter. Das hat ein bisschen den Frustfaktor minimiert, ist klar, aber auch ein bisschen was an der Spannung genommen, ne? An der Spannung, an der Dramatik. Ich glaube, Burnout Revenge hatte schon ich bin mir nicht ganz sicher, ob es da schon war. Die haben schon ein bisschen den Crash-Modus eingeschränkt, wenn es dort gewesen ist. Ja, auf jeden Fall bei Dominator war er nicht mehr vorhanden, der Crash-Modus. Ja. Ja, Dominator hatte keine Entscheidung, ne? Das Beste rauszunehmen. Ja, nimm das Beste einfach raus. Ne? Das ist ja total uninteressant, brauchen wir auch nicht. Der Crash-Modus war, ich glaube, nicht mehr ganz so gut wie beim dritten Teil. Den dritten habe ich noch öfters gespielt mit dem Crash-Mode. Burnout Revenge war farbärmer als Burnout Paradise. Mhm. Burnout ist ein Arcade-Racer, ne? Ja. Und bei Burnout, das finde ich auch bei Ridge Racer immer so toll, wenn die Farben knallen. Mhm. Ne? Du hast bunte Autos, du hast Palmen, du hast glänzendes Licht und blauen Himmel und sonst was. Es sah alles cool, bunt und Arcade-mäßig aus, ne? Burnout Revenge war mehr so ein Braun in Grau teilweise. Also es hatte schon viel. Ich habe keine Ahnung mehr davon. Also das ist völlig rausgefallen. Man muss es gespielt haben auf jeden Fall. Und Burnout Revenge gibt es in einer besseren Version für Xbox 360. Ne? Es wurde dann nochmal quasi umgesetzt, als die Xbox 360 dann gekommen ist. Da ist es auf jeden Fall ein bisschen besser als auf der PS2 und der alten Xbox und dem GameCube. Aber mich hat es leider nicht mehr so weggerissen. So, und das kam nach Takedown. Burnout Revenge eben auf der Xbox 360, glaube ich, noch ein paar Jährchen oder vielleicht ein, zwei Jährchen später als auf der PS2 und der Xbox 1. Und okay, war aber sicher auch ein geiles Spiel, ne? Ja, Burnout Revenge Burnout Revenge für Xbox war noch ein bisschen aufgebrezelt, ne? Du kannst dir die Demo immer noch runterladen auf dem Xbox Live Marketplace, den mal angucken. Mhm. Ist ganz cool, ne? Gibt's auch kriegt man bestimmt heute auch für einen Appel und ein Ei. Ja, also würde ich jetzt nochmal mit Burnout anfangen, dann wäre es schon okay, wenn du das klassische Burnout willst, so, nimm Revenge auf der Xbox, ne? Oder Takedown immer, also Burnout Dry ist immer noch das Beste. Dry. Ja, Burnout Dominator zwischendurch rausgekommen, Anfang 2007 haben wir hier in der Sendung vorbestellt, verlinke ich dann auch mal den Beitrag, den ich gemacht habe. Enttäuschend eben da, der Crash-Modus komplett weg, es war verbuggt, es hatte irgendwelche schlechten neuen Modi, wo du dann, so wie bei Crazy Taxi, nah an den Autos vorbeifahren musst, damit du Punkte bekommst, ne? So Near-Misses und sowas musst du dann... Das gibt's auch bei Midnight Club, ja. Das gibt, genau, ne? Da machen die, glaube ich, sowas ganz gerne, wenn als Bonus-Feature. Ja. Wenn das dazu kommt und allgemein kein so tolles Spiel für PSP und PS2 rausgekommen. PSP übrigens, Burnout Legends auf der PSP ist ein Burnout 3 Umsetzung für die PSP. Ich habe es nicht gespielt auf der PSP, aber eins der frühen PSP Racing Games, wer sich das da nochmal angucken will. Danach kam dann knapp ein Jährchen war es bis zu Burnout Paradise. Ich glaube, das habe ich noch habe ich es Anfang 2008 für die Sendung getestet? Ich glaube, ja, Folge 53 oder so muss es gewesen sein. Ja, mit dem großen Novum, offen befahrbare Stadt, ne? Genau, ne? Das Konzept wurde quasi komplett umgeschmissen für Burnout Paradise, wo die versucht haben, Open World mit Racing zu verbinden. Ne? Du hast eine große Stadt, die zusammenhängt. Ne? Du hast einen Downtown-Bereich, du hast irgendwelche Gebirge, was das ist, du hast Tunnelanlagen, du hast später noch dazugekommen, was eine Tatsache ist, die heute das Spiel noch am Leben hält, durch DLC neue Stadtteile. Ja, habe ich mitbekommen, und Inseln, auch viel kostenlos, ne? Kostenlos-Geschichten was dann dementsprechend das Ding noch aufrechterhält. Aber du hattest diese große Stadt, du hast angefangen mit so einem richtig schlechten Auto und so weiter und konntest dann Rennen haben quasi oder Events ist es dort besser genannt, weil es sind nicht nur Rennen, du konntest dann Ampeln zum Beispiel starten, starte jetzt hier ein Rennen und da wurde gesagt, okay, da startet hier das Rennen unten in Downtown und du musst oben im Gebirge landen und wer als erst landet oder du musst da mal dreimal rund um den Kurs machen oder du kriegst, es muss nicht ein Rennen sein, es kann ein Takedown-Rennen sein, ne, dass du eine gewisse Anzahl von Leuten wegballern musst. Es kann ein Time-Trial sein, dass du gucken kannst, wer zuerst kommt, zuerst ankommt und so weiter. Es gibt viele verschiedene Events, die man dort abfeiern kann. Nochmal kurz, wie war denn das, wenn man jetzt kurz vor Ende eines Rennens, also von einem Streckenrennen A nach B, wenn man da kurz vor Ende verloren hat, dann musste man wieder zur Startlinie zurückfahren, exakt, oder? Exakt. Das ist eine Sache, die... Das ist mittlerweile aber auch nicht mehr so im Spiel. Das haben sie gepatcht. Ah, okay. Das war eine Sache, die Leute dann abgefuckt hat. Es ist cool von der Idee her und ich habe das Einzige, was ich... Also ich finde das Spiel auch ganz cool, ganz toll. Ne? Die Grafik ist also super flüssig und die Explosion besser wie nie zu die Crashes besser wie nie zuvor, also so schön ist Metall noch nie zusammengequetscht worden. Was dich ein bisschen dort rausholt, sind natürlich keine Fahrer drin, die dort rausfliegen, und das wäre auch ein bisschen makaber, auch wenn du der Fahrer da wegfliegst, aber natürlich du und die haben nicht getönte Scheiben, also fährst du quasi Matchbox-Autos über die Straßen, wenn du genau hinguckst, weil da gar kein Fahrer drin sitzt. Bei Flatout haben sie stattdessen Dummies reingesetzt. Ja, das war aber auch geil bei Flatout mit dem schönen, das hat mich an Crazy Taxi erinnert, diese Minigames, ne, wo du dann bei Flatout mit der Dummy-Puppe dann Dart spielen musst oder sowas, was so ganz geil ist. Aber zu Burrell, also das Feature war eben dort drin, genau, wenn du ein Rennen verloren hast kurz vor Ende, du konntest nicht Restart machen, ne, dass du wieder an dem Startpunkt fängst, sondern musstest vielleicht wieder zurückfahren, um das Rennen zu bestreiten. Aber das war auch nicht der Sinn, wie Burnout aufgebaut war. Du solltest nämlich, wenn du dann dort gelandet bist und das Rennen verloren hast, du bist ja in einer komplett anderen Gegend, wo andere Events also dann die stattfinden. Stadt einfach weiter erkunden. Genau, dass du einen anderen Event dort oben mitnimmst, vielleicht, wenn du oben gelandet bist. Also, dass man in einem Rennen wieder zurückfährt, quasi. Genau, also nicht genau die gleiche Strecke, sondern du landest dann anderswo. Ne? Das ist so ein großes Konstrukt, das nicht immer so fest auf eine Struktur aufgebaut ist. Ich fand es okay von der Idee her. Mhm. Ne? Es hat auch ganz gut funktioniert, aber es ist eine unpopuläre Idee. Ja, ne? Eigentlich schon. Ne? Und da haben, also wirklich, das war das, wo die Leute echt gebitcht haben. Ne? Also, hey, wir brauchen ein Restart-Feature, wir brauchen hier, Criterion hat sich lange Zeit gewehrt, aber haben es dann irgendwann nach einem Jahr mit dem Patch dann da reingetan, dass du ein Restart-Feature hast. Und abgesehen da, also ich finde Burnout Paradise ist super an sich, ne? Sieht cool aus und so. Ich habe es ein bisschen vermisst, dieses typische Rundkurs-Feeling und sowas. Dadurch, dass alles Open World ist, hast du nicht mal ganz diese Dynamik einfach da, ne? Weil ja, du, okay. Also es gibt halt auch nicht mehr dieses Training, oder? Genau. Ich habe auch immer sehr gerne den, also der Takedown-Modus ist immer noch mein Lieblingsfeature bei allen Burnout-Teilen, aber da springt der Funke auch nicht ganz so direkt rüber, einfach weil du hast so viele Möglichkeiten, die dir offen stehen. Ne? Wie bei Midnight Club, du kannst, das ist ja quasi das Midnight Club-Konzept des Rennenfahrens, ne? Wenn du Abkürzungen kennst und irgendwo weißt, wo du besser rüberspringen kannst oder irgendeine andere Sache kennst, dann bist du als Erster im Ziel, weil es ist ja wirklich eine ganze Stadt. Aber die muss man eben auch im Kopf haben. Das finde ich eben an diesen Open-World-Rennspielen ganz gut, dass man, je öfter man das fährt, die Stadt wirklich komplett auswendig kennt und dann halt immer mehr neue Abkürzungen dazu lernen. Von daher gibt es da schon so einen Trainingseffekt. Nee, der Trainingseffekt ist natürlich da und es sind auch viele Sachen versteckt. So irgendwelche Sachen, die du durchcrashen kannst und irgendwelche Dinge, die du umfahren kannst. Also du kannst so Sachen sammeln und Achievements dann freischalten und so weiter. Also es gibt echt viel, ist auch eine cool designte Stadt und es gibt echt viel zu entdecken. Aber mir fehlt ein bisschen dann dieses kleine bisschen an Dramatik, wo alle einfach gezwängt waren auf diesem Kurs. Ne? Das ist eben sehr, sehr freigesetzt. Obwohl da der Gegenverkehr war, obwohl da andere Autos sind und deine Konkurrenten, hatte ich ein bisschen immer das Gefühl, das ist alles ein bisschen so lockerer aufgebaut, als hier, du hast 6 Autos und werden hier auf diese Spur reingezwängt und die mussten alle kämpfen gegenseitig. Ne? Okay. Das Feeling fehlte mir ein bisschen. Was Criterion aber eben gemacht hat, das ist auch, ich glaube, kaum ein Spielhersteller macht das, dass sie so einen Support für das Spiel rausgebracht haben. Ja. Es gab viel DLC, kostenlos, neue Stadtteile, neue Autos, du kannst gegen Geld einen DeLorean holen und damit rumfahren und rumfliegen über dich. Was, fliegen? Ich glaube, du kannst sogar, nicht hochfliegen, sondern du kannst die Räder hochschalten. Ich habe den jetzt nicht gekauft, aber dass er so schwebt über die Straße, glaube ich. Cool. Ne? Wir hingehen, brauchen wir keine Straßen. Brauchen wir keine Straßen. To be continued. Ja, das ist vorbildlich, das müssen wir öfter mal irgendwie. Ja, also die machen echt einen Support für die Fangemeinde. Die haben dreimal, glaube ich, das Interface geändert durch Download. Ne? Mhm. Also nicht, wie die Menüs aufgebaut sind. Du hast so Burnout Radio, also nicht Burnout Radio, sondern Burnout News oder irgendwie sowas, die dann auftauchen. Die haben das Interface so aufgebaut, dass sich dann besser für online eignet. Ich habe auch einige Online-Sachen dort gemacht. Es gibt das Feature, wenn du eine Xbox-Kamera hast, ich glaube auf der PS3 ist es wohl das PlayStation Eye, wenn du das hast. Stimmt, ich erinnere mich. Wenn du einen Gegner gecrashed hast, schießt es ein Foto von dir, ne? Und zeigt dann so deine entgleisten Gesichtszüge, die dann so überhängende Sachen, die dann auch ganz gut funktionieren dort. Und kann man heute auch noch spielen. Es gibt ja als Ultimate Edition, glaube ich, mit allen Add-ons zusammen für 10 oder 20 Euro für PS3 und Xbox tatsächlich. Ich glaube, die Xbox-Fassung müsste ein bisschen flüssiger sein, wenn ich mich nicht komplett irre, aber auf der PS3 kann man sich's auch gut geben. Ich habe also dadurch, dass das Open World finde ich cool, es war nicht mehr ganz mein Burnout 3, deshalb würde ich Burnout 3 noch drüber setzen, aber natürlich von den aktuellen Arcade-Rennspielen, glaube ich, geht nichts über Burnout Paradise, dass man sich da richtig, richtig fett drauf einlassen kann oder richtig dann wegballert. Ja, und wenn du mich fragst, warum ich da jetzt irgendwie keinen Bock drauf habe auf die Serie, weil ich weiß selbst keine Antwort, ehrlich gesagt. Du brauchst ja keine, ich sehe es einfach, du hast ja die ganzen anderen Rennspiele jetzt hier gespielt, die aktuell dann da sind, während der Ära, wo wir... Ja. Und ich meine, du tendierst ja schon ganz gerne ein bisschen, der Simulationsfaktor macht dir ja Spaß, ne? Ja, aber ich, also wenn es jetzt darum geht, Rennspiele privat zu spielen, dann bin ich unglaublich selektiv und jetzt nochmal Burnout anzufangen, ich glaube, ich würde es nicht machen, ey. Okay, also, es gibt keinen Grund dafür, ich mache es halt nicht Wenn es ein neues Burnout gäbe, ich glaube, das wäre etwas, was dich dann... ansprechen würde. So, wir haben die Festplatte voll gelabert. Ja, ich will sehr gut. Wir machen eine kleine Pause und schaffen ein bisschen Platz. So, dann sind wir wieder zurück, haben die Festplatte ein bisschen leer gemacht. Ja. Wir haben die Festplatte voll gelabert. Mit reinspielen, verdammt nochmal. Noch ein bisschen Müsli gegessen haben wir, damit Müsli, jetzt sind wir gestärkt, jetzt sind wir wieder gut. Kraft haben. Exakt, wir wollen ja nicht wieder sowas wie beim Strategie-Podcast, dass wir alle nur schlapp sind nach 4 Stunden. Hier haben wir es gut aufgeteilt. Jetzt, bevor wir jetzt, ich sag mal, in die aktuelle Ära springen, haben wir denn noch irgendwas Sauwichtiges vergessen? Nee. Also, ja, bestimmt, aber. Also, ein paar Kleinigkeiten aus der Ära. Midtown Madness war, glaube ich, auch eins von Microsoft, ein Rennspiel auf der Xbox. Ich würde es nur mal namentlich mit reintun, was auch vielen Leuten gefallen hat. Ich habe es damals nicht gespielt, aber nicht, dass ihr denkt, wir haben es vergessen. Ich habe einige Sachen, die zu den anderen Äras noch gehören, aber die würde ich gerne hinten dran einfach mal kurz abhandeln. Genau, entweder das oder wir kommen jetzt bestimmt. Auch nochmal auf ältere Titel zurück. Bestimmt, richtig, ja. So wie wir es dementsprechend gemacht haben. Okay, dann lass uns in die aktuelle Ära gehen. Ganz am Anfang hast du eins, was, glaube ich, mit eingearbeitet hat. Wollen wir damit echt anfangen? Würde ich fast schon machen. Gab es davor nix? Naja, also zeitmäßig gab es bestimmt sowas, aber für mich ist das so ein, das war ein Spiel, das gab es ja auch für PS2 noch und für dann auch für Xbox und... Nee, gab es das nicht für PS2? Wir nennen einfach mal den Titel, Test Drive Unlimited. Test Drive Unlimited, der Titel hat ja auch eine besondere Bedeutung, also, glaube ich, hier für Game One, wenn ich mich recht erinnere. Echt? Ne? Da habt ihr doch ein Hip-Hop-Video oder sowas zugeschnitten, oder was war damit? Ach nee. Ne? Haben wir nicht, oder? Haben wir nicht, doch, geschnitten, aber nie ausgestrahlt, da war doch... Aber was war denn da die Idee dahinter? Ich weiß nicht mehr, das war so ein Musikvideo von, von Sido oder irgendwie sowas? Nee, von wem war das Lied? Was dann auf dem Beat so drauf ging? Es war ein ganz schlechtes Lied, scheiße, ich weiß es nicht mehr. Sowas wie 5... Deutsch möchte gern Rap, Crap. Ja, da müssen wir uns nochmal schlau machen. Da das war auf jeden Fall ein scheiß Lied, aber wir haben es für eine gute Idee gehalten. Das Lied, was eben viel um Bling-Bling-Autos und was eben davon gehandelt hat, das mit Test Drive Unlimited zu unterschneiden. Aber das... Nee, weil, also der Grundgedanke dahinter, man kann es ja verstehen, weil Test Drive Unlimited war... vor einem Burnout eigentlich quasi schon Open World Racing. Ne? Genau. Oder auch, okay, Midnight Club hat es in der Form gemacht, aber Test Drive hat ja versucht, das mit einer richtig schönen Design, ne? Auf einer Insel hat es gespielt, glaube ich. Hat er natürlich nicht mehr. Na gut, Test Drive ist der klassische Name. Ne? Wir haben ja vorhin drüber gequatscht, das alte Test Drive auf dem C64, wo du nur an den Bergklippen lang gefahren bist und so weiter. Oder auch die 24 Stunden von Le Mans wurden als Test Drive verkauft. Test Drive. Exakt. Groß, weit gefasster Markenname. Mhm. Und Test Drive Unlimited kam aber dann von, also vertrieben von Atari und entwickelt von, wer war das nochmal? Ich weiß nicht mehr, wer es gemacht hat. Ja. War es Eden? Oder? Stimmt, genau. Das ist, glaube ich, ein französisches Studio, Eden Studios, die auch vorher die V-Rally-Serie betraut haben. Mhm. Die haben zum Beispiel V-Rally 2 gemacht, unter anderem. Mhm. Ja, und Test Drive Unlimited, tja, wie kann man das sagen? Also ich fand es auf jeden Fall schon mal geil. Man ist auf Hawaii rumgefahren, hatte ein riesen Straßennetz mit Städten, mit Bergserpentinen und an der Küste entlang. Also rein optisch war das wirklich eine sehr abwechslungsreiche und attraktive Landschaft, wo eigentlich nichts gefehlt hat. Na, entschuldige. Mach das aus. Daytona, let's go away. Entschuldigung, ich hab's geklickt. Ja, es waren Straßen unterwegs in Hawaii, wo du dann gewesen bist. Genau, Straßen sind unterwegs in Hawaii gefahren, der Himmel schwebend auf Brokkoli. Mhm. Ja, wie war das denn? Nee, das Spiel hat angefangen, das fand ich ganz gut. Man durfte sich ein Auto leihen oder mieten und hat damit seine ersten Rennen bestritten. Und das war auch, wie es in Open World Racing so ist, man ist an die Ziellinie gefahren, hat sich anhand seines Radars orientiert und an Symbolen, die in-game angezeigt wurden, und hat da dann halt seine Rennen gefahren. Am Anfang fand ich es noch ein bisschen lame so, weil die Rennen nicht so spannend waren, aber das hat später echt aufgedreht und war unglaublich spannend, weil ein Rennen erinnere ich mich auf jeden Fall noch, das ging um die ganze Insel rum und das war sau lang. Ja. Wie hieß das? 1000 Miles oder so. Es hat auch, wie lange hat das gedauert? Vielleicht eine Stunde oder zwei? Gut, auch kein Vergleich zu den Ausdauerrennen Gran Turismo, aber das ist ja immer nur ein Kreis. Und da war es wirklich ein Rennen, das über, glaube ich, schon 2 Stunden ging, aber auf, naja. Ja, natürlich. Es war schon ein A nach B Rennen, aber eben saulang. Einmal um die ganze Insel rum. Ja, ich glaube, das Besondere eben daran war, also ich kann jetzt nicht direkt von meinen Erfahrungen dort sprechen, weil ich hatte damals noch keine Xbox 360. Ich habe es bei einem Kumpel mir angeschaut. Das war ja noch so ziemlich zu den Anfängen der Xbox 360, alle miteinander vernetzt Geschichte. Und das Besondere war ja dran, dass auch andere Leute, die das online gespielt haben, waren ja auch auf den Straßen dort unterwegs. Ja. Ne? Dass du auch in die hättest reinfahren können oder sowas, wenn man dementsprechend gewesen ist. Und dieses fast schon MMO-artige, ne? Ja. MMO-Rennspiel sozusagen. Stimmt, da konnte man auch Clubs mitgeben. Man konnte auch Clubs gründen, die man eben anfangen kann. Also ich glaube, da hat man sich Clubhäuser. Genau, da muss man eigentlich auch nochmal anfangen. Man kauft sich auch Häuser. Mhm. Man verdient nicht nur Geld, um sich neue Autos und Teile zu kaufen, obwohl Teile. Aber man kauft sich auch Häuser und damit eben auch Garagen für seine Autosammlung dazu. Mhm. Bisschen blöd war natürlich, dass wenn jetzt dein Lamborghini, den du fahren wolltest, eben ganz woanders war, dann musstest du ja erst dahin fahren oder dich dann irgendwann dahin teleportieren lassen. Ja. Aber so konnte man eben auch Immobilien kaufen und auch Club. Ich hab's schon gesagt. Na, Club meinst du? Clubhaine. Ja. Verdammt, ich sag's jetzt. Clubheime. So, die konnte man kaufen und da hat man sich dann getroffen zum Online-Rennen. Dann konnte man auch so Clan-Races austragen. Das war ganz cool. Tja, was gab's da noch zu sagen? Steuerung war gut. Und auch das Geschwindigkeitsgefühl hat gepasst. Das lief halt nur mit 30 Frames, aber es war typisch Open-World Racer, auch wie bei Midnight Club und Burnout, dass man da wirklich diesen Thrill hatte mit Gegenverkehr und... Ja, es war abgesehen davon, ich glaube, mein Kumpel hat sich immer sehr beschwert über irgendwie Online-Verbindungsprobleme oder ist irgendwas oder dass da Geisterfahrer aufgetaucht sind auf einmal, die sich eingeloggt haben. Will ich gar nicht ausschließen. Darüber hat er sich ein bisschen abgefuckt, aber ich glaube ansonsten eben das Erlebnis war cool, es war was Neues. Ja, ne? Die Grafik sah schön aus. Cockpit. Hatte sehr geile Cockpits. Ja. Dementsprechend eines der frühen, die ich glaube, ich wundere mich, warum bis jetzt noch kein Nachfolger dafür gekommen das ist stimmt, in der Form. Oder das ist ja echt schon ein Ende 2000 oder Mitte 2006 Titel gewesen. Ja. Das damals zu der anfänglichen Game One Zeit dann eben dann noch hier herumgefleucht ist. Also wirklich schade, dass da, weil es auch immer noch ein ungewöhnliches Konzept ist, trotz Burnout Paradise, was vielleicht leicht dezent in diese Richtung geht, aber trotzdem nicht ganz. Ne? Einfach, das war echt ein schönes Spiel. Das hatte so klassische Computerwurzeln, fand ich fast schon, ne? Vom Look und vom Design her. Das war ein Spiel, was du früher auf dem PC und dem Amiga gehabt hättest in der Form, ne? Wenn die so eine Qualität hätten darstellen können. Mhm. Burnout ist so ein gefühlten Konsolentitel natürlich. Das ist hier, gab es auch für den PC Test Drive Unlimited, aber... Der Unterschied von Test Drive Unlimited zu Burnout und Midnight Club ist auch, dass man da gerne mal gecruised ist. Einfach weil die Umgebung so schön war. Man konnte aus der Ego-Perspektive, aus der Cockpit-Perspektive mit dem Stick links und rechts gucken und dann, ich bin da gerne mal rumgefahren, habe so ein bisschen chillig die Gegend angeschaut. Eben, das ist eine Sache, die ich ganz gerne mit dem richtigen Auto, also als ich noch ein Auto hatte, ganz gerne mal gemacht habe. Einfach mal chillig cruisen. Einfach mal sinnlos spritten, eben. Umwelt blasen. Ja, nicht gerade sehr, sehr sparsam und hilfreich für das Ozon. Doch, aber entspannt im Sommer, Fenster runter, Musik und dann mal rumcruisen. Ja? Ach, das Ozonloch, ich habe noch keins gesehen. Eben, ist so weit weg. Ja? Ja, gut, aber das war eigentlich... Ja. Aber Test Drive kriegt man, glaube ich, auch heute, wenn man es nochmal spielen will, natürlich mittlerweile ein bisschen älter und alles, aber kriegst du auch für ein Apfel und ein Ei. 10 Euro, glaube ich, mehr als das brauchst du nicht ausgeben für die Xbox-Fassung. Ja. Gibt, denke ich mal, auch eine Demo, also es gab damals eine Demo auf Xbox Live Arcade, kann man sich jetzt wahrscheinlich auch noch angucken, die werden ja nicht runtergenommen oder so, ne? Stimmt, womit man eigentlich jetzt anfangen müsste, ist Project Gotham Racing. Project Gotham Racing. Haben wir ja so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen in der letzten Ära, weil da hat es ja schon begonnen auf der Xbox 1. Effektiv hat es ja angefangen auf dem Dreamcast. Ja gut, ne? Das war Metropolis, ja. Also Bizarre Creations. Das fand ich übrigens auch nicht toll. Ja, Bizarre Creations waren eigentlich die Typen, die Formel 1 oft für Sony gemacht haben. Ja. Das allererste Formel 1 Spiel, was auch wirklich sehr, sehr gut war. Ja. Formel 1 96, also ich glaube, war es 96 oder haben sie den Nachfolger 96 genannt? Auf jeden Fall so Mitte der 90er das erste Formel 1 Sony-Spiel, wo die sich echt als gute Rennspielleute dann erwiesen haben. Sind dann dementsprechend gewechselt, dass die für Sega Metropolis Street Racer gemacht haben. Und das als weiterentwickelte Version in der Xbox 1 als Project Gotham Racing genannt. Ja. Habe ich alle gedacht, wieso fahre ich jetzt in Gotham City oder was ist jetzt hier los? Also Gotham, ne, das ist ja ein Batman-Begriff. Ja. Und so weiter. Aber Project Gotham Racing eben kurz vorhin angefasst, es war im dritten Teil ein Launch-Titel für die Xbox 360, ne? Von wegen, ja, von wegen eben. Der Dreier, Project Gotham Racing 3. Du hattest die ersten beiden Teile auf der Xbox 1, die sich in die Riege eingereiht haben, eben von wegen, ja, Xbox 1 Rennspielkonsole damals. Ein eigenständiger Titel, ne, den es sonst nicht, wo es kein Äquivalent wirklich dafür gab. Inklusive dem, ich glaube, dem anderen Hit, der dann schon mit dabei war, Geometry Wars in der frühen Fassung bei Project Gotham Racing 2, glaube ich, schon als Automat zum Spielen. Ne? Mhm. Bei PGR 3 ist ja auch dann ein Automat, wo du das Geometry Wars, das Neue dann, was sich ja wie blöde dann verkauft hat, separat spielen kannst. Erzähl mal, also auf der Xbox 1, wie hast du Project Gotham Racing erlebt dort? Ich glaube gar nicht. Nee? Nee. Also ich war eigentlich einfach schon abgeturnt bei dem Namen Bizarre Creations, weil mir Metropolis nicht gefallen hat. Okay. Und das will ich jetzt auch gar nicht. Ich will da niemandem seinen Spaß absprechen, aber mir hat es aus dem Grunde nicht gefallen, weil zum Beispiel jetzt sowas wie Midnight Club, da fahre ich gerne in der Stadt rum, weil es so ein Arcade-Racer ist und dann haue ich mich einfach um die Ecken rum in einem eher simulationslastigen Rennspiel. Da mag ich Stadtkurse nicht so sehr. Mhm. Diese rechtwinkligen Kurven und die ganze Geometrie, die Strecken dann annehmen, wenn sie durch Städte führen, das gefällt mir einfach nicht so gut in so simulationslastigen Rennspielen. Mhm. Und die Stadtkurse mag ich auch in Gran Turismo am allerwenigsten. Die sahen natürlich immer schöner aus, aber so rein spielerisch hat mir das nie so gefallen. Deswegen mochte ich Metropolis nicht so gern und auch Project Gotham Racing nicht so gern. Also ich habe von dem ersten und zweiten habe ich eigentlich kaum noch Erinnerungen. Nee, für mich gilt das Gleiche. Also ich habe Metropolis Street Racer ein bisschen gespielt, Project Gotham Racing mal angezockt damals auf der Xbox 1, aber das hat mich nie wirklich so gefangen, dass das Besondere war ja dieses Belohnungssystem. Kudos. Ja? Mhm. Also Kudos ist ja auch ein normaler Begriff hier. Ey, ich geb dir Props, ich gebe dir Kudos für das hier. Und dass du für gutes Fahren, ich weiß nicht, für was alles diese Kudos verteilt wurden, so eine Art Free-Achievements fast schon. Ne? Dass hast du bei Burnout auch schon angesprochen, halt Bonuspunkte für dicht an einem Gegner vorbeifahren, ja, Bonuspunkte für Windschatten, Bonuspunkte für Sprünge, für auf zwei Reifen fahren und für diverse fahrerische Dinge. Ja, aber der Unterschied, glaube ich, dadurch, dass es eben nochmal eine separate Einheit war und nicht nur Punkte, die du bekommen hast oder Geld oder irgendwie sowas, sondern Kudos, du hattest ja eine Anzeige, die hochgegangen ist. Genau. Ne? So viel Kudos gesammelt, konntest du die auch eintauschen gegen irgendwas? Ich glaube schon. Keine Ahnung. Oder nicht? Also es war auf jeden Fall ein Indikator dafür, wie geil du bist. Eben, also wenn du halt getriftet bist zum Beispiel, hast du auch so zack, zack, zack, zack, zack, zack, ist der Counter hochgegangen. Eben, bei jedem trifft, bei allem, was irgendwie, die Idee ist cool. Ja, in virtueller Schwanzvergleich eben in Sachen wie Achievements, nur eben auf eine höhere Art, dass du eben wesentlich schneller verdienen kannst und nicht nur, dass es 50 Achievements pro Spiel gibt, sondern dass du da 100.000 sammeln kannst. Dieser Instant-Faktor, guck mal, ich habe wieder was gesammelt, ich habe wieder was dazu gepackt. Ne? Das gleiche wie bei, also wenn du es auf dem Ridge Racer ein aktuelles schiebst, zum Beispiel, dort verdienst du ja mittlerweile durch die Drifts Power für den Nitro, den du zuschalten kannst. Ah, okay. Ja, stimmt. Ne? Und das ist so dieser Instant-Faktor, wo es dann hochgeht, ey, ich bin jetzt cool gefahren, jetzt kriege ich mehr Nitro-Power. Dort hast du eben die Zahl, die du auch vergleichen kannst. Guck mal, ich habe so und so viele Kudos gesammelt. Ne? Bei Need for Speed Shift ist das auch so. Allerdings ziemlich blöd gemacht, weil da kannst du machen, was du willst, du kriegst Punkte. Also du kriegst Punkte für Gegner nicht berühren, du kriegst aber auch Punkte für Gegner berühren. Super. Eben böse oder liebe Punkte. Also du kannst eigentlich gar nicht vermeiden, Punkte zu kriegen. Ich will doch gar nicht, was soll denn das? Es wird dann halt, wird dadurch halt ermittelt, ob du jetzt ein lieber oder ein böser Fahrer bist, bin ich. Bei Project Gotham Racing, die Kudos-Punkte, das fand ich aus dem Punkt nicht ganz so geil, weil man eben, es gab ja auch Rennen, wo man bestimmte Kudos-Punkte-Vorgaben erfüllen musste. Mhm. Und um die dann zu erreichen, hat man eben alles ausgeschöpft, was geht. Also in jeder Kurve getriftet, in jeder Kurve jede scheiß Curb mitgenommen, in der Hoffnung, man springt. Alles, was eben Kudos-Punkte gibt, hat man gemacht. Und das finde ich jetzt nicht so toll, weil man dann irgendwie hässlich gefahren ist. Ja gut. Das hat der normalerweise, du fährst ja sonst nicht immer die schönste Linie, wenn du effektiv fahren willst für die Zeit. Ja. Ja, aber wenn dann nochmal dieser Faktor dazu kommt, jetzt ich muss gut fahren und ich muss kudosmäßig gut fahren, ja, dann ist es auch nicht mehr schön anzuschauen. Na? Ja, also klar, weil man eben nicht mehr Ideallinie fährt, sondern man rotzt da rum in der Hoffnung, alles treibt den Counter hoch. Das fand ich irgendwie nicht so toll. Und generell auch Slalomrennen finde ich zum Kotzen. Die sind bis zum vierten Teil drin geblieben. Es gab oftmals Rennen, die im Karrieremodus eingegliedert waren, die du nicht umgehen konntest, wo du einfach scheiß Slalomrennen fahren musstest, durch Hütchen. Und dann halt noch, am besten noch mit Trifts, um die Punkte hochzutreiben. Nee, ey, hau mir ab, ich will Rennen fahren. Wenn das optional gewesen wäre, okay, aber da man es machen musste teilweise, fand ich es nicht so toll. War, glaube ich, schon im Metropolis Racer. So. Ja, ich hatte es nie lang genug gespielt. Ich glaube, ich habe nur eine Handvoll Kudos verdient und dann, das muss ich entweder packen oder nicht. Ja. PGR 3, wie gesagt, Starttitel für die Xbox. Ich glaube, das war cool. Das war optisch auf jeden Fall, ne? Wo du sagen konntest, immer eben ein Rennspiel zum Start einer Konsole, ne? Dass du optisch nochmal vom Leder lassen kannst. Deshalb hatte auch die Wii keine Startrennspiele als Konsole, weil es die einzige ist, die optisch da eh nichts mehr reißen kann. Weil sie von Nintendo ist. Ah, doch, die hatten Excitetruck, ja? Fällt mir dort ein. Das einzige Wii-Spiel, was ich seit Anfang zu Hause habe und kein einziges Mal in die Wii eingelegt habe. Ich weiß nicht warum. Einfach nicht die Rennspielfirma, da gab es noch nie was. Stunt Racer Fix Mario Kart. Ja, gut. Ja, aber nicht. Ausnahmen gibt's natürlich. Ja, aber nicht wie gesagt, fürs N64 habe ich auf Rev Limit gewartet, um endlich mal ein Rennspiel mit richtigen Autos zu haben. Ich glaube, ich habe bis heute noch keins bekommen, oder? Klar, jetzt Umsetzung wie Burnout. Ja, natürlich. Ja, es gibt nicht diesen exklusiven Titel, wo du sagst, guck mal, Gran Turismo. Ja, ne? Oder guck mal Sega Rally. Oder guck mal das hier. Ridge Racer ist auch nicht Gran Turismo, aber das war auch so ein Ding, was in die Sparte aber steht. Ne, Ridge Racer ist Sony effektiv, ne? Ja. Trotz Ridge Racer 6 mit dem kleinen Ausfall auf der, nicht Ausfall, mit dem kleinen Ausflug auf der Xbox nachher. Project Gotham Racing 3, viele dabei, es wird ja auch mittlerweile gebundelt zusammen mit Cameo, dass du es für 5 Euro oder sowas mitbekommst. Lustig, also warst du auch im Mediamarkt? Ja, war ich auch. Ja, ich auch. Ich habe das Bundle zu Hause rumliegen. Genau, ne? Was da mit dabei gewesen ist, PGR 4 kam, glaube ich, ein Jährchen oder zwei später raus. Ja, mit der Neuerung, dass jetzt auch Motorräder mit drin sind. Mhm. Also so technisch und spielerisch nehmen sich Teil 3 und Teil 4 nicht wirklich viel, finde ich jetzt. Ja. Sind beide schnell, flüssig, spielen sich geil. Ich glaube, du kannst da auch gleich die Brücke schlagen zu der Konkurrenz hier, weil Project Gotham Racing 4 war ja nah dran an dem Forza Teil 2 und ich glaube, da haben die sich ja gegenseitig, oder besser gesagt Forza, wenn ich das vom Gefühl her, war das kannibalisiert so. Forza war auch der bessere Titel, glaube ich, verglichen mit PGR 4, oder? Oder, also du weißt, du hast die beiden natürlich viel länger gespielt. Ja, das sind jetzt, Project Gotham Racing ist schon so ein bisschen realistischer, aber eben auch in vielerlei Hinsicht ein bisschen arcadisch. Ja. Ist so eine Mischung mal wieder. Forza ist aber knallhart dann. Oder? Ja, mehr oder weniger. Jetzt bei Forza weiß ich auch über den ersten Teil nämlich nichts. Ich weiß gar nichts. Ja. Der war auch meiner Meinung nach sehr unattraktiv, hat nicht so tolle Grafik gehabt und nee, da hat mir eigentlich kaum was gefallen. Wird auch nicht jeder so sehen. Strecken waren auch blöd. Oh, hau mir ab. Nee, aber jetzt, wenn ich in die Ära komme, so Project Gotham Racing 4 und Forza 2, die haben mir auch beide sehr gut gefallen. Bei PGR 4 fand ich eben geil, dass da haben sie sich mal Gedanken um die Strecken gemacht. Da waren sehr schöne Strecken dabei, auch wenn die nach wie vor noch in der Stadt war, in Städten waren. Am besten hat mir gefallen die Malaysia-Strecke, glaube ich, war das. Bei Regen, da ist ab und zu mal ein Monsun niedergeprasselt und du bist da, ich bin da am liebsten mit so einem ollen BMW M1 gefahren. Das war irgendwie schon ganz geil. Gab viele schöne Autos, viele schöne Strecken. Musik war auch fett. Und Forza 2 kam dann im ähnlichen Zeitraum und das hat mich dann eigentlich überrascht, weil ich jetzt vom ersten Forza echt enttäuscht war. Und dann kommt Forza 2 und das ist sauber, 60 Frames, eine hochexakte Steuerung und ganz viel Simulationsgedöns drin, was sich jeder Nerd so wünscht. Oder da gab es ja diesen Bildschirm, den man zuschalten konnte in Replays oder auch während dem Spiel, der dir anzeigt, zu jeder Sekunde, wie viel Reifendruck jetzt der Reifen vorne links bei der Rechtskurve hat oder die Dämpfung, naja, ganz viel eben. Es war, Forza 2 hat mir einfach gefallen, weil es ordentlich rund und ich kann es dann anders sagen, es war wirklich ziemlich perfekt ausgetüftelt. Weit gespielt habe ich es nicht deswegen, weil der Karrieremodus meiner Meinung nach richtig versaut wurde. Ja, also was damit haben die falsch gemacht? Ja, dafür verantwortlich ist einfach mal die Streckenauswahl. Im Karrieremodus musst du halt nehmen, was du kriegst. Und wenn sie dich ständig wieder auf Silverstone schicken, eine Strecke, die ich eh hasse, und Strecken in der Klasse gab es viele, die echt hässlich und unattraktiv waren. Nee, da hast du irgendwann keinen Bock mehr. Zumal ja auch im Karrieremodus, wie das oft so ist, die Längen hinten raus immer länger werden. Und ey, ich habe keinen Bock, 10 Runden Silverstone zu fahren. Nee, das war blöd. Das habe ich nicht weit gespielt. Und das wäre jetzt auch gleich schon ein Kritikpunkt, den ich jetzt beim dritten Teil nochmal anhängen würde. Forza 3 ist auch so ein Ding, wo ich mir denke, wie hammergeil die Steuerung ist. Für mich das Maß aller Dinge war immer Gran Turismo und später dann auf dem PC auch GTR. Da haben wir noch gar nicht angefangen von zu reden. Aber als dann Forza 2 und 3, also 3 vor allem kam, so steuerungstechnisch, das geht kaum mehr besser. Das weiß ich jetzt auch gar nicht, ob man wirklich sagen kann, dass das realistisch ist. Aber was mir eben gefallen hat, das ist verdammt präzise. So jeder kleine Nanometer, den du den Trigger ins Gehäuse drückst oder auch den Stick bewegst, wird umgesetzt. Instant, weißt du? Irgendein Entwickler, den ich mal interviewt habe, der Dan Greenwald, hat mal gemeint, die Engine fragt die Physik in 120 Frames ab. Also, ob das jetzt PR-Gelaber ist, sei mal dahingestellt, aber von mir aus... Es hört sich gut an. Kann man von mir aus auch irgendwo nachvollziehen mit meinem Laienwissen, dass es so ist, weil es wird eben verdammt exakt umgesetzt. So, wenn du merkst sofort, wenn die Kiste ausbricht und kannst dann vom Gas gehen oder gegenlenken und man merkt alles. Es ist einfach sehr, wie sagt man, das Feedback ist gut und griffig, ja, greifbar. Das hat mir in Forza immer sehr gut gefallen. Dann bei Forza müsste man eigentlich auch noch den Editor nennen. Genau, wo auch, hattest du das damals gebastelt mit dem schönen Game One Auto, was wir dann in der Sendung hatten, ne, im Beitrag? Ja, bei Forza 2 und Forza bei 3 habe ich es nochmal probiert. Ach, scheiße, Alter. Du wolltest doch noch was machen bestimmt, oder? Nein, ich habe doch in Forza 3 habe ich doch so versucht, das Logo zu bauen, habe ich hinbekommen, mal kurz reingeschnitten. Und dann hat sich ein netter Zuschauer von unserer Sendung angenommen und hat halt ein Game One Logo für Forza 3 gebastelt, was man jetzt online im Laden kaufen kann. Ja. Was sich jeder kaufen kann und kann das auf sein Auto bappen. Und der Pepper hat mich immer gebeten, damit auch mal einen kleinen Dankes-Blogpost zu schreiben. Ich glaube, wir fügen das einfach in diesen Podcast-Blog mit einfach ein. Genau. Bitte dorthin gehen, euch das Zeug angucken. Dorthin gehen ist jetzt gut. Obwohl, ich glaube, es reicht, wenn man im Store nach Game One sucht. Dann okay, man das okay, gut. Dann schreiben wir es nochmal im Blogpost. Sind für die Leute, die bis hierhin nicht gehört haben, auf jeden Fall. Wir würden uns freuen, da mehr Game One Autos unterwegs zu sehen online bei Forza 3. Ich habe es mir auch schon runtergeladen. Ah, sehr gut. Naja, also Bacher begeistert nicht vom Start weg, sondern da fährt man erstmal mit so einem Bacher-Buggy. Das ist einfach nur ein Käfer, ein Hochbeiniger. Und die Rennen, die sind ja nicht besonders geil, aber man schaltet dann mehrere Fahrzeugklassen frei. Und dann werden die Offroad-Rennen auch richtig anspruchsvoll und spaßig. Und fuck, es ist das schon zu lange her, wo ich es gespielt habe. Aber ich weiß einfach, das war ein Rennspiel, was ich freiwillig sehr weit gespielt habe. Es war von der Physik her einfach so geil, dass du... Die unebenen Pisten, es war eine Herausforderung, das Fahrzeug dann immer so zu justieren. Bei hohen Geschwindigkeiten bist du über die Buckel geflogen, weißt du? Und dann wirst du dann natürlich richtig gebeutelt. Und das war wirklich die Herausforderung, die Karre dann trotzdem noch auf Kurs zu halten. Das war geil. Dann halt in Kurven schön rumdriften und so. Und dann gab es noch ein Feature, man konnte die Kupplung drücken und dabei den Motor hochdrehen lassen. Das hat man mit dem Left-Button gemacht auf dem Xbox-Pad. Und während man dann bei gedrückter Kupplung den Motor hochdrehen hat lassen und hat dann die Kupplung kommen lassen, also einfach den Knopf losgelassen, dann hat man so einen kleinen Boost bekommen. Das klingt jetzt unspektakulär, aber das musste man gekonnt einsetzen, um bei den Rennen irgendwie was reißen zu können. Das war eine schöne taktische Komponente. So ein kleiner Skill-Faktor, der dann eben, also immer den Vergleich konnte ich zum Beispiel auch erst machen, wo ich dann wieder endlich mal einen Führerschein hatte, einen richtigen Führerschein. Du bist ja Rennspiele schon gefahren, bevor du richtig Auto fahren konntest. Ne? Und wenn du dann die Erfahrung hast, wie sowas in einem richtigen Auto stattfinden kann. Ne? Das färbt ja auch ein bisschen bei dir dann ab, wenn du die Spiele selber spielst. Ne? Und dann so mit Kupplung kommen lassen und Gas geben und hier Zwischengas und was auch immer und den Gang rausnehmen damit und so weiter. Das macht es alles nochmal ein bisschen runter, wenn du dann die Erfahrung schon einfach hast. Also das war bei Bacher eigentlich ganz cool und richtig gut gefallen haben wir da die Strecken. Rein optisch gab es da jetzt nicht viel mehr als Einöde, aber wenn man ein Spiel wie Bacher kauft, dann weiß man ungefähr, was einen erwartet, nämlich keine Städte und so. Gut, Städte gab es da auch, aber das war jetzt so vom Streckenaufbau, wie die Kurse haben sich öfter mal verzweigt und überkreuzt und man konnte da mehrere Wege wählen und dann entweder die Serpentine hoch oder man fährt außen rum, wo es eher flach ist. Da gab es auch Hillclimb-Rennen, also da gab es verdammt viel Abwechslung und ich fand die alle sehr schön, dafür, dass es so eine große Landschaft war. Stimmt, das habe ich ja auch vergessen, das war ja auch Open World. Das auch Open World, echt. Ja, könnte man sagen, also das war einfach jetzt auch kein Schlauchsystem, sondern eben eine riesige Welt, auf der eben diese Strecken angesiedelt waren und da gab es eben auch lange Rennen, wo du mal bestimmt eine halbe Stunde quer durch die Wüste gefahren bist. Und das ist schon ganz geil. Sowas gefällt mir eigentlich. Das ist nicht schlecht. Das ist so ein kleiner Geheimtipp, kann man immer noch eigentlich sagen. Also ja, viele Leute haben gefällt echt nicht jedem. Also ja, hat man eben Einzelspiele, was man nicht wirklich auf dem Radar hat. Ja. Eine der Sachen, die man auf dem Radar hat, aber ich werde heute gut in den Überleitungen. Motorstorm. Stimmt, ja. Motorstorm. Ja, stimmt. Bacher Edge of Control kann man vage mit Motorstorm vergleichen, nur Motorstorm ist wesentlich arcadiger als jetzt Bacher, das war. Mhm. Motorstorm, das war ja quasi natürlich das erste Rennspiel war Ridge Racer 7 für die PS3, aber das war ja das in der Anfangsphase, auf das wirklich eigentlich alle gewartet haben. Wir dachten, es startet mit Motorstorm, weil das hatte in den ersten Videos im Look her mit den Buggies, den Motorrädern, den Autos, so der Schlamm, der hochgesprüht ist. Ne, jeder kennt die Render-Trailer, kannst du ja dann auch mal verlinken. Exakt, genau. Die Render-Trailer, die irgendwann zur E3 gezeigt wurden, zu Motorstorm und Killzone. Genau, die ersten. Das war so, wo du dann schon zwei Jährchen bevor die PS3 eigentlich gekommen ist, dass du dort den ersten Geschmack dafür bekommen hast. Und das war auch ein saufetter Trailer. Also ja, der Trailer war echt großartig. Ja. Ne? Motorstorm selbst, ich kann mich erinnern, also es ist auch einer der meistverkauften PS3-Titel immer noch, klar. Oh. Es hat so, also für knapp 1,5-2 Millionen oder so abgesetzt. Na, ich glaube, der ganz Top-Titel ist mittlerweile Metal Gear Solid 4 mit 4,5 Millionen, aber es gibt wenige, die so eine Nummer verkauft haben. Einfach, weil es so früh war, ne? Ja. Und es ist eigentlich der erste richtige Top-Titel gewesen. Auch, frühes Rennspiel-Show auf der Technik. Ne? Mhm. Das ist einmal dann. Was ja auch, das ist bei Motorstorm auch ein bisschen komisch. Das ist auch so ein Spiel, das legst du ein, bist erstmal enttäuscht. Keine Ahnung, ob das jetzt an diesem dicken Trailer lag, den sie vor Jahren gezeigt haben, wo jeder gedacht hat, boah, was, das ist ja echt die nächste Stufe. Motorstorm selbst sah dann aber nicht mehr ganz so hart aus. Aber das ist jetzt auch irgendwie, das ist unfair, das zu sagen, weil es sieht schon geil aus. Es sieht schon geil aus, ne? Ja. Es ist speziell auch in diesen Mini-Replays, die dann gekommen sind, wenn du dann abgeflogen bist mit der ganzen Physik, die dann dort passiert ist. Aber du musst natürlich erstmal drüber hinwegkommen, dass es nicht ganz dem Trailer entspricht. Ja. Ne? Und dass auch innerhalb des Gameplays nicht so ausschaut, ne? Weil das Gameplay, du hast ja so Replay-Szenen effektiv gesehen im Trailer und so weiter, schon. Ne? Aber wenn man mal fair ist, wenn man in die Ego-Perspektive geschaltet hat und ist dann das Rennen gefahren und durch dieses ganze Gehuppel und die Schlammspuren, die ja dann effektiv auch drin waren und wenn zum Beispiel jetzt zwei Gegner neben dir aneinander geknallt sind und haben sich in alle Einzelteile zerlegt, also dann ist die Action da schon ähnlich. Dann schon, klar. Aber natürlich, der Trailer hat den Fokus darauf gelegt. Ja. Na, und hier innerhalb des Spieles, ich kann mich auch erinnern, also damals hatte ich keine PS3, den ersten Teil nicht wirklich gespielt. Auch Kollege hier dementsprechend gleich sofort geholt und der hat sehr viel Zeit investiert. Mhm. Na, und es war auch relativ schwer, glaube ich. Ja, ne? Ja. Es war wirklich so, speziell, weil du hattest ja diese drei Kategorien von Fahrzeugen, Vehikeln. Du hast ja, du hast quasi ein paar mehr, sieben oder so. Sieben waren es. Ja. Also ich dachte immer so im Grundfest, du hast die Motorräder, du hast die Buggies oder du hast so klein, du hast mittel und du hast groß. Ja. Ne? Und wenn du dann mit richtigen Decken trackst und sind deine Gegner und du fährst nur mit dem kleinen Motorrad lang, da steht eine ganz andere Dynamik, einfach wo du versuchst zu überleben und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Ausschlaggebende, das Besondere. Es ist schon arkadisch, ne? Vom Streckendesign, vom Look her, also speziell im zweiten Teil, wo da auch wirklich so Lavastrecken und sowas dann mit dabei sind und alles wirklich sehr bunt, sehr hübsch und so weiter ausschaut. Aber auch eben dieses knallharte Element, dieses wirklich Adrenalinfördernde, was du dann eben selten hast, in dem Verbund mit unterschiedlichen Klassen, dass die auf einmal fahren. Ne? War doch so. Was mir bei Motorstorm immer gleich am Anfang gefallen hat, das war so die Titelmusik, das war von Pendulum, eine australische Drum-Bass-Kombo, sag ich mal, höre ich ja auch privat ganz gern. Ja. Das war endlich mal, ich habe halt Drum-Bass immer gern bei Rennspielen gehört und habe mich immer geärgert, dass das nie für Rennspiele benutzt wird in Soundtracks. Und jetzt, dann wurde es endlich mal angeschoben. Mittlerweile geht es dann wieder auf den Sack, weil es gibt so diverse Drum-Bass-Lieder, die kann man einfach nicht mehr hören, weil es jedes Rennspiel das hat. Ja, aber das von Motorstorm spielen wir jetzt ein. So, das war jetzt der Titeltrack aus MotorStorm. Ich meine, MotorStorm 2 haben wir ein bisschen angequatscht. Das ist dann Ende 2008, glaube ich, gekommen. Mhm. Na, wenn ich mich nicht ganz irre, ist auch eine gute Weiterentwicklung, Grafik ein bisschen besser als vorher. Ich kann natürlich, da ich den direkten Vergleich mit dem ersten nicht habe, kann ich nicht sagen, was sich gameplaymäßig so alles geändert hat. Ich fand, es war immer noch ziemlich anspruchsvoll, vielleicht nicht mehr ganz so knallhart wie früher, aber trotzdem, du musst dich schon sehr verbeißen, dass du da vernünftig dann rüberkommst. Ja, vor allem konnte man sau oft irgendwo runterfallen. Also es gab schon so ein paar Strecken, weißt du, jetzt oben auf irgendeiner Klippe oder auf irgendeinem Rock. Oh, und auch die schlimme Strecken. Ja. Genau, und auch, obwohl es natürlich dann so einigermaßen, es ist ja natürlich kein Open World, aber du hast eine gewisse Variabilität, dass du irgendwo einen Abhang oben lang fahren kannst und der andere fährt unten lang und so weiter. Da kannst du auch, je nachdem, was für ein Vehikel du hast, auch andere Schleichwege nehmen und andere, da verändert sich die Strecke jedes Mal. Ne? LKWs sind zum Beispiel besser durch den tiefen Matsch gekommen und die Mopeds hätten dann besser oben rumfahren sollen, weil da oben kein Matsch ist und sie da eben Vorteile haben. Ja, aber MotorStorm, schön, cool, kriegt man auch ganz, es kommt ja, es ist ja nochmal gekommen für die PSP, glaube ich, MotorStorm Arctic Edge, auch für die PS2 jetzt nochmal umgesetzt, also wer noch eine PS2 zu Hause stehen hat, kriegt jetzt auch MotorStorm da. Ja, aber auch für die PS2 ist es gekommen. Echt? Ja, ja. Also die Zweitverwertung sozusagen, wie für viele PSP-Sachen, die kommen ja auch der PS2 mit raus. Krass. Es gab ja auch Wipeout Pulse zum Beispiel für die PS2, ne, im Nachhinein. Okay. Ja. Also irgendwo habe ich eine schöne Liste dann gesehen mit den ganzen Sachen, die für PSP, mittlerweile ist das denen relativ egal und setzen sie auch noch für PS2 um. Lustig. Und da hast du deine Siphonfilter, Dark Mirrors und GTA, Punkt, Punkt, Punkt. Ich glaube, Chinatown Wars ist noch nicht da. Vielleicht ist dafür auch zu spät, aber es gab auf jeden Fall das MotorStorm Arctic Edge auch für die PS2. Wahnsinn. Mal gucken. In Amerika jedenfalls. Keine Ahnung, ob sie es hier noch rausgebracht haben, weil es ist erhältlich auf die eine oder andere Art. Mhm. So, wir können Flatout ansprechen. Flatout auch ganz gut dazu. Hast du das mal gespielt? Ja, also demomäßig oder ich hab's damals hier bei der Arbeit für den PC runtergeladen über Steam, weil es ist eigentlich schon so meine Art Bier, ne? Ja, so von wegen, ich würde es jetzt auch fast als Offroad Burnout bezeichnen. Mhm, hat auch was, also es hat diese bunte Optik, ne? Es hat eigentlich eine fette Grafik gehabt damals, ne? Und es ist eines der Rennspiele gewesen, also speziell, du meinst, die Fahrer sind ja Dummies, effektiv dort, und damit wurde auch wirklich gespielt, dass du, wenn du dann irgendwo crasht, dass der Dummy rausfliegt, und dann irgendwo mit Ragdoll-Physik durch die Gegend dann klettert, was natürlich, ja, es ist eigentlich die einzig vernünftige Idee, das so drin umzusetzen, weil du kannst keinen richtigen Menschen dorthin tun, das fände ich, das wäre auch sehr, sehr makaber, wenn der dort rauscrasht oder irgendwie sowas irgendwie passiert und der so zerquetscht wird und du hast irgendwelche Schmerzen, schreien, Blut und so, Da würdest du den Spaß sozusagen am Crashen nehmen. Es hört sich blöd an hier. Es gab ja für Burnout, Burnout war ja zum Beispiel mal hier richtig, dass da ein Disclaimer auf die Packung rauf soll, dass Crashes im echten Leben total gefährlich sind. Ach so. Ähnlich wie bei Jet Set Radio. Das wusste ich jetzt auch noch nicht, gut, dass es nur mal hinten draufschreiben. Ja, ja. Nee, muss man ja machen. Muss man ja machen, dass du nicht da verleitet wirst, der irgendwie dann so, dass du denkst, Crashes sind cool. Ähnlich wie bei Jet Set Radio, dass bei den amerikanischen Versionen das Sprühen verboten ist. Mhm. Musst du dann draufgepackt werden. Und Flatout hat so den richtigen Ansatz gehabt, ne? Dadurch, dass da Dummies drin sind, die haben sich aber auch darin aufgehen lassen, dass es eben nicht so das ganz Bierernste und halt, ist eben Arcade Racer, Arcade Burnout. Ganz komischer, ein Rally Burnout sozusagen irgendwie in der Form. Mit Stockcars durch eine raue Umgebung. Flatout. Ja. Plus eben die aus vergleichbar mit Crazy Taxi, diese Minispielchen, die dann drin sind, dass du mit den Dummies dann Dart spielen musst, ne? Ja. Die dann, wo du dann crashen oder was auch immer, was konnte man denn da? Ich weiß nicht mehr, was da alles drin war, aber so auf jeden Fall kannst du glaube ich noch viel Schwachsinn mit den Dummies anstellen. War das Spiel, wo du dann du konntest ja auch selber irgendwelche Sachen aufbauen mit dem Editor. War das bei Flatout? Weiß ich gar nicht. So Stunt-Sachen aufbauen mit dem dann Editor. Dann ist wahrscheinlich Stuntman Ignition. War das bei Stuntman Ignition? Stuntpark-Editor, dann habe ich es bei Stuntman 1 wahrscheinlich gemacht. Aber ich weiß, bei irgendeinem habe ich auf jeden Fall so Stuntkurse gebaut, wo man dann irgendwelche Sachen wegfliegen lassen kann oder durchexplodieren lassen kann, was ganz cool war. Ich hätte, dass es jetzt Flatout ist, dass man irgendwie dann so auch Dodge-mäßig dann mit den Dummies da herumspielen kann. Wir müssen noch kurz dazu sagen, dass wir Flatout Ultimate Carnage meinen. Und weil Flatout gab es ja, glaube ich, schon auch auf der Xbox 1. Das kann durchaus sein. Ja. War, also da, Ultimate Carnage, war das nicht offiziell Flat Earth 2? Oder wurde die 2 weggelassen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich spreche auch vom Flat Earth, vom zweiten Flat Earth auf jeden Fall, von, okay, dem aktuelleren, was hier, genau, das gibt es auch bei Steam zum Beispiel als gute, ja, PC-Version. Also da kommt man auf jeden Fall sehr gut an. Ach, und stimmt, eine Besonderheit war auch, dass man viel am Rand umfahren konnte, Zäune, Hütten und exakt, ja, zerstörbare Umgebung eben. Du kannst sehr, sehr vieles Zeug mitnehmen. Ja. Okay, Flat Earth, du hast die Race Driver, also Race Driver Grid und Race Driver, was kommt noch dazu? Boah, ich weiß es nicht. Also auf der PS2 hat es angefangen mit DTM Race Driver, hieß es bei uns. Das hieß natürlich in anderen Ländern anders. Ich glaube in Australien V8 Superstars oder sowas. Mhm. Je nachdem, was für eine Rennserie in welchem Land halt gerade populär ist. Bei uns war es DTM und das ist dann einfach später nur noch Race Driver genannt worden. Ja. Von Codemasters, die Race Driver Serie. Aktuell ist gerade Race Driver Grid noch. Das überlege ich gerade. Gibt es denn da einen zweiten oder ist der angekündigt? Er könnte wahrscheinlich angekündigt sein. Ich glaube, Race Driver Grid ist das Aktuelle, was noch da ist. Ja. Na, also sonst müsste ich mich jetzt, glaube ich, gut, zu sehr erinnern. Das ist auch das Einzige, was ich jetzt noch im Kopf habe. Ja, Grid hat auch, also ich kriege Grid ein bisschen durcheinander mit dem anderen Titel, den wir danach hier in der Liste dort stehen haben, mit Dirt. Ja. Na, weil hier 4 Buchstaben, ne, ja, irgendwie mit Rückspul-Feature, was bei beiden sehr prävalent war. Lustig, Grid heißt rückwärts Dirk. Dirk. Ja, nah dran an Dirt. Dann. Ja, Race Driver Grid. Tja, was war das denn? Auch schon wieder so eine. Also, es war auf jeden Fall sehr wild, würde ich jetzt auch am ersten bei Need for Speed Shift einordnen oder eben umgekehrt. Realistische Autos, überwiegend Stadtkurse, aber auch realistische Kurse und Schwerpunkt auf Action bei gemäßigter Arcadität. Hm. Alter, aber das ist so eine Boxquote, ne? Ja. Die da hinten dann raufkommt auf die Packung. Also hat mir am Anfang auch nicht ganz so gut gefallen, aber schon nach ein paar Runden merkst du, worauf der Titel hinaus will und dann kriegst du da auch Bock drauf. Ist echt sehr wild und du kannst deine Karre um die Kurven schleudern und funktioniert alles sehr, sehr einfach, sage ich mal. Eine Besonderheit war auch das Rückspul-Feature. Genau, haben wir genau, ja, vorhin schon mal angesprochen. Man konnte eben nach einem Unfall nochmal zurückspulen und die Kurve sauber fahren oder was auch immer man verbockt hatte. Was natürlich auch im limitierten Maße, dass du es irgendwie ein paar Mal pro Rennen machen wirst. Ansonsten würde es ja total arschig sein. Genau. Aber so, also du kennst es ja als Rennspielfahrer, wenn es innerhalb so eines Rennens, so was 4-5 Runden oder sowas dann dauert, und es ist diese eine verdammte Kurve, die dir dann komplett den Ablauf dort killt, wo du wieder, okay, stopp, restart. Na? Das ist lustig, einem Kumpel habe ich zu Weihnachten Dirt 2 geschenkt, also Colin McRae Dirt 2 für die PS3 und ich denke, als er das gezockt hat und ich saß nebendran, habe ich gemeint, ey, du kannst doch zurückspulen. Und er macht immer Start, Rennen, neu starten, ja, nein, ja. Und ich sag so, ach, hast du einen Unfall gebaut, spul doch mal zurück, benutzt mal das coole neue Rückspul-Feature. Nee, der hat ums Verrecken immer das Rennen neu gestartet. Ey, das kann einen wahnsinnig machen. Wollte er nicht, also er will halt sauber fahren und ihm gefällt das einfach nicht, aber er wollte das auch ums Verrecken nicht einmal ausprobieren, so, ich denke so, ach ja, komm jetzt, aber das eine Rennen, das ist doch jetzt eh nicht so wichtig, spul doch mal zurück und fahr die Kurve sauber. Nee, ja, komplettes Rennen neu starten. Ich kenne auch ein paar Leute, die bei Street Fighter, wenn sie eine Runde verlieren gegen den Computer, einfach ausmachen und wieder einschalten. Ja. Echt? Aber das sind manche sind da sehr, sehr verkopft drin. Also ich müsste es mal ausprobieren. Ich habe Grid jetzt nicht wirklich gespielt. Dirt habe ich gespielt, den ersten und den zweiten leider nicht so viel. Aber das ist ein Feature, was man annehmen kann, um kleinen Fehler zu korrigieren. Und wenn du das wirklich für dich annehmen und akzeptieren kannst, ne, nicht von wegen, vielleicht sieht es ja dein Kumpel ähnlich so wie mit den Komplettlösungen gucken für Grafik-Adventures, ne? Da bin ich mittlerweile dabei, so sehr mich das Ding quält, ich gucke in keine Komplettlösung mehr rein, weil ansonsten habe ich versagt. Das stimmt schon. Und wenn du einmal eine Komplettlösung geguckt hast. Vorhin Beneath the Steel's the Guy gezeigt hast auf dem iPod Touch, habe ich auch schon mal gespickt, weil ich einfach nicht weiter wusste. Eben, aber sobald du einmal anfängst, dann wird die Grenze, wo du das nächste Mal dann spicken könntest, die wird dann runtergesetzt. Ich war echt stolz auf mich, dass ich Tales of Monkey Island ohne einmal in die Komplettlösung zu gucken durchgespielt habe über Weihnachten, also alle 5 Episoden. Ist zum Glück auch kein allzu schweres Grafik-Adventure, aber selbst wenn ich dann wirklich mal 20 Minuten herumgelaufen bin und dann die Erkenntnis gekommen ist, so dieses, das ist das Feeling, was dann weg wäre, wenn ich dann so kleine Shortcuts nehme, wieder zurückspulen oder wie die Runde perfekt fahren jetzt hier. Also es ist nachvollziehbar, es ist verständlich. Gut, immerhin, es ist ja nicht gezwungen, dass man es machen muss. Ne? Aber ich finde es generell auch ganz gut. Ich bin ganz froh, dass es das mittlerweile gibt, weil auch bei Forza 3 hat mich das einfach, das hätte mich genervt, hätte ich da nochmal von vorne anfangen müssen. Es muss auch immer vorwärts gehen. Also ich meine, alte Werte sind nicht immer die besten. Wenn ich jetzt bei Gran Turismo 3 hat es auch keinen gestört, dass man so zig Events abklappern muss, die hinten raus immer länger werden und du sammelst nur Autos. Irgendwann wird sowas aber mal nervig und dann will man was Neues und ich finde es einfach kein schlechter Schritt, dieses Rückspul-Feature. Ist eine gute Idee auf jeden Fall. Also Rückspul, wir haben jetzt kurz angesprochen über Grid auch natürlich Dirt oder besser gesagt Colin McRae Dirt 1 und beim zweiten Teil, da Colin McRae mittlerweile verstorben ist, wurde der Name dementsprechend weggelassen. Ich habe es damals das erste Dirt für die Sendung uns hier angeguckt mit Simon im Rallye-Auto. Was auch sehr lustig war, dass der Typ, wo wir im Rallye-Auto drin saßen, seinen Auspuff abgefahren hat, währenddessen wir schön dort gefilmt haben. Ich werde den Beitrag nochmal verlinken. Dirt war ein bisschen so wieder die Wiederbelebung leicht von Colin McRae. Ja, es gab ja Colin McRae, war ja quasi die richtige, ja, die Hauptserie, was Rallye angeht, ne? Das war so der Maßstab, der Punkt seit Anfang PS1-Zeiten, auf dem PC später, Colin McRae 2, Colin McRae 3 und wie die dann alle drum hießen, aber es war ein bisschen untergegangen mit der ganzen Konkurrenz, die dann gekommen ist, weil Rallye war dann nicht mehr nur die Domäne von Colin McRae, von Codemasters. Hatte das Gefühl, während der PS2-Ära gab es zwar auch Colin McRae, aber die waren mir dort zum Beispiel nicht mehr so präsent. Ja, die sind auch ein bisschen totgeritten worden, glaube ich. Die haben immer mehr ein bisschen Bedeutung verloren. So. Genau, also Codemasters hat, also mittlerweile bringen die natürlich viele Spiele raus, aber das war quasi ihre einzige wirkliche Cash-Cow. Ja. Ja, und wenn du dich so extrem auf ein Spiel stützen musst, dann bringst du eben sehr viele Variationen, Iterationen, neue Versionen und so weiter raus und irgendwie war der Glanz oder der Lack war ab, um mal eine Autoanalogie dazu nehmen. Aus dem Teil, deshalb war das erste Dirt, was ich glaube Mitte 2007 oder sowas gekommen ist damals, Folge 31. Was waren denn da nochmal? Da war ja auch eine Besonderheit, dass da viele Fahrzeuge drin waren. Also es gab sehr viele unterschiedliche Fahrzeuge. Du hattest, es erinnert mich wirklich sehr stark an Grid, weil von wegen, du hattest ein sehr glatt poliertes Menü, mit so Trees. Das können sie, ja. Ja, das können sie echt gut machen. Du hattest unterschiedliche Autos, die dort drin waren. Du hattest, der Rallye-Aspekt war natürlich immer noch da, aber es gab auch normale Rennen oder irgendwie dann so einen Berg hochfahren und so weiter mit den unterschiedlichen Karren, die du hast. Und eben das Rückspul-Feature war das dort als erstes Mal richtig groß aufgebaut, also fand ich vom Gefühl her. Ich kannte keins, was so richtig den Fokus drauf legt. Es hatte eine super Grafik für die damaligen Verhältnisse, speziell in den Zeitlupen, die du machen konntest. Und die Crashes sahen sehr gut aus, ne? Also das war so Grafik, gute Grafik und echt gute Crashes, echt gutes verbogenes Metall, abseitig von dieser Burnout-Action-Schiene, ne? Ja. Bei Burnout ist es ja nochmal ein bisschen anderes Gefühl, wenn Krach, das alles so Hollywood Krachbumm, genau, ne? Race Driver Grid war einfach, da ist ein richtiges Rennen und da verschiebt sich das Metall dann ineinander, ne? Und du spulst zurück und es schiebt sich wieder auseinander, klar, ganz. Und du hast ganz langsam zurückgespult und gesehen, wie sich langsam auseinandergeschoben hat. Da haben Grafik und das den Appeal dort dementsprechend gehabt und es hat glaube ich nicht mehr ganz so viel mit dem klassischen Colin McRae zu tun gehabt, ne, klassisch Rallye fahren, aber es war ein gutes, variables Rennspiel, es hatte schöne Grafik gehabt, gute Steuerung und ich habe sehr gern gespielt damals auf jeden Fall. Es hat der zweite Teil, der dann eben auch erst kürzlich gekommen ist, hat die Grafikschraube nochmal hochgedreht. Ich habe es auf dem PC hier oben bei uns in der Redaktion, nee, auf der Xbox war es, auf der Xbox 360 die Demo angeschaut und die sah echt geil aus von der Super, Optik her. Ja. Ne? Ich war ein bisschen enttäuscht, ich habe mir zu Hause die Demo für die PS3 runtergeladen. Ich weiß nicht, ob da irgendwas von wegen, als ich es auf dem großen Fernseher gesehen habe, dass es nicht mehr so stimmt, aber es sah nicht mehr so geil aus leider. Ne? Und ich habe mich immer darauf gefreut, ey, Dirt 2, das muss ich jetzt irgendwo mal in Ruhe spielen. Ich wollte das mal, kannst du die Demo auf PS3 runterladen? Cool, mal angucken und schon habe ich es nicht mehr bestellt. Ja. Ja. Stimmt, was ich hier jetzt noch bei den Codemasters Rennspielen hinzufügen will, ist die DTM Race Driver-Spiele vorher, also ich glaube speziell Teil 2, wegen den Fahrzeugklassen. In DTM Race Driver 2 war es, glaube ich, ganz hart, da haben sie alles reingeschmissen. DTM ist ja die deutsche Tourenwagenmeisterschaft und da war aber alles drin. Alles. Da waren so komische Open-Wheel-Karren drin, Formel 3000 oder so, keine Ahnung. Da waren aber auch Monster-Trucks drin, Buggies, da war wirklich fast alles vertreten, was keiner spielen will. Kann man irgendwie echt so sagen, ganz komische Rennklassen und die haben alles in einen Topf geschmissen, Tourenwagen natürlich auch. Seltsamer Ansatz, aber gut, hatte bis dahin noch keiner gemacht und kann man ja mal ausprobieren. Vielleicht bleibt es ja kleben sozusagen. Ja. No? Was ich noch sagen muss, bei den Codemasters Rennspielen, Respekt bei jedem Spiel, die sind echt immer super, aber weil ich vorhin auch jetzt bei Forza oder auch bei Gran Turismo oder von mir aus auch GTR diese Präzision angeschrieben habe, die hat mir bei Codemasters Rennspiel immer gefehlt. Ich kann das nicht richtig beschreiben, aber wenn man das Spiel spielt und man kriegt irgendwie nicht das richtige Feedback vom Bildschirm und weiß dann nicht so genau, wie nah kann ich an die Curbs fahren, ohne jetzt die Bande zu berühren oder wie exakt kann ich einfach spielen, um die letzte Hundertstel rauszuholen? Das ist mir bei Codemasters-Rennspielen fast nie gelungen, während ich das eben genauso bei Gran Turismo geschätzt habe oder auch bei Forza. Mhm. Diese Präzision oder einfach genau zu wissen, eine Aktion meinerseits führt jetzt zu einem Lenkeinschlag so und so viel, ist schwer zu sagen, aber das fand ich bei Gran Turismo Forza immer geil und das hat mir bei Codemasters irgendwie, ist mir das abgegangen. Ja, ich hatte es nie so präsent im Kopf gehabt, jetzt die Sache jetzt hier, aber ich war auch nie ein großer Gran Turismo-Spieler, dass ich es jetzt wegen der Präzision immer richtig im Kopf drin hatte. Die Dirt-Geschichten eben, ich glaube, das ist auch die einzige, die Hauptserie momentan von Codemasters, von wegen, also... Kommt ja jetzt bald ein neuer dazu. Kommt noch was dazu? Codemasters hat die Formel-1-Lizenz. Ach ja, stimmt. Die nach langen Jahren eben von Sony weggegangen ist, sozusagen. Ja. Ich meine, fand ich auch sehr schade, dass ich das irgendwie... Ich habe das erste Formel 1 immer sehr gern gespielt, eben, habe ich ja schon erwähnt, auf der PlayStation 1. Und die nachfolgenden Sachen, die gekommen sind, irgendwie die wurden alle ein bisschen... haben sich nicht mehr so, wieder ein Anglizismus, nicht so tight angefühlt. Ja. Und später so, ich wollte auch immer das fürs N64 haben, dieses Formula One, irgendwas, was so eine geilere Grafik hatte, mit Events, die du nachfahren musst und so weiter, aber effektiv war die Lizenz bei Sony die richtige, ne, die Hauptlizenz, und die haben alle paar Jahre mal ein Spiel rausgebracht. Das letzte Formel 1, 07, glaube ich, relativ früh im PS3-Zyklus, Anfang 2007, Folge 21 getestet. Okay. Ja. Nee, Folge 20, das war mit Rogue Galaxy, zusammen. Hast du dort dementsprechend, da warst du ja auch mit Simon mit dem Formel 1 Auto auf einem... Naja, nicht Formel 1, oder Formel, in dem Rennen, Formel Rennen, Uni. Im Rennauto, meine ich. Das war ein Rennauto von irgendeinem Uni-Team. Von einem Uni-Team, aber ja, es war schon was Interessantes. Das war geil. Ne, richtig auf dem Flugzeugübungsplatz oder Flugzeugplatz dementsprechend dort mal ein paar Runden gedreht mit Simon, der sich da mit reinsetzen konnte. Schon mal eine geile Sache, wenn das dann dort ist. Wo waren wir denn? Achso, Formel 1, genau. Und ich glaube, also jetzt, wo die Formel 1 Lizenz zu Codemaster gegangen ist, da haben viele Leute nochmal die Hoffnung einfach, dass jetzt mal ein aufregendes oder wirklich wieder ein frischer Spiel kommt. Wind wieder rein. Genau, frischer Wind, genau, das ist es. Ne? Ich würde gern wieder ein gutes Formel 1 Spiel spielen, ehrlich gesagt. Jetzt, wo Schumacher wieder da ist. Also generell ärgert es mich auch, dass ich Formel 1 Spiele nicht so geil finde, aber die kamen halt immer in einem jährlichen Update, und damals zu PS2-Zeiten gab es ja noch Parallelserien. Einmal von Sony und von EA. Irgendwie, glaube ich, war das. War von EA auch Formel 1? Ja, irgendwann. EA hatte immer, wenn ich jetzt nichts durcheinander werfe, war das so. Echt? Also Formel 1 Spiele haben mich irgendwie selten gekickt. Das war für mich wie bei Fußballspielen, weißt du, wenn du nicht ganz drin bist, dann fragst du dich, ja, warum soll ich denn hier jetzt ausgerechnet das kaufen, nicht das davor? Ich konnte es einfach nicht ausmachen für mich. Du warst, bist du denn Formel-1-Fan oder nicht? So vom richtigen, ab und zu mal. Ja, oder? So Gelegenheitsfan. Oder? Ja, ich war früher sehr, sehr, sehr großer Formel-1-Fan. Den Event-Charakter, weißt du? Ich finde es immer ganz lustig, wenn irgendwie ein Grand Prix halt um 5 Uhr morgens angefangen ist und dann hieß es, komm, wir treffen uns bei mir, alles klar, ich bring Bier mit. Das war geil. Dann ist der Event, also das Formel-1-Rennen, das sekundäre fast schon. Ja, aber wenn es so früh am Morgen war, sind sie auch alle am Ende eingepennt, und das ist ja auch das Blöde an der Formel 1, weißt du, das ist halt, es kann schnell mal langweilig werden, finde ich. Ja, es hat sich auch, also speziell mit, nachdem es Anfang der 90er, also kurz war als Exkurs wo es richtig dann gefährlich geworden ist, ne, wo Ayrton Senna gestorben ist, Roland Ratzenberger, damals in Imola, wo die Statuten dann immer härter geworden sind und sich die Rennen, oder quasi dadurch, dass sich die Autos so entwickelt haben, irgendwann wurden die ja so zusammengequetscht, dass sie aussahen wie Matchbox-Autos von einer Saison auf die andere, bis wir uns wieder dran gewöhnt haben, einigermaßen, dass die so eine Quetschkommoden dann drin sitzen. es hat sich nicht mehr angeboten, wirklich spannende Rennen in der Formel 1 zu fahren, weil Positionskämpfe waren nicht mehr wirklich nötig und es hat sich in der Boxengasse viel entschieden. Ja, was ich ja auch nicht uninteressant finde, aber... Ach. Ja, aber wenn jedes Rennen dann dadurch entschieden wird, dass Ross Brawn als Strategist dann dahinter steht und die richtige die Taktik und die richtigen Reifen aufzieht und so weiter. Und es sind halt schon spannende Momente, wenn jetzt einer aus der Box rausfährt und kommt da vor dem oder hinter dem taucht schon der andere auf. Also es ist viel an Spannung weg gewesen. Die ist, finde ich, in den letzten Jahren wieder ein bisschen mit dazugekommen. Es ist also ein bisschen interessant, auf jeden Fall Formel 1 zu gucken. Mhm. Und speziell durch die aktuelle Situation jetzt eben Schumacher im Mercedes drin. Ich mag Schumacher nicht als Fahrer. Ich bin kein Schumacher-Fan. Nö. Ich war auf Jacques Villeneuve-Seite und sowas dann. Oder Damon Hill damals, war auch sehr im Arrows, glaube ich, da, wo er fast das Rennen gewonnen hat. Und das ist schon lange her. Okay, Mika Häkkinen ist meine Schwester ein sehr großer Fan von, aber die mag auch George Clooney und Take That früher. Also da kann man dementsprechend da nicht von ausgehen. Aber die ist mittlerweile wieder ein bisschen spannender geworden. Alleine speziell im letzten Jahr durch die ganze Ross Brawn GP-Nummer, das Jenson Button dann einfach weil die Autos besser hatten, ne? Red Bull Racing mit Sebastian. Man muss es halt ein bisschen verfolgen, aber habe ich auch so häppchenweise mitbekommen, diese Veränderungen, und das fand ich auch ganz cool. Sag mal, ist es jetzt in der nächsten Saison nicht so, dass da keine Tankstops mehr gibt? Ich bin mir nicht ganz sicher, was dann das aktuelle Feature ist, was sich gerade die FIA da überlegt hat. Es war ja kurz davor, also da hatte Codemasters die Lizenz gerade bekommen, ja. Und dann wurde angekündigt, es gibt Formel 1 nicht mehr, wenn du dich daran erinnern kannst. Ja, Formel 1 ist tot. Mhm. Es gab eine Streitigkeit zwischen der Formel 1 und den Top-Teams, also Ferrari, ich glaube McLaren und so weiter noch mit dabei, in der es ging um die Statuten, die FIA aufgelegt hat, also die Association da, die zuständig ist für die Formel 1. Die waren damit nicht einverstanden und haben gesagt, okay, wir spalten uns ab von euch. Ja, wir gründen unsere eigene Formel-Liga. Und der Formel-1-Name, ihr könnt dann die Krüppelteams behalten oder hier der Beispiel, aber wenn jemand Ferrari und McLaren und Renault oder sowas sehen will, der kommt dann zu uns zur Drivers Champs Serie oder so. Formel Laser. Nee, ich fände es sehr gut, wenn sie Formel Zero genannt hätten. Ja, stimmt. Hätte ich sehr, sehr lustig. Aber es war eine Zeit lang dann so wirklich, bis sie sich mit der FIA wieder geeinigt haben, nach 3-4 Wochen, ne, hieß es effektiv, die Formel 1 ist tot. Viel Spaß, Codemasters, mit der Lizenz, wenn keiner euer Spiel haben will, wenn es dann soweit ist. Nochmal Glück gehabt. Ich hoffe eben durch die ganzen aktuellen Änderungen auch, was weiß ich, wenn dann Boxenstopp nicht mehr geht oder du darfst nur einen Motor pro Rennen benutzen, was natürlich für ein Rennspiel eher sekundär ist, mit den ganzen Regelungen, die dort mit dabei sind. Aber alleine die Rückkehr von Schumacher jetzt im neuen Silberfall, die Teams, die nochmal recht durchgeschachert und gewechselt wurden, ist, glaube ich, wieder eine spannende Situation. Und da ein gutes Formel-1-Spiel zu bringen, das gut ausschaut, das sich gut steuern lässt, das in dieser Situation auch gut damit umgeht, da hätte ich Bock drauf. Das ist einfach ein Genre, was ein bisschen frischen Wind braucht. Ich habe halt jetzt immer nur die ganzen alten Formel-1-Spiele vor Augen und da hat sich für mich nichts geändert. Nee, genau das war's. Also generell mag ich Formel-1-Spiele aus dem Grund auch nicht so, weil das Fahrverhalten mir nicht so gefällt. Diese Aggressivität beim Einlenken und dieses sauflache. Es gibt kein Äquivalent. Das ist so klinisch. Es gibt kein Äquivalent zum Formel 1 Autofahren. Also es gibt dann natürlich die kleineren Klassen, Formel 2, Formel 3000, alles drum und dran. Aber natürlich durch das extreme Tempo und die extreme Flachheit und die Art, wie sie fahren, also Formel 1 fahren ist schon relativ einzigartig, was das angeht. Wenn das auch noch knallhart auf Realismus gehen würde, dann würdest du, müssen ja richtige Athleten sein, die dann dort drin sind, einfach um die G-Kräfte da dort auszuhalten, sondern einfach die Reaktionsschnelligkeit zu haben mit dem Schalten. Ja, und das ist mir eigentlich schon in Spielen ein bisschen zu hart, so. Wenn ich auch Überholmanöver, da lenkst du mal einen Bruchteil einer Sekunde nach rechts und dann nach links und es ist einfach zu schnell und zu aggressiv. Keine Ahnung, ich mag es dann schon ein bisschen gemächlicher. Mal gucken, was Codemasters dementsprechend dann daraus anstellen kann. So, was haben wir noch dort auf der Liste? Das ist wieder weggeklickt, also so viel haben wir nicht mehr. Nee, Race Pro haben wir schon dementsprechend gequatscht. Fuel ist das, was jetzt aktuell gekommen ist. Fuel habe ich nicht, haben wir wahrscheinlich beide nicht gespielt. Nee, haben wir nicht gespielt. Fuel, das werden wir in der Sendung vielleicht mal behandeln oder so. Oder? Ist es zu spät schon? Das ist ganz schön alt, Gregor. Ist es schon alt? An welches Spiel? Nee, ich denke an Split Second, glaube ich. Stimmt, gerade. Genau. Ja. Wobei, aber warte mal, sind es vielleicht dieselben Entwickler? Split Second, macht Split Second? Split Second war, machst du nicht von Sony aus? Von Sony-Seite aus also produziert? Fuel war Asobo Studio? Okay. Wer ist Asobo Studio? Also published by Codemasters. Ja, okay. Das wusste ich, aber Studio nicht. Ah, okay, nee, dann kriegst du es komplett durcheinander, ja. Ich habe mir ja gerade zu Hause mitgenommen, dieses, dieses ATX Quad Bike, das neue irgendwie. Habe ich das auch heißt. In der Tasche. Aber ja? Ja, mal angucken. Also Split Second. Das geht nie ab. Das ist aber, nee, das ist ein altes Split Second. Banana Split Second. Nee, nicht Banana, nee, auch nicht ja, Split Personalities. Ja, das ist ja gar nicht aufgeführt, was soll denn das? Heißt es vielleicht anders? Nee, warte mal. Das heißt Split Second. Heißt doch Split Second, ja. Also du bist ja auch darauf angesprungen. Es muss ja richtig sein irgendwie. Ja, ja. Second Love, nein. Street Fighter Second Impact. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Aber es ist ja dieses, also das, was Split Second, dieses neuartige, bisschen Mario Kart mäßig, aber mit richtigen Autos. Nein, das ist Blur. Ist es Blur? Ja, von Bizarre. Von Bizarre Creations, das ist Blur. Was? Die wollen eher so ein Action-Rennspiel machen mit Waffen. Macht keine Rennspiele mehr mit vier Buchstaben im Titel und sonst gar nichts. Split Second ist aber ähnlich, glaube ich. Da habe ich jetzt auch noch nicht mehr Bewegtmaterial gesehen. Habe ich auch noch nicht gesehen. Ich habe im Podcast davon gehört. Ja, ich glaube, da ist die Besonderheit, dass eben die Umgebung viel mitspielt, dass da viele geskriptete Events sind und eben das Rennen, den Rennverlauf beeinflussen. Ob man die jetzt gezielt, also keine Ahnung, Autos fahren durch einen Kanal und dann kommt eine Welle hinter dir her. Ich rede jetzt bestimmt voll die Scheiße, aber ich glaube, das ist so die Besonderheit von Split Second. Ja. Ein bisschen Action. So, apropos Besonderheit, ich glaube, jetzt haben wir inklusive aller Teile zusammengenommen die 4-Stunden-Grenze gebrochen und auf 5-Stunden-Grenze haben wir gebrochen gerade mit dem Rennspiel-Podcast. Ja gut, dann reden wir mal nicht über Wheelman. Nee, über Wheelman können wir kurz ein bisschen was verlieren, ja? Ich habe mich drauf gefreut. Echt? Ja, ich habe es gespielt auf der Gamescom 2008 und es ist eigentlich ein Spiel nach meinem Geschmack, also so richtig abgedreht, abgedreht und typische Vin Diesel möchte gern Coolheit. Ja, genau, also Wheelman ist so ein Action-Rennspiel, ein Rennspiel bieten ab, wird es von den Entwicklern genannt, von Tygon Studios, die das sehr, sehr gute Chronicles of Riddick gemacht haben. Jo. Ja, aber rennspielmäßig anscheinend, also mir wurde ja ein bisschen also der Zahn gezogen durch das Review hier und den allgemeinen Tenor. Ich hatte eigentlich irgendwie Bock drauf gehabt nach der Demo. Wheelman ist einfach hervorragender Trash, wenn man das wirklich mal billig auf dem Grabbeltisch sieht. Gibt's auch billig mittlerweile als UK-Version, glaube ich, für 10 Pfund. Und man weiß ungefähr, warte mal, womit kann man das gut vergleichen? Es ist echt hässlich. So rein vom Style her ist es einfach. Ja. Wie kann man das in Worte fassen? Ja, Trash, sagst du. Also, einfach. Nee, ja, du, wenn du es als Film vergleichen würdest, wäre es ein Vin Diesel-Film. Ja. Ja. Der soll ja noch gedreht werden, die Filmumsetzung, ne? Wheelman als Film. Genau, ja? Stimmt, so war das, ja. Und wenn du da die gleichen Sprüche bekommst, diese richtigen Trash-Sprüche, ey, Baby, Aber das wird auf jeden Fall im Vergleich zum. Also, das wird auf jeden Fall wertiger aussehen, der Film, als das Spiel. Mhm. Jetzt. Das Spiel war auch jetzt nicht besonders hübsch. Ich meine, da gab es jetzt auch nicht viel zu meckern. Man konnte Auto fahren und die Stadt war okay, aber ja, das war echt billiger Käse. Es ist eigentlich schade, wirklich, ne? Also das Feature war ja, dass man mit dem rechten Stick das Auto nach vorne, hinten, rechts und links bumpern lassen konnte. Man konnte mit dem Auto ganz schnell ausscheren, was quasi als Attacke fungiert hat. Mhm, und so konnte man dann eben die Gegner wegrammen. Ja, und so hat man eine Verfolgungsjagd beschritten, eben wilde Actionjagd und dabei die Autos um sich rum weggeboxt. Genau, und dann also dieses komplett absurde Autowechseln, was du on the fly im Auto hochgesprungen bist, aufs Dach, aufs andere raus, den anderen rausgekickt hast und so die Autos gewechselt hast, ohne natürlich anzuhalten. Obligatorischen Zeitlupe, alles und alles, so. Alles, stimmt, dann gab es noch der Zeitlupen-Baller-Modus. Du aktivierst es und in Zeitlupe zieht dann Vin Diesel beim Fahren, macht einen U-Turn und ballert die Verfolger ab. Im Nachhinein, das ist sehr traurig, wenn ich dann, also als ich es auf der GC 2008 dann gespielt habe, ne, bei Midway gab es 4 Spiele, die ich mir dort angeguckt habe. Ja, sagt alles. Es gab Wheelman in der frühen Version, es gab Mortal Kombat vs. DC, was glaube ich noch das erfolgreichste Spiel von allem war. Es gab TNA Impact, was leider scheiße geworden ist, das Wrestling-Spiel. Und es gab This is Vegas, was immer noch nicht draußen ist und ich glaube, dass das strangeste Interview ist, was ich geführt habe in der Limo. Also total merkwürdig und da passt Wheelman leider rein, ist ja auch, ja, Midway gibt's eben nicht mehr, unter anderem deswegen. Aber Wheelman war jetzt auch nicht unbedingt schlecht. Nee, aber das Geld, was sie wahrscheinlich investiert haben, die haben wirklich Verlust, denke ich mal, einfach damit gemacht. Auch schade, weil ich von Tygon Studios ein bisschen mehr erwartet hätte. Ja. Gut, wir haben auf jeden Fall, wir haben bestimmt 1000 Sachen vergessen von aktuellen, von älteren Spielen und so weiter. Ich würde gerne, ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, dass ich die einfach hier kurz reinwerfen kann, damit wir sie im Podcast auch mal kurz erwähnt haben. Vielleicht klingelt bei dir ja auch noch was dran. Das ist jetzt quer durch die Eras durch. Einfach nochmal Rennspiele, wo ich ein bisschen was gerne dazu sagen würde. Geoff Crammond's Grand Prix. Für den Amiga 500, Anfang der 90er rausgekommen, eine der frühen, recht realistischen 3D Formel 1 Simulationen. Also das muss man damals gespielt haben. Ne? Das war eins der klassischen Computer Games, wo das ist, glaube ich, da haben sich dann eben die ersten Computer richtig Hardcore-Fans entwickelt, wo dann die aktuellen richtig Tuning-Sachen dann entstanden sind, die auf dem PC gerne gemacht werden. Habe ich damals sehr gern gespielt. Mega Drive gab es nicht so viele Racer, aber eines der ausschlaggebenden Super Monaco Grand Prix mit Ayrton Senna, ne, mit der Lizenz dann mit dabei. Das ist, ich glaube, eins der Spiele, was die meisten Leute noch haben werden, weil es wurde auch gebundelt mit so einer Kassette, wo 6 Spiele drauf waren, mit Sonic 1, 2 und Columns und sowas. Gab es auch Ayrton Senna als Racer, auch so ein bisschen wie, du hast aus dem Cockpit bist du gefahren, aber effektiv hast du die Sicht wie bei einem Outrun oder bei einem Super Hang-On oder sowas, ne? Dass du die Strecke in 2D-Grafik vor dir hattest, aber natürlich so gekippt, dass es 3D ausschaut. Okay. Nettes Spiel, was man dementsprechend mit rausnehmen kann. Ein ganz großes Highlight für mich, Virtua Racer. Virtual Racing besser gesagt. Ja, aber ich weiß gar nicht, warum wir das nicht angesprochen haben. Wir hatten es im Arcade gesagt und Arcade natürlich auch. Es gab also Virtual Racing, Racing ist es ja, ne? Virtual Racing gab es in der Mega 3-Fassung in einem super, super teuren Modul, weil da Spezialtechnik drin war für 200 Mark. Ja. Und es war ja das erste polygonale Rennen, richtig, ne? Du hattest zwar. Aber das gab es doch auch fürs 32X. Ja, ne? Habe ich mir deswegen aufgeschrieben, weil das ist die Version, die ich hatte. Okay. Ja? Ich habe mir damals, mein Onkel hatte sich ein 32X gekauft für so 50 Mark oder sowas und hat es an mich weiterverkauft, weil es gab ja eh kaum Spiele dafür. Mhm. Ich hatte das 32X mit 5 Spielen gehabt. Mhm. Knuckles Chaotix, glaube ich, ein super schlechtes Sonic. Ich hatte Star Wars Rebel irgendwie, also so ein Star Wars Flugspiel, was ganz nett gewesen ist. Ein NBA Jam gab es dafür. Mhm. Ein WWE Raw Wrestling hatte ich dafür. Und ich hatte Virtua Racer dafür. Das habe ich lange Zeit gesucht. Mhm. Es gab zwei Spiele, die ich unbedingt haben wollte fürs 32. Virtua Racing und Virtua Fighter. Virtua Fighter habe ich nie gefunden fürs 32. Aber Virtua Racing also wie gesagt, fürs Mega Drive gab es eine Version dafür, die war relativ teuer, weil da war ein Spezialchip drauf, weil das war Polygongrafik, die dort dargestellt wurde. Es war das erste Spiel, das erste Rennspiel, ja, was klar. Wie Virtua Fighter das erste Polygon-Prügelspiel war, weil Virtua Racing das richtige, wirklich pur auf Polygonen aufgebaut, mit Zooms, mit richtig Kameraperspektiven wechseln, mit hoch, mit runter. Das kam auch vor Checkered Flag und Club Drive für Jaguar. Ne? Ja, ja. Gott, oh Gott, oh Gott. Fällt mir jetzt gerade zu simplen Polygon-Rennspielen an. Virtua Racer oder Virtua Racing aber, war aber. Welches war denn besser jetzt? Es gab auch fürs Mega-CD. Nein, gab es nicht. Nee. So. Nein. Es gab später eine Saturn-Version. Virtua Racing Deluxe, glaube ich, hieß die. Ach so. Oder Deluxe war die 32X. Oder es gab auf jeden Fall ein Virtua Racing für den Saturn. Das war aber schlechter, leider. Virtua Racing auf dem 32X war ein echt gutes Spiel. War schön flüssig. Hatte die beste Grafik von den Heimversionen. Mhm. Das typische Sega-Rennspiel, so 4 echt gute Strecken, ne, mit richtig viel Positionskampf und guten Sachen, die du aufbauen kannst. Aber was das Spiel getötet hat, leider war, es hatte keine Batterie, um die Highscores zu speichern. Mhm. Ja? Also du bist immer gefahren, egal was du freigeschaltet hast. Du musstest freischalten, um die Kurse einmal durchspielen, um die Kurse rückwärts freizuschalten. Sobald du ausgemacht hast, war es weg. Alter, das ist so vorsintflutlich. Das hasse ich bei diesen, ich mag ja auch gern alte Retro Konsolen und so. Ich habe mir vor Ewigkeiten mal ein Lynx 2 gekauft und würde auch gerne damit noch ab und zu mal spielen, aber wenn du nicht speichern kannst, hau mir ab. Ich kann das nicht leiden. Ich möchte eine Batterie haben und möchte dann wieder anmachen und weiterspielen können. Ja, absolut. Ne? Das war, ich habe es trotzdem sehr, sehr gern gespielt. Es ist auch eindeutig das beste Rennspiel, weil einziges fast für das 32, aber es ist auch das beste Rennspiel der Sega-Plattform vor dem Saturn, bevor dann die richtig guten dann gekommen sind. Kann ich immer noch empfehlen, wenn es jemand auf dem Emulator anspielen kann oder irgendwo, weil ich würde keinem empfehlen, ein 32X zu kaufen. Mhm. Das ist so das dümmste Accessoire, was es geben kann. Der Pins. Das war total schlimm. Aber echt ein geiles Spiel an sich. Okay. Live for Speed haben wir angesprochen. Noch kurz der Crash Nitro Kart. Ist für viele das beste Mario Kart Spiel, was nicht Mario Kart heißt. Okay. Ja, Mario Kart Klon mit Crash Bandicoot Charakteren auf ja der PS1. Hätte ich auch gerne mal gespielt, weil das hat mich jetzt so rein vom Stil her auch am meisten angemacht als Klon. Ja, hätte ich auch gerne gespielt. Es hatte typisch diese Naughty Dog typische echt gute Grafik. Ja. Ne? Die coolen Charaktere, die drin waren, coole Strecken und so weiter. Ich war da schon längst bei Diddy Kong Racing angelangt. Ne? Okay. Das war so parallel bei der Zeit, habe ich nicht ganz so richtig mitbekommen, aber ich wollte es hier nochmal reinschmeißen, weil die Leute sich dann bestimmt beschweren, wo bleibt Crash Nitro Kart. Stunrun Stunner. Proto-Wipeout kann man es fast nennen. Also Stun irgendwie ist auch nur eine Abkürzung für irgendetwas. Das war ein ganz altes Automaten-C64er-Spiel, wo du mit so einem Gleiter mit zwei Flügeln in so Rundkursen ein bisschen Tempest-Style an der Decke langfahren konntest und so weiter. Ein ganz, ganz frühes Proto-Ding, müsste ich vielleicht einfach als Video mal verlinken. Ich habe Initial D mir hier nochmal drauf aufgeschrieben, aber das haben, glaube ich, die wenigsten wahrscheinlich von uns gespielt. Das ist eine Anime-Serie über Rennfahrer aus Japan, wo es ganz viele PS2 und mittlerweile auch ein PS3-Spiel von gibt, so Arcade Racing, typisch Anime Konkurrenzkampf-Scheiße. Ja, ganz komisch, ey. Ja. Da gibt's noch so viele japanische Rennspiele, die, zu denen mir der Name nicht einfällt. Da gibt's immer diese Bergserpentinrennen, diese Tuge-Rennen oder Tuge-Tore. Boah, wie heißt es denn nochmal? Oder auch halt auch viele japanische Highway-Battles, Tokyo Highway-Battles. Ja, die Tokyo Highway-Battles, die dann relativ auf dem Dreamcast, der so Chase Wangan HQ oder sowas. Genau. Oder Wangan irgendwas, was die dann auch wirklich so speziell sind, dass sie hierzulande nicht rauskommen, nee. Obwohl es eigentlich so ein universelles Genre sein sollte, die Rennspiele. Ja. Ich habe mir hier noch aufgeschrieben Chase HQ, ein ganz alter Klassiker, wo du als Polizei dann Leute verfolgt hast, ne, und du musstest dann mit dem Auto schießen daraus, dein Kollege hat geschossen, ein bisschen so Miami Vice, gemischt mit Outrun kann man das fast nennen. Du musstest dann Verbrecher fangen und jagen, was ganz cool gewesen ist. In der Art, hier als letztes dann mein Lieblingsspiel aus der Arcade damals, Road Blasters. Road Blasters, ein normales Autorennspiel, klassisch wie es sonst war, aber das Besondere war dran, es war ein bisschen Mad Max reingemischt, also Mad Max-Stil, so wie die so Endzeitfilme. Da ist nämlich zwischendurch an bestimmten Stellen ein Flugschiff gekommen und hat ja eine Kanone drauf montiert aufs Auto, während der Fahrt. Ja. Ja? Und dann ist das Schiff wieder weggeflogen, du hattest eine gewisse Zahl an Schüssen, die du abgeben kannst, um deinen Konkurrenten wegzuballern. Ne? Das war nicht nur geile und flüssige Grafik, sondern auch dieses Ballerelement, was dazu gekommen ist. Ich habe es gespielt, den Automaten gab es im Hansapark. Ne? Also der Hansaland früher, Hansapark mittlerweile. Ne? Mhm. Wenn du keinen Bock mehr hattest auf die Fahrgeschäfte, hast du dich in die Spielhalle dort reingesetzt. Und da konntest du Road Blaster spielen und daneben ein kaputter Automat von G-Lock, glaube ich. Kannst du dich an G-Lock erinnern? Diese Düsenjäger. Kabine. Genau, das gab es auch für den Game Gear, aber in der Arcade-Kabine war, du musst dich festschnallen und da hat sich 360 Grad gedreht. Das ist schon geil. Das war immer kaputt, deshalb habe ich Road Blasters gespielt. Deshalb wollte ich das nochmal hier mit reinschmeißen. Ja. Okay. Also nee, da ist mir nicht mehr eingefallen. Ja, wir haben vorhin ein bisschen drüber diskutiert, Burning Road. Stimmt, den haben wir vergessen. Genau, dann es sollte, glaube ich, dann auch der krönende Abschluss sein, bevor wir ein bisschen über die Lieblingsstrecken quatschen und uns dann verabschieden. Burning Road, der wohl 30. Daytona USA-Clone, den es gegeben hat auf der PlayStation 1. Daytona, haben wir gesagt, das war die Serie von Sega eben, die mit Stock Racing Cars dann eben über Strecken gejagt hat und hatte ein typisches Lied, das war Daytona, let's go away, ne, mit dem Stil, mit der typischen Sega Brumpftmucke. Und darunter, sogar das hat Burning Road geklaut. Burning Road hat nicht nur das Spiel an sich geklaut, ja. es hat das Streckendesign geklaut, dass da überall Windmühlen am Rand irgendwie sind, hat die Menüs geklaut, es hat das ja, aus Daytona wurde Burning Road irgendwie, wo eine Frau dann immer mitgesungen hat, das spielen wir übrigens jetzt ein. Burning Road. So, ich hoffe, das hat euch gefallen. Das ist echte Kunst. Echte, absolute Kunst. Und dreist, aber wahrscheinlich für die Leute, die keinen Daytona auf der PlayStation haben können, haben sie sich gerne gegeben. Schlecht war es nicht, nee. So ein schöner 70er ist es gewesen. Genau. Ne? Nur einmal für zwischendurch. So. Also ich habe auch die Schnauze voll. Ich wage es kaum zu glauben, ja, aber ich glaube, wir sind wirklich durch. Ja. Ja. Wenn ich jetzt auf die Anzeige gucke, wir sind jetzt bei 210 Minuten für heute, ja, nimm dann nochmal die 100 plus Minuten von gestern, sind wir bei über 5 Stunden. Ja? Wenn jetzt noch einer schreibt, wir hätten diesen jenes Spiel vergessen, dann ist ja, mir das scheißegal. Echt wirklich. Wir haben es ausdiskutiert, was Rennspiele angeht. Ich glaube, wir brauchen nie wieder über ein Rennspiel reden. Wir werden sowieso, also ich will, wenn Gran Turismo 5 da ist, da bauen wir hier irgendwas auf und fahren dann gegeneinander. Ja? Das würde ich ja fast gerne noch zum Abschluss sagen. Ich hätte so gern mal, da hätte man von Anfang an dran denken müssen, man müsste sich immer filmen, wenn es im Netz wieder eine neue News gibt, Gran Turismo 5 verschoben. Genau. So. Und diese ganzen Aufnahmen von sich selbst, wie man diese News sieht oder vorliest, die müsste man dann zum Release-Zeitpunkt von Gran Turismo 5 mal aneinander schneiden und dann einfach, so als Einführung nehmen. Einfach, wo du siehst, wo du immer älter wirst und dann die Haare verschwinden und dann das Kind, das Baby im Arm. Und also das wäre bestimmt lustig. Das wäre lustig. Aber gut, irgendwann wird Gran Turismo 5 kommen. Und irgendwann wird es kommen und voraussichtlich Mitte, Ende diesen Jahres. Ja. Obwohl, das ist ja eine Serie, die immer im Sommer rauskommt. Also ich schätze mal, dass es irgendwann im Juni oder so soweit sein wird. Ich glaube, es ist Herbst. Haben die Herbst jetzt offiziell gesagt? Ich glaube schon. Ach, komm. Ach, irgendwann ist egal. Ich kein Fieberling drauf. Es wird auf jeden Fall kommen. Müsstest du noch irgendwas zu deinen Lieblingsstrecken sagen? Oder? Also, ach so, Lieblingsstrecken. Ach nee, ich bin jetzt Ich bin auch komplett durch. Und ich meine, wir haben auch, ich glaube, in dem Cast selber ist es durchgeschieden, welche Strecken wir gerne gespielt haben. Bei mir waren es immer die... Ich würde auch jetzt nochmal so hart den Rahmen sprengen. Ja, wirklich, wirklich. Da würden wir auf jeden Fall... ordentlich irgendetwas sprengen. Die Zeit haben wir ja schon gesprengt. So. Gut, dann würde ich sagen, wir kommen langsam zum Ende. Danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ja. Wir werden diesen Cast zweiteilen, aber mindestens zweiteilen, ne, in der Form, damit es vernünftig dann anhörbar ist. Und ich weiß natürlich, Rennspiele sind ein spezielles Thema, ne, aber ich glaube, wir sind nicht die einzigen hier in Deutschland, Europa und weltweit, die einfach auf Rennspiele so abgefahren sind. Ne? Mhm. Und dass es das Thema sein wird, was den Zeitrahmen hier wieder nach oben sprengt. Hätte ich, ja? Hätte ich auch nicht gedacht. Von einer halben Stunde auf 5 Stunden. halbe angedachte Stunde ist es schon ein gewisser Unterschied, aber ich glaube, bei euch ist dann als Zuhörer auch der Enthusiasmus da einfach. Rennspiele sind ein bisschen unterrepräsentiert, aber die spielt trotzdem jeder gerne. Ne? So. Sag Feedback gerne bis weiterhin an podcast@gameone.de. Abonnieren bei iTunes oder RSS-Feed bei uns direkt auf der Seite. Und wir sind bestimmt sicher bald mit einem anderen Plauschangriff, vielleicht zu einem Spielethema, vielleicht zu einem Filmthema jetzt, wo die Oscars nahen. Oder nee, wenn ihr das hört, sind die Oscars längst vorbei, aber vielleicht kommt da nochmal was. Mhm. Dementsprechend würden wir uns jetzt verabschieden. Ich bin der Gregor. Ich bin der Trant. Und wir gehen jetzt ins Wochenende. Alles klar. Ciao, ciao. Gut, ne?